Barudi eine ganze Weile später Mancinis Wohnung verließ, stellte er den Mantelkragen auf, band sich den warmen Schal um den Hals, um die Kälte nicht in sich eindringen zu lassen, und beeilte sich, nach Hause zu kommen. Es war kurz nach zwei, als er schließlich im Bett lag, aber er konnte nicht einschlafen. Vielleicht war es der Wein, der ihn im Treppenhaus, kurz bevor er seine Wohnungstür aufschloss, plötzlich auf den Gedanken an Papst Benedikt gebracht hatte. An diesem Papst wurde von allen möglichen Seiten, von ganz unterschiedlichen Kardinälen gezerrt. Ein Papst mit solchen Freunden überlebt nicht lange, sagte sich Barudi und schüttelte dann den Kopf, wie um den Gedanken loszuwerden. Barudi stand noch einmal auf, um sich die wichtigsten Punkte zu notieren, die er am nächsten Tag bei der Lagebesprechung nicht vergessen durfte. Doch auch danach konnte er nicht schlafen. Er setzte sich hin und schrieb auf, was ihm durch den Kopf ging. Bevor der Tag beginnt, Kommissar Barudis Tagebuch. Draußen regnet es in Strömen. Die Bauern freuen sich bestimmt, ich nicht. Ich muss morgen so viel erledigen. Vor allem diese unangenehme Begegnung mit Scheich Farcha, ein widerlicher Typ. Gott sei Dank kann ihn der Chef auch nicht leiden. Aber nicht nur diese Vernehmung liegt mir schwer im Magen, sondern auch das Gefühl, nichts verändern zu können. Ich fühle mich wie gelähmt, wie in einem Albtraum, aus dem ich nicht erwache. Um im Gespräch mit dem Scheich gut gewappnet zu sein, habe ich meinen Assistenten Ali zu einem von Farchas Cousins geschickt, Scheich Salim, mit dem Farcha sogar öffentlich im Streit liegt. Ich mahnte Ali, trotz des Bekennerschreibens, kein Wort vom ermordeten Kardinal zu erwähnen. Ali kann das. Scheich Salim erzählte ihm viel über die Ausschweifungen Farchas und nannte die Namen von drei Frauen, die mit diesem ein Verhältnis hatten. Ali mahnte den Mann, er komme nicht von einer Boulevardzeitung, sondern von der Kriminalpolizei. Ob er von einer engen Beziehung seines Cousins zu den bewaffneten Islamisten wisse, da man bei einem verhafteten Islamisten Indizien gefunden habe, aber die reicht nicht aus für eine Verhaftung. Scheich Salim wusste angeblich nichts und wandte sich beleidigt wieder einem Stapel Papiere zu. Es waren Kopien von Zauberformeln für Amulette gegen Impotenz. Auf jeder musste nur noch der Name des Bittstellers eingetragen werden. Als Ali sich darüber wunderte, erklärte ihm der Mann kaltschnäuzig, bei etwa 100 Patienten am Tag wäre seine Hand gelähmt, wenn er alles handschriftlich anfertigen müsste. Ich muss Nabil beauftragen, mehr über Scheich Farcha herauszufinden. Der jährliche Bericht über meine Mitarbeiter für den Chef steht an, schon wieder. Ich weiß viel über die beiden, aber ich werde nichts schreiben, was ihnen schadet. Genau das ist eine Quälerei. Ali, verschlossen, sehr impulsiv, hasst das Regime aus privaten Gründen. Ein betrunkener General hat seinen Bruder angefahren, der zwei Wochen später seinen Verletzungen erlag. Das Gericht sprach den General frei. Ali neigt zu übereilten Reaktionen, behindert damit manchmal die Ermittlung. Er ist zuverlässig und wagemutig, stößt jedoch öfter einmal an die Grenze des Erlaubten bzw. Legalen. Er ist wie ein 100-Meter-Läufer, stark für kurze Zeit. Dauert eine Sache länger, ist er frustriert, kurzatmig und ungeduldig. Alis größtes Problem, er hat kein methodisches Denken und lernt nicht aus seinen Fehlern. Manchmal trifft er ins Schwarze, aber eher zufällig. Nabil ist vorsichtig, fast feige, langsam bis zur Behäbigkeit. Er hat den langen Atem eines Marathonläufers. Er wird das Rennen und eine beachtliche Karriere machen. Man vermutet, er sei ein Spitzel des Geheimdienstes. Das glaube ich nicht. Seine Kontakte zu den Kreisen der Macht sind häufig nützlich. Frau Malik hat Bedenken. Er heuchle Freundlichkeit und schreibe gleichzeitig Berichte über jeden, meint sie. Ich habe Ali sicherheitshalber gewarnt. Er hat behauptet, das wisse er schon lange. Als ich nachfragte, wich er aus, duckte sich weg. Beide, Nabil und Ali, kommen zwar halbwegs miteinander aus, sind aber neidische Konkurrenten. Über Schukri muss ich Gott sei Dank nichts schreiben. Er ist inzwischen mein einziger zuverlässiger Verbündeter und hat so großes Vertrauen zu mir, dass er ungehemmt auf das Regime schimpft. Er ist ein fantastischer Techniker mit einer sensiblen Nase für die richtige Spur. Aber er ist ein sexbesessener Mann. Ich habe erfahren, dass er 4 Geliebte in der Stadt hat. Gleichzeitig ist er der einsamste Mensch, den ich kenne. Außer mir, muss ich der Ehrlichkeit halber hinzufügen. Er ist über 5 Ecken mit einem hohen Tier verwandt und deshalb wagt niemand, ihm zu nahe zu treten. Ich glaube, er würde, sollte ich in Schwierigkeiten geraten, alles tun, um mir zu helfen. Während ich gestern im Büro den Radiobericht über wundersame Erscheinungen hörte, kam mir ein Gedanke. Die Frage ist nicht, ob wirklich Öl, Blut oder Wein aus den Bildern fließt oder ob sich eine Heilerin absichtlich Verletzungen zufügt und die Blutung mit Alaunstift stillt, den man in der Kosmetikabteilung jedes Supermarktes findet. Dann kann sie die Wunde vor den Gläubigen berühren oder reiben, bis das Blut vor den staunenden Zuschauern wieder fließt. Die Frage ist auch nicht, ob die Stigmata an der richtigen Stelle sitzen. Die Frage ist vielmehr, ob Gott, Jesus oder Maria es nötig haben, eine Frau mit schlichtem Gemüt oder einen eitlen Pfarrer sadistisch mit Schmerzen und Wunden zu quälen, um auf diese Weise ihre göttliche Botschaft zu vermitteln. Nein, das ist Humbug. Das braucht kein allmächtiger Gott, der Atome, Sterne und Planeten im Gleichgewicht hält. Die zweite wichtige Frage ist, welche Botschaft wird hier tatsächlich verbreitet? Man muss sich vorstellen, angeblich bittet Gott die Wunderheilerin Dumia um Hilfe, damit die Anhänger der verschiedenen Religionen endlich aufhören zu streiten und sich vereinen. Das steht wörtlich in der Werbebroschüre. Welche Beleidigung Gottes! Was für eine Theologie haben Pfarrer, Bischof und Patriarch denn studiert? Mein Vertrauen zu Mancini wächst von Tag zu Tag. Ein kluger, anständiger Kerl. Und dazu frech und witzig. In dieser Hinsicht erinnert er mich an meinen Kindheitsfreund Gibran. Gibran war ein schlauer Kerl. Obwohl er nicht sonderlich gläubig war, ging er jeden Sonntag zur Kommunion, die in der katholischen Kirche der Heiligen Maria aus einem besonders intensiv duftenden Brot und Rotwein bestand. Das Brot buk und spendete der katholische Bäcker des Dorfes bis zum letzten Tag seines Lebens. Ich empfand bis zu meiner letzten Kommunion mit 16 Jahren immer einen Ekel, den Leib eines Menschen zu essen und sein Blut zu trinken. Ich glaubte jedes Mal, das Brot rieche nach Fleisch, nach Schweiß. Manchmal blieb es mir deshalb im Hals stecken. »Denkt nicht an das Gequassel der Pfaffen«, empfahl mir Gibran. Denk daran, es sind die geheimen Worte für den Eintritt in ein Reich der Freude. Jesus war ein Genießer. Er hat nicht das Leiden empfohlen, sondern Brot und Wein, Nahrungsmittel und Vergnügen für alle. Und das sagte einer mit 12. Vor 2 Tagen war ich wieder beim Friseur. Burhan ist für mich Kaffeehauserzähler, Psychotherapeut und Gerüchtekoch in einer Person. 3-mal war er im Gefängnis, aber jeweils nur für ein paar Monate. Einige Männer witzelten gerade über einen Frömmler, da meldete sich ein anderer zu Wort. »Apropos Frömmelei«, sagte der Mann, »wir, meine Frau und ich, gingen neulich an einem Gebäude vorbei, über dessen Eingang der Satz »von Gottes Gnaden erhalten« in Marmor eingraviert war. Händler hängen das ja auch gern auf.« »Wenn der Teufel das lesen würde«, sagte meine Frau, »er würde weinen.« In den alten Büchern hieß es, dass der Teufel den Menschen für seine Dienste immer einen Preis abverlangt. Er macht den einen reich um den Preis seiner Stimme, den anderen um den Preis seiner Schönheit, seines Kindes, seines Charakters oder gar seines Schattens. Heute führen die Leute alles, was sie besitzen, auf Gott zurück, als wäre Gott ein Ölscheich, der mit Geld nur so um sich wirft. Dabei arbeitet der Teufel sich hier zu Tode. Nicht weit von meiner Wohnung lag die Praxis des Hellsehers Abdullah. Man musste sich bei ihm mindestens 1 Monat im Voraus anmelden, um einen Termin zu bekommen. Menschen jeder Herkunft fanden sich unter seinen Kunden. Er unterschied nicht, empfing Bettler wie Minister gleichermaßen freundlich. Vom Wunsch nach der Zukunft der Kinder bis hin zu Chancen und Glück einer Ehe, die noch nicht geschlossen war. Viele Klienten tröstete Abdullah, aber mitunter malte er auch düstere Bilder ihrer Zukunft. Deshalb war er beliebt. Einer, der dauernd rosige Zeiten verspricht, wird langweilig. Politisch war er äußerst vorsichtig, weigerte sich stets, irgendeine Aussage zu machen, die man falsch interpretieren könnte. Zweimal wurde er verhört und kam mit ein paar Ohrfeigen davon. Das galt in Damaskus als Glück im Unglück. Nicht so sein Sohn Hussein. Der hasste, aus welchen Gründen auch immer, die Regierung. Der Vater, besorgt um die Sicherheit des intelligenten und sensiblen Jungen, bat die Geister Tag und Nacht um den Schutz seines Sohnes. Doch der Geheimdienst war schneller als alle guten Geister. Der Sohn verschwand mit drei seiner Kameraden bei einem Treffen im Untergrund. Niemand wusste, wo er gefangen gehalten wurde. Der Hellseher erntete Spott und Häme. Wenn er nicht vorhergesehen hatte, dass sein Sohn verhaftet würde und nicht einmal wusste, wo er nun gefangen gehalten war, wie sollte er die Zukunft seiner Klienten kennen? Sein Warteraum wurde leer. Nur selten verirrte sich ein Fremder dorthin. Zudem hatte jeder, der von der Verhaftung des Sohnes wusste, Angst davor, mit dem Vater zu verkehren. Ich fand den Mann sympathisch, obwohl ich Hellseher eigentlich nicht ausstehen kann, und grüßte ihn immer freundlich, aber wir kamen nie ins Gespräch. 4 Jahre lang suchte der Hellseher nach seinem Sohn, vergeblich. An einem kalten Februartag brachte man dem Vater die Leiche. Einen Monat lang hörte man ihn laut weinen. Als er dann aus dem Haus kam, war er blind. Ich sah ihn mit blinden Stock und Sonnenbrille durch die Straßen gehen. Er klopfte mit dem Stock gegen die Türen und Mauern und rief: »Hussein!« Wilde Gerüchte über die Ursache seiner Blindheit machten die Runde. Irgendwann verließ er unbemerkt die Stadt und ich hörte nie wieder von ihm. Gestern haben Behörden sein Hab und Gut mit einem Lastwagen weggebracht. Das Chaos. Der Tag begann schlecht. Barudi wurde vom Klingeln seines Handys geweckt. »Hast du von dem Bekennerschreiben gehört?« schnauzte ihm Major Suleiman mit übernächtigter Stimme ins Ohr. Noch bevor Barudi antworten konnte, fuhr sein Chef wütend fort. »Das ist eine große Scheiße. Ich erreiche niemanden, der mir sagt, wer dieses Schreiben zur Veröffentlichung freigegeben hat. Der Polizeipräsident jammert, als hätte er Zahnschmerzen, und der Innenminister lässt sich verleugnen. Dabei weiß ich, dass er in seinem Büro ist.« »Ich habe es erst kurz vor Mitternacht erfahren«, erwiderte Barudi gequält. »Und ich wollte dich nicht stören, weil wir ohnehin nichts tun können. Ich komme sofort ins Büro. Wo bist du gerade?« »Wo soll ich denn sein?« erwiderte Suleiman harsch. »An der Riviera oder in St. Moritz vielleicht? Ich bin seit 6:30 hier im Büro.« »Ich bin gleich da. Lass uns Kaffee in dein Büro bringen«, bat Barudi. »Sieh zu, dass die Meute der Journalisten dich am Leben lässt. Sie belagern uns, stehen unten vor dem Eingang wie Demonstranten«, sagte Major Suleiman immer noch in heller Aufregung. »Mach dir keine Sorgen um mich. Ich werde die Halunken schon los«, erwiderte Barudi und wusste, dass er damit den Mund ziemlich voll nahm. Als Barudi das Amt erreichte, sah er, dass Major Suleiman untertrieben hatte. Der Eingang war von mindestens 60 Journalisten umlagert. Barudi, der jeden Morgen zu Fuß ins Büro kam, ging langsam auf die Menge zu. Doch noch bevor er die Stufen erreicht hatte, schloss sich die Meute um ihn. »Lasst mich die Treppe doch vollends hinaufgehen und zu euch allen sprechen«, forderte er listig. Dezent nickte er seinem Lieblingsjournalisten Yusuf Schalasch zu. Dieser war einmal Mönch gewesen. Als er sich in eine Frau verliebte, verließ er den Orden und wurde Journalist. Barudi scherzte oft mit ihm. Sie kannten sich seit 30 Jahren, und Barudi gönnte diesem bescheidenen Mann manchmal einen kleinen Vorsprung. Aber an diesem Tag war nichts zu machen. Er drängte sich weiter durch die Journalisten, bis er vor einem Klumpen bunter Mikrofone stand. Von hier aus warf er einen Blick auf die gläserne Eingangstür. 2 große Schritte und ein beleibter Journalist trennten ihn von ihr. Er würde es schaffen, dachte er, und hob die Hand, um dem Stimmengewirr ein Ende zu bereiten. Die Fragen der Journalisten prasselten auf ihn ein. »Hat die Polizei irgendwelche Anhaltspunkte, was die Mörder angeht? Warum dieses Versteckspiel? Fühlt sich die Polizei denn dem Volk gegenüber nicht mehr verantwortlich? Wer ist diese Gruppe? Sind es Salafisten, Nationalisten und dergleichen mehr? Verehrte Journalisten, die Ergebnisse unserer bisherigen Untersuchungen, die Indizien und Vermutungen reichen für eine klare Stellungnahme noch nicht aus. Zu dem Bekennerschreiben liegen uns noch keine weiteren Details vor. Davon habe auch ich nur aus dem Fernsehen erfahren. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Der Innenminister muss es gewusst haben. Verlieren Sie keine Zeit. Hier kann Ihnen niemand mehr zu dieser Veröffentlichung sagen. Ein Tumult brach aus. Manche Journalisten beschimpften den Innenminister, andere mahnten, die Nerven nicht zu verlieren. Genau dieses Chaos nutzte Baroudi, um die Tür zu erreichen. Die beiden Türsteher sorgten dafür, dass keiner der Journalisten ins Gebäude gelangte. In seinem Büro legte Baroudi Mantel und Tasche ab und rief seinen Chef an. »Ich glaube, du kannst den Kaffee bringen lassen. Ich bin noch am Leben«, sagte er. Atif Suleiman lachte, aber sein Lachen klang gezwungen. Als Baroudi das Zimmer betrat, lief Major Suleiman im Zimmer auf und ab. Das war ein schlechtes Zeichen. Erst als er Baroudi bemerkte, blieb er abrupt stehen. Er war unrasiert und sah müde aus. Beleibte Menschen, dachte Baroudi, wirken schöner und fröhlicher, wenn sie gepflegt sind, und sie verwahrlosen schneller. »Der Innenminister ist ein Schleimer«, begann Major Suleiman mit heiserer Stimme, als wäre er erkältet. »Er versichert mir in poetischen Worten seine Freundschaft und erinnert mich daran, dass er einen meiner besten Männer bald zum Volkshelden machen möchte. Aber jetzt erfahre ich auf Nachfrage, dass er mit dem Geheimdienst ausführlich über das Bekennerschreiben diskutiert hat.« »Wie? Was heißt ausführlich diskutiert?« »Wie lange kennen die denn das Schreiben schon?« fragte Baroudi empört. »Es liegt seit einer Woche beim Innenminister und dem Chef der Abteilung Terror im Geheimdienst.« »Das ist doch nicht möglich!« schrie Baroudi, als Frau Malik mit einem Tablett hereinkam, auf dem eine große Mokkakanne und zwei Tässchen standen. »Reg dich nicht so auf«, sagte sie besorgt zu Baroudi. »Du möchtest mich doch als Rentner ab und zu zum Essen einladen, oder? Wenn du so weitermachst, hängst du demnächst an Schläuchen und ich kann sehen, wo ich bleibe.« Baroudi lächelte. In der Tat hatte er Frau Malik versprochen, nach seiner Pensionierung hin und wieder vorbeizuschauen und sie zum Essen einzuladen. »Vielen Dank, Frau Malik. Bitte geben Sie Baroudis Truppe Bescheid, dass der Italiener, sobald er auftaucht, zu mir kommen soll«, fuhr Major Suleiman dazwischen. Bevor Frau Malik etwas erwidern konnte, wandte sich Baroudi an seinen Chef. »Der Italiener kommt nicht.« Suleiman bemerkte seinen Irrtum. »Ach ja, danke. Sie können gehen, Frau Malik.« Baroudi wollte, nachdem Frau Malik die Tür hinter sich geschlossen hatte, nicht auf Suleimans schlechtem Gedächtnis herumreiten. »Ich bin wirklich durcheinander«, sagte Suleiman leise. »Ruf ihn bitte an, aber erst, wenn du deinen Kaffee getrunken hast.« Damit schenkte er sich und Baroudi dampfenden, nach Kardamom duftenden Kaffee ein. Baroudi wählte Mancinis Nummer. Belegt. Er trank sein Tässchen leer und schenkte sich ein zweites ein. Suleiman winkte ab. Er habe in letzter Zeit zu viel Kaffee getrunken, sagte er. Baroudi versuchte es noch einmal bei Mancini. Belegt. »Was geht dir durch den Kopf?«, fragte Baroudi seinen Chef. »Der Innenminister hat mich übergangen, und das nehme ich nicht hin. Wer nach oben kommen will, muss Kompromisse schließen und ein paar Kanten runden, aber nicht alle. Sonst wird man zu einer Kugel. Und Kugeln neigen immer dazu, am tiefsten Punkt zu landen. Also muss ich dem Innenminister in 2 Stunden zeigen, dass er Mist gebaut hat, aber ohne, dass er sich schuldig fühlt. Bei derart eitlen Schwächlingen führen Schuldgefühle zu Aggressionen gegen den, der sie an ihre Fehler erinnert.« Baroudi hörte aus den Worten seines Chefs den puren Opportunismus heraus. Er suchte darin vergeblich nach einer starken eigenen Meinung. Und das, nachdem die Kriminalpolizei eine kräftige Ohrfeige hatte einstecken müssen. Er versuchte noch einmal, Mancini zu erreichen. Diesmal kam er durch. »Mastroianni«, meldete sich Mancini. »Du hast bestimmt gerade mit deiner Geliebten telefoniert«, scherzte Baroudi. Mancini lachte. Er berichtete sehr laut, als beabsichtige er, alle syrischen Lauscher zu informieren, dass er gerade fast 2 Stunden mit seinem Chef, mit dem Stellvertreter des Innenministers und mit dem Chef der Abteilung Nahost im Außenministerium telefoniert habe. Alle drei hätten gesagt, dass ein Bekennerschreiben bei der Auffindung des Mörders zwar störend sei, aber kein wirkliches Hindernis darstelle. In Italien gäbe es für jede Entführung mehrere Bekennerschreiben. Also darf ich die Ermittlungen nicht unterbrechen und das Außenministerium will sich in einer Stunde offiziell zu dem Vorfall äußern. Baroudi strahlte über das ganze Gesicht. Erzähl das bitte alles noch einmal unserem Chef. Er hat in 2 Stunden ein Gespräch mit dem Innenminister. Ohne eine Reaktion abzuwarten, reichte er Major Suleiman sein Handy, sog genussvoll den Duft des Kaffees ein und trank ihn in langsamen Zügen. Suleimans Gesicht schien sich in eine Maske zu verwandeln. Schweigend hörte er zu, sagte nur hin und wieder, ja, ja. Gespannt beobachtete Baroudi ihn. Dann aber blitzten seine Augen auf und er rief zu Baroudis großer Überraschung strahlend, »Das gefällt mir, das gefällt mir. Der Innenminister wird nach dieser kalten Abfuhr heute Nacht eine Wärmflasche brauchen, der Arme!« Er verabschiedete sich von Mancini und gab Baroudi das Handy zurück. »Das hat der Schleimer davon. Jetzt wird ihn unser Außenminister zurückpfeifen. Den Italienern sind Bekennerschreiben gleichgültig. Sie brauchen keinen Schuldigen, bevor nicht ihr Kommissar seine Arbeit zu Ende bringen konnte.« Baroudi besprach jetzt in aller Seelenruhe das weitere Vorgehen mit seinem Chef und unterbreitete Major Suleiman den Vorschlag, am nächsten Tag oder spätestens am Tag darauf in den Norden zum Ort des Geschehens zu reisen. »Brauchst du einen deiner Assistenten?« »Nein, lieber nicht. Es ist besser, wir halten die Sache klein.« Ein Journalist aus Italien will über syrische Heiler recherchieren und ein christlicher Polizist begleitet ihn. Meine Assistenten sind im Moment mit 2 anderen Fällen gut beschäftigt. Zwischendurch werde ich ihnen von unterwegs Aufgaben übertragen, die mit unserer Ermittlung zu tun haben. Gut. Und was hast du für heute vor? Jetzt, wo das Bekennerschreiben da ist, würde ich mir gerne Scheich Facha zur Brust nehmen. Er soll sich mit dem Kardinal heftig gestritten haben, aber ich habe Zweifel, ob es gut ist, dass ausgerechnet ich dieses Gespräch führe. »Zweifel? Was für Zweifel?« fragte Suleiman. »Er ist ein konservativer Sunnit, Professor für Scharia, Freitagsredner in der großen Umayyaden-Moschee, und ich bin ein kleiner christlicher Polizist. Vergiss seine Position nicht. Er war bis vor kurzem Berater des Präsidenten«, erklärte Baroudi und erwartete alles, aber nicht die Antwort, die Suleiman ihm völlig gelassen gab. »Mein lieber Baroudi, erstens bist du kein kleiner Polizist, sondern der beste Kriminalkommissar Syriens. Zweitens, du sagst es selbst, er war Berater des Präsidenten. Das ist Vergangenheit, aus und vorbei. Er wurde vom Präsidenten aufs Abstellgleis geschoben. Und weißt du warum? Weil Scheich Facha heimlich Gelder aus Saudi-Arabien kassiert hat. Ich versichere dir, und ich weiß es aus erster Hand, dieser alte Scheich ist nur knapp einer Verhaftung entgangen. Unser Präsident ist klug. Er wollte den Scheich nicht überbewerten. Seine Akte wiegt inzwischen mehrere Kilo. Alles Vergehen, die ihn für mindestens 10 Jahre hinter Gitter bringen können. Geh nur ruhig zu ihm und rede mit ihm, wie du willst. Und sollte er bocken oder dich beleidigen, sag mir Bescheid. Dann lasse ich ihn von 2 Atheisten im Streifenwagen abholen. Brauchst du sonst noch etwas? Nein, aber ich danke dir sehr. Das ist mir eine große Hilfe, erwiderte Baroudi und er meinte es ernst. Baroudi verabschiedete sich herzlich und ging zurück in sein Büro. Dort rief er seine 2 Assistenten zu sich und kündigte ihnen seine Reise in den Norden an. Dann besprach er mit ihnen die Aufgaben, die sie in seiner Abwesenheit zu erledigen hatten. Baroudi beantwortete alle ihre Fragen und sagte, als sich die beiden Männer erhoben, »Übrigens, Kommissar Mancini ist für alle Kollegen im Haus zu Beratungen nach Italien geflogen. Ich bin mit einem Journalisten unterwegs.« Das Bekennerschreiben deutet darauf hin, dass Islamisten hinter dem Mord stehen, aber sicher ist nichts. Nabil, du sorgst dafür, dass diese Informationen in die Zeitungen kommen. Nabil übergab Barudi einen Rapport über Scheich Facha. »Das ist die Zusammenfassung seiner Schweinereien«, sagte er leise und lächelte vielsagend. Barudi öffnete die kleine Mappe und war beruhigt, dass Nabil auf den vielen Seiten die wichtigsten Punkte mit gelbem Filzstift markiert hatte. »Alle Achtung, das ist ja alles vorgekaut«, sagte er. Dann erhob er sich ebenfalls und reichte den beiden zum Abschied die Hand. »Vergesst mich nicht. Ich möchte eure lieben Stimmen jeden Tag hören.« Er triefte vor Ironie. Beide salutierten übertrieben wie Laurel und Hardy in ihren Soldatenrollen. »Jawohl, Chef, zu Befehl!« »Seltsam«, rief er ihnen nach. »Plötzlich seid ihr friedlich vereint. Bestimmt gegen mich.« Sie drehten sich um, lachten und salutierten noch einmal. »Jawohl, Chef!« Barudi lachte, setzte sich wieder an seinen Schreibtisch und wählte Mancinis Nummer. »Wie soll ich dir gratulieren? Du hast ganze Arbeit geleistet«, sagte er aufrichtig. Als erfahrener Kommissar wusste er, wie viel Mühe es kostet, seine Vorgesetzten zu einer derart klaren Haltung zu bewegen. Inzwischen hatte der italienische Außenminister ohne Umschweife verlangt, die Ermittlung fortzusetzen. Alles andere könne politische Konsequenzen haben und die Beziehung zwischen Syrien und Italien belasten. Mancini berichtete ihm von seinen Gesprächen. »Ich empfinde dieses Bekennerschreiben als eine schwere Torpedierung unserer Arbeit. Wir sind erst einen kleinen Schritt vorangekommen, aber das hat genügt, um die Verbrecher zu alarmieren. Schon will man uns abwürgen. Das erinnert mich an Zauberer, die immer irgendwas im Ärmel haben. Sobald du einen Trick durchschaust, sind sie schon beim nächsten und verwirren dich. Genau das habe ich auch meinem Chef gesagt. Er hat sofort seinen Freund, den Innenminister, alarmiert. Ich sagte ihm, wer auch immer dieses Bekennerschreiben lanciert hat, er meint es nicht gut mit uns. Mein Chef lachte. Wenn wir in Italien nach jedem Bekennerschreiben aufhören würden, nach den Mördern zu suchen, wären wir arbeitslos, sagte er. Denn auf jeden Mord kämen 3 bis 5 davon. Nach einer Stunde rief er mich zurück und berichtete mir Folgendes. Der Innenminister Roberto Maroni, übrigens ein ehemaliger radikaler Linker und nun ein radikaler Rechter, habe sich unverzüglich mit dem Außenminister Franco Frattini in Verbindung gesetzt. Der ist ein treuer Anhänger Berlusconis und Experte für die Geheimdienste. Frattini hat zugestimmt, dass ich hier bleibe, bis alles aufgedeckt ist. Denn eines wollen sie in Rom verhindern. Mitten in irgendeinem Wahlkampf stößt ein Journalist auf neue Erkenntnisse in diesem Mordfall und wirft der Regierung vor, sie hätte die wahren Mörder gedeckt. Der Außenminister hat sich, wie gesagt, mit einem Schreiben an das syrische Außenministerium gewendet. Höflich, aber knochenhart, wie es Frattinis Art ist. »Mein lieber Mancini, wer auch immer das Schreiben lanciert hat, du hast ihm einen schweren Schlag versetzt. Und du hast uns damit von der Angst befreit, dass wir ausgebremst werden. Jetzt können wir uns auf die Suche nach den Verbrechern konzentrieren«, sagte Barudi voller Respekt. »So schnell kriegt man mich hier nicht weg. Es ist für mich wie ein Abenteuerurlaub. Selten hat mir mein Beruf so viel Spaß gemacht wie hier in Damaskus und vor allem mit dir.« »Also gut, junger Mann. Dann interviewst du jetzt die Wunderheilerin und ihre beiden Paten. Ich habe inzwischen grünes Licht von Major Suleiman bekommen, Scheich Facha in die Mangel zu nehmen. Eine Zusammenfassung seiner Heldentaten liegt vor mir.« »Wirklich? Du darfst ihn verhören? Du oder ein sunnitischer Kollege?« fragte Mancini erstaunt. »Ich, Sir Barudi, werde das Vergnügen haben«, antwortete Barudi. »Du packst jetzt deine 7 Sachen, nur nichts, was deine Identität verrät. Und vergiss dein Aufnahmegerät nicht. Ich werde das Gespräch mit dem Scheich ebenfalls aufzeichnen. Hinterher haben wir genug Zeit, die Gespräche in aller Ruhe zu analysieren. Seit heute Morgen stehe ich übrigens unter ständiger Beobachtung der Journalisten und anderer Neugieriger. Deshalb sollten wir Damaskus getrennt verlassen. Ich schlage vor, du nimmst den Bus nach Malula, das liegt etwa 50 Kilometer nördlich von Damaskus. Wir treffen uns oben in den Bergen, im Hotelrestaurant Malula. Kennst du das? Klar kenne ich es. Als ich in Damaskus Arabisch gelernt habe, war ich im Sommer mehrmals dort. sauteuer. Das Hotel steht oben auf dem Felsplateau. Ja, genau. Ich werde morgen früh um 8 meinen rostigen Wagen aus der Werkstatt holen. Sie bringen ihn heute noch auf Vordermann, damit wir auf der Reise in den Norden keine Probleme bekommen. Gegen 10 fahre ich los. Damit mir niemand an der Stoßstange klebt, werde ich ein paar kleine Pausen einlegen und mich sorgfältig umschauen. Wir treffen uns gegen Mittag in Malula, essen zusammen und fahren mit meinem klapprigen Auto weiter Richtung Norden. Unterwegs werden wir beim Kloster Musa al-Habashi vorbeischauen, wo der ermordete Begleiter des Kardinals, Pater José, einen Freund hatte, Pater Jack. José soll auf der Reise fast täglich mit ihm telefoniert haben, wie Ali inzwischen herausgefunden hat. Vielleicht kann er uns mit Einzelheiten weiterhelfen. Das Kloster ist nicht weit von Malula entfernt, in der Nähe der Stadt Al-Nabk. Ich habe bereits 2 Zimmer reserviert. Übernachten wir im Kloster? Nein, nein, ich habe 2 Nächte in einer Pension in Al-Nabk gebucht. Dort bleiben wir nach der Ankunft. Mit dem Auto bis zum Parkplatz am Fuße des Klosters ist es weniger als eine halbe Stunde. Aufstieg, hinauf zum Kloster zu Fuß auch eine halbe Stunde und nach dem Gespräch mit Pater Jack kehren wir zurück. Wir übernachten lieber noch einmal in der Pension. Klosterbrüder wollen wir erst werden, wenn wir den Fall gelöst haben. Einverstanden? Klar, Chef, so machen wir's, sagte Mancini lachend. Und bevor ich es vergesse, kauft ihr heute noch feste Schuhe und warme Kleidung. Das Gebiet um Derkas ist gebirgig und eiskalt, also nichts für Italiener mit ihren dünnen Klamotten. Ja, Opa, geht in Ordnung, sagte Mancini und lachte erneut. Aber er war gerührt von der Fürsorge seines Kollegen. Ich nehme auf jeden Fall 2 warme Schlafsäcke mit, falls wir irgendwann im Auto übernachten müssen. Ich schnarche, deshalb empfehle ich dir, den Motor anzulassen, der mein Sägen übertönt, erwiderte Mancini. Nun lachte Barudi. Dann legte er auf und begann, sich auf seinen Termin bei Scheich Facha vorzubereiten. Verzweifelt suchte er sein Aufnahmegerät. Nach einer Weile rief er Ali an. »Hast du ein kleines Aufnahmegerät für mich?« »Wozu denn? Du kannst doch alles mit deinem Smartphone aufnehmen«, erklärte ihm sein Assistent. »Verflucht nochmal, seid ihr eigentlich alle Vertreter von Computer- und Internetfirmen? Ich will ein Aufnahmegerät«, rief er so laut, dass Ali den Hörer ein gutes Stück von seinem Ohr entfernt hielt. Er konnte ohnehin über den Korridor hören, was ein unverbesserlich altmodischer Chef wollte. Also machte er sich auf den Weg in die Technikabteilung und kam mit einem kleinen, leicht zu bedienenden Gerät zurück. »Vielen Dank«, sagte Barudi etwas beschämt über sein Gebrüll. »Ich kann nun mal mit diesen neuen Dingern nicht umgehen.« »Schon gut, Chef«, antwortete Ali und grinste so breit, dass Barudi fast schon wieder Lust bekam zu brüllen. Die Verachtung. Kurz nach seinem Telefonat mit Mancini rief Barudi bei Scheich Facha an, um sein Kommen anzukündigen. Die Sekretärin versuchte, ihn mit routinierter Gleichgültigkeit abzuwimmeln. Es tue ihr leid, ein Besuch sei heute nicht möglich. Aber Barudi ließ sich nicht einschüchtern. »Es geht um einen Mord und Ihr Chef hatte Kontakt mit dem Opfer. Einen kurzen, intensiven Kontakt. Deshalb muss ich ihn sofort sprechen. Oder wollen Sie es verantworten, dass ich ihn abholen lasse?« Barudis Tonfall war mit Arroganz geladen, und die routinierte Sekretärin, die mit flinker Zunge am Tag zwischen 20 und 30 Anrufe abservierte und deren »Es tut mir leid« von einem Papagei hätte gesprochen werden können, wusste, dass sie nun schnell einen Rückzieher machen musste. »Warten Sie bitte, ich frage nach. Ich bin sofort wieder da.« Dann erklang einschläfernde Musik, die die Aggressionen des Wartenden mildern sollte. Barudi dachte kurz daran aufzulegen, doch schon war die Sekretärin wieder zurück. »Herr Professor Facha bittet Sie zu kommen«, sagte sie. Barudi bedankte sich tonlos wie ein schlechter Automat und legte auf. Eine halbe Stunde später wurde er von einer etwa 30-jährigen hübschen Frau mit strengem Kopftuch im Vorzimmer des Scheichs empfangen. Sie nickte, lächelte kalt, gab ihm aber nicht die Hand, weil sie wusste, dass er Christ war. Ihre Sekte betrachtete Christen als unrein. Kurz dachte er daran, die Weigerung der Sekretärin, ihm die Hand zu geben, als Beleidigung zu kritisieren. Dann aber winkte er innerlich ab. Das Gespräch mit dem Scheich würde schwierig genug werden. Die Frau öffnete die schwere, dunkle Tür aus Walnussholz. Wie so oft in alten Gebäuden hatte auch dieses Chefzimmer eine Doppeltür, die das Büro vor neugierigen Ohren schützte. Beim Bau des Hauses kannte man elektronische Wanzen und anderes Ungeziefer noch nicht. Nachdem sie angeklopft hatte, öffnete die Sekretärin auch die zweite Tür. Hinter einem überdimensionalen Schreibtisch saß ein kleiner Mann. An der Wand hing wie in allen Amtsstuben, Schulen und Universitäten das Bild des Präsidenten. Das Erste, was Barudi auffiel, war der große braune Fleck auf der Stirn des Professors. Es war eine Mode unter den Männern, die um die Jahrtausendwende in Syrien aufgekommen war. Häufig wurde der Fleck mittels einer Bräunungscreme oder frischer Walnussschalen hergestellt. Der Fleck sollte Gebetseifer andeuten. Wenn ein Mann vor lauter Ekstase seine Stirn auf den Boden drückte, entstand angeblich über die Jahre ein brauner Fleck, Gebetsfleck oder Rosine genannt. Zwar beten Frauen viel mehr als Männer, aber keine arabische Frau trägt einen braunen Fleck auf der Stirn. Der Scheich hatte schneeweißes Haar. Er trug einen schicken dunklen Anzug, aber keine Krawatte. Auch das war Mode unter den Islamisten. Damit zeigte man, dass man gläubiger Muslim war und die europäische Krawatte verachtete. Barudi fand diese Haltung ziemlich lächerlich, ja fast schizophren, denn alles andere an diesen Männern war europäisch. Der Anzug, die Uhr, die italienischen Schuhe, das Smartphone, das Auto, die Medikamente und sogar die Spezialcreme für den dunklen Fleck auf der Stirn. Eine französische Marke. »Kommissar Barudi«, rief Scheich Facher mit kräftiger, warmer Stimme, stand auf und trat hinter seinem Schreibtisch hervor, um Barudi die Hand zu reichen. Er zeigte auf eine Sitzecke und bat die Sekretärin, zwei Tassen Kaffee zu bringen. Ein ekelhafter Geruch hing in der Luft. Barudi wunderte sich, wie der Scheich den ganzen Tag in einem Raum arbeiten konnte, in dem es nach einer Mischung aus Mottenkugeln, ranzigem Fett und alten Socken müffelte. Barudi nahm Platz und stellte das Aufnahmegerät auf den Tisch. »Nur als Gedächtnisstütze für mich«, erklärte er und drückte auf den Aufnahmeknopf. Der Scheich sah ihm regungslos zu. Nur die rechte Augenbraue schien mit einer winzigen Bewegung seine Verwunderung zum Ausdruck zu bringen. Sein maskenhaftes Gesicht, seine ruhige Stimme, die Hände, die regungslos auf dem Tisch lagen, verrieten nichts. »Wie kann ich Ihnen helfen, Kommissar?« fragte Scheich Facher schließlich so arrogant, als würde er einem unbeholfenen Studenten zeigen, wer der Herrscher war. »Die Frage, Scheich Facher, muss umgekehrt lauten. Ich komme, um Ihnen zu helfen, da uns Zeugen von einem Streit zwischen Ihnen und dem Kardinal berichtet haben. Deshalb möchte ich Ihnen einige Fragen stellen. Vielleicht ist dann uns beiden geholfen. Wer weiß? Schießen Sie los«, sagte der Scheich trocken und sank tiefer in seinen Sessel. »Warum haben Sie den Kardinal aufgesucht? Und worum ging es bei Ihrem Streit? Eine Zeugin behauptet, sie habe Sie beim Hinausgehen schimpfen gehört. Stimmt es, dass Sie den Kardinal einen Kreuzzügler genannt haben? Mit diesem Wort haben ihn auch die Islamisten beschimpft, die ihm am Flughafen auflauerten.« »Ich fange von hinten an«, begann der Scheich mit leiser Stimme, gerade als die Sekretärin den Kaffee brachte. »Der Kaffee ist nur aufgewärmt«, dachte Barudi. »In so kurzer Zeit kann man keinen frischen Kaffee zubereiten.« Misstrauisch nahm die Sekretärin das Aufnahmegerät zur Kenntnis und tauschte einen vielsagenden Blick mit dem Scheich. »Keine Sorge, ich nehme das Gespräch nur auf, damit ich nichts vergesse, wie ein Journalist«, erklärte Barudi erneut und lächelte. Wenn er mit dieser scherzenden Anbiederung die Atmosphäre hatte auflockern wollen, so ging das völlig schief. Der Scheich betrachtete das Gerät mit größerem Misstrauen als zuvor. Barudi nahm den ersten Schluck Kaffee, der nach nassem Leder roch und dumpf und bitter schmeckte. Sein Verdacht war bestätigt, und er ließ es bei diesem Schluck bewenden. »Wird das ein Verhör?« fragte Scheich Facher verärgert, als die Sekretärin den Raum verlassen hatte. »Um Gottes Willen, nein. Wir haben keinen Anlass, sie zu verhören, aber wir wollen unser Bild vom Geschehen und vor allem vom Kardinal präzisieren.« »Es ist ein Gespräch«, erwiderte Barudi und wusste, dass er log. Der Scheich wusste es auch. »Aber, lieber Herr Kommissar, Sie dringen mit Ihren Fragen in mich ein«, sagte er prompt. »Es ist doch ein Verhör.« »Scheich Facher, bitte verschwenden Sie keine Zeit, weder Ihre noch meine. Nennen Sie unser Gespräch, wie Sie wollen. Ich muss mein Bild vom Kardinal Cornaro präzisieren. Leider kann ich ihn nicht mehr fragen, also bin ich auf Personen angewiesen, die mit ihm in Kontakt waren.« Barudis Stimme war ruhig, dennoch war sein Missmut deutlich zu vernehmen. Scheich Facher dachte einen Moment lang nach. »Es ist richtig«, sagte er dann. »Das Wort Kreuzzügler habe ich verwendet, aber das hatte mit diesen Terroristen nichts zu tun. Wenn Sie das Wasser Wasser nennen, und ein Terrorist nennt es genauso, macht Sie das nicht zum Terroristen, oder? Ich lehne jedwede Gewalt ab. Kennen Sie sich mit dem Sufismus aus? Ja, aber auch die Sufis sind in viele Fraktionen gespalten. Das Spektrum reicht von tanzenden Derwischen über die Anhänger diverser Herrscher bis zu Revolutionären, die sich selbstlos der schlimmsten Unterdrückung stellen. Habe ich mein Wissen hinreichend unter Beweis gestellt, Herr Professor? Seien Sie nicht so empfindlich. Ich wollte nur sagen, dass ich ein überzeugter Sufi bin, der jegliche Gewalt ablehnt. Ich bin bei den Salafisten verhasster als Sie. Sie können unter Ihrer Herrschaft leben, solange Sie eine Kopfsteuer bezahlen. Aber mit mir machen Sie kurzen Prozess, denn wir Sufis gelten für Sie als Verräter.« Barudi war von Natur aus ein geduldiger Mensch, aber bei diesem Scheich bekam er Atemnot. »Können Sie meine Fragen bitte möglichst direkt beantworten, damit ich Ihre wertvolle Zeit nicht allzu lang in Anspruch nehmen muss?« »Ja. Der Kardinal hat den Ruf eines Kreuzzüglers verdient. Wer hat ihm erlaubt, sich über unsere Christen zu stellen und einen Wunderheiler zu überprüfen? Sollten die 2 Millionen syrische Christen nicht selbst erkennen, ob jemand ein Scharlatan oder ein Heiliger ist? Was Sie sagen, hat seine Berechtigung. Aber Sie haben sich doch nicht aus Sorge um die Christen mit ihm gestritten, oder? Nein, aber dass immer die Europäer bestimmen wollen, wer gut und wer böse ist, das ist eine Beleidigung aller ehrenhaften Bürger dieses Staates. Lassen Sie einen Scheich in Paris, London oder Rom bestimmen, wer heilig ist? Mir ging es ja nicht darum zu erfahren, ob die Christen irgendwelche Wunder erleben oder nicht. Dieser Kardinal wollte dem Islam eine Ohrfeige verpassen. Dieser abtrünnige Muslim, der sich Bergheiliger nennt und ein Verehrer des Propheten Isa ist, oder Jesus, wie Sie ihn nennen, wird vom Vatikan hoch geschätzt. Sicher haben seine Hände magische Kräfte. Das wurde mehrmals nachgewiesen. Aber er heilt die Kranken nicht in einer Moschee, sondern in einer Kirche. Dort residiert er auch. Er strebt nach Anerkennung nicht von Mekka, sondern von Rom. Können Sie sich denken, was das für uns Muslime bedeutet? Was soll es bedeuten, außer dass Gott zwischen seinen Kindern keinen Unterschied macht? Das haben Sie sehr poetisch gesagt, aber die Wirklichkeit sieht oft weniger poetisch aus. Es wird heißen, die wahre Religion, in diesem Fall das Christentum, bewirkt Wunder sogar unter den Anhängern anderer Religionen. Gut, das ist Ihre Ansicht. Und das haben Sie dem Kardinal bei Ihrem Treffen gesagt. Ja, auf Französisch, das er genau wie ich sehr gut beherrschte. Und noch etwas anderes habe ich ihm gesagt. Es gibt genug christliche Männer und Frauen, die Wunder vollbringen können. Warum besteht er ausgerechnet auf einem Muslim? Und wie hat er reagiert? Es sei nicht seine Aufgabe zu bestimmen, wer Wunder vollbringen kann und wer nicht. Das entscheide Gott allein, der Muslime, Christen, Juden und auch Buddhisten gleichermaßen liebt. Allein für diese Formulierung hätte ich ihn beinahe geohrfeigt. Aha. »Da hat ein Sufi doch etwas übrig für Gewalt«, warf Badudi ironisch ein und verlor in diesem Augenblick jeglichen Respekt vor diesem Professor. »Was heißt hier Aha? Würden Sie als Christ auch dafür plädieren, dass Gott die Juden und die Buddhisten den Christen gleichstellt? Warum nicht? Sie glauben doch wohl nicht, dass der Allmächtige so kleinkariert ist und Partei ergreift für die Sunniten oder gar für ihre Freunde, die saudischen Wahhabiten. Oder irre ich mich? Wie aber kommt es, dass ein langjähriger liberaler Sufi sich mit den Islamisten anfreundet?« Der Scheich schwieg. Der Vorwurf saß. »Ich habe viele Ihrer Reden gehört«, fuhr Badudi fort, »bei denen Sie Juden, Christen und Muslime gleichstellten. Für jede dieser Reden hätten Sie nach dem Glauben der Islamisten die Todesstrafe verdient, denn all diese Religionen sind in deren Augen nichts wert. Und waren Sie nicht der Meinung, unser geliebter Präsident sei eine Gnade Gottes?« Badudi war sicher, dass das Zimmer abgehört wurde, denn das Regime misstraute diesem Heuchler. Der Scheich nickte, allerdings eher gezwungen als wirklich überzeugt. »Der Präsident ist aber ein Alawit«, fuhr Badudi fort, dem es gefiel, den Scheich in die Enge zu treiben. »Alawiten und Schiiten gelten bei ihren Freunden, den Saudis, als Abtrünnige, die ebenfalls den Tod verdienen.« Der Scheich schwieg. Er ahnte, dass der Kriminalpolizist weit mehr wusste, als sein Job verlangte, und bekam es mit der Angst zu tun. »Aber nun zurück zu uns. Sie pflegen heute engste Beziehungen zu Saudi-Arabien. Den Saudis verdanken Sie Ihren Wohlstand«, sagte Badudi. Der Scheich besaß eine große Villa und drei wertvolle Limousinen. Es ging auch das Gerücht, der alte Herr besitze eine sehr teure Wohnung in London. Mit seinem Professorengehalt hätte er sich einen solchen Luxus nicht leisten können. Badudi sah dem Scheich jetzt fest in die Augen. »Auch die Terroristen haben eine enge Beziehung zu den Saudis. Und nun wissen Sie, warum ich hier bin. Ich will zwei Sachen in Erfahrung bringen. Erstens, woher wussten Sie von der geheimen Mission des Kardinals? Und zweitens, worum ging es bei Ihrem Streit mit Kardinal Cornaro?« Badudi blieb höflich und vermied jede Ironie, denn er wusste, wie wichtig die Antwort war. »Bei meinem Streit ging es darum, dem Kardinal nahezulegen, von einem Besuch bei diesem Scharlatan, dem sogenannten Bergheiligen in Derkas, abzusehen, weil er diesen Ungläubigen damit aufwertet.« »Diesen Ungläubigen? Er ist doch Muslim. Sie selbst haben das gerade betont«, sagte Badudi etwas erstaunt. »Er ist offiziell Muslim. Im Grunde aber ist er ein Bastard, der Sohn einer Schiitin und eines Drusen, lauter Abtrünnige. Und nun schwören seine Anhänger auf ihn, als wäre er ein Prophet. Ich wünschte, er wäre ermordet worden und nicht der Kardinal.« »Noch einmal, woher wussten Sie, dass der Kardinal nach Syrien gekommen ist? Wie haben Sie von seinem Vorhaben erfahren?« setzte Badudi nach, in der Hoffnung, den Scheich endlich schachmatt zu setzen. »Durch ein anonymes Schreiben«, was Sie nicht sagen. Badudi tarnte sich mit Ironie, dieses Mal, um seine Überraschung zu verbergen. Wortlos stand Scheich Facher auf und ging langsamen Schrittes zu seinem Schreibtisch. Er zog eine Schublade auf und nahm einen Briefumschlag heraus. »Hier ist der Brief«, sagte er. Badudi reagierte sofort, zog eine Plastikhülle aus der Innentasche seiner Jacke und hielt sie dem Scheich hin. Der ließ den Briefumschlag hineingleiten. »Vielleicht können wir einige Spuren sichern«, sagte er. Und da er keine weiteren Fragen hatte, legte er seine Visitenkarte auf den Tisch und erhob sich ebenfalls. »Rufen Sie mich an, falls Ihnen noch etwas einfällt, was uns zu den Mördern führen könnte.« »Gott, der Allmächtige, stehe Ihnen bei.« Mit diesen Worten streckte der Scheich die Hand aus. Badudi erwiderte den Händedruck mit innerem Widerwillen. Er war überzeugt, sich von einem Lügner zu verabschieden, der zu allen Seiten Kontakte unterhielt. Draußen atmete Badudi tief durch. Ein frischer Nordwind vertrieb den muffigen Geruch aus seinen Lungen. Aber noch bevor er in seinen alten Wagen stieg, rief er Schukri an. »Langweilst du dich, mein Junge?« erkundigte er sich mit der hohen Stimme einer besorgten Mutter. »Wie sollte ich mich langweilen? Deine beiden hyperaktiven Assistenten wollen, während du unterwegs bist, offenbar alle offenen Fälle lösen. Kaum schicke ich den einen weg, kommt der andere mit irgendwelchen Blutspuren und Fingerabdrücken zurück.« gut so«, sagte Barudi und lachte. »Hast du trotzdem 5 Minuten Zeit für mich? Ich habe da einen Brief und möchte, dass du ihn auf Spuren und Fingerabdrücke überprüfst. Ich rufe meine Assistenten an und bitte sie darum, dich eine Viertelstunde in Ruhe zu lassen.« Schukri lachte. »Großartig, bis gleich.« Zurück in seinem Büro rief Barudi den italienischen Botschafter an. Er wollte wissen, ob sich jemand nach dem Journalisten Roberto Mastroianni erkundigt habe. »Ja, das Sekretariat von Bischof Tabich hat in unserer Presseabteilung nachgefragt, ob die Botschaft einen Journalisten namens Roberto Mastroianni kenne. Die Abteilung hat bestätigt, dass Mastroianni ein Korrespondent der Zeitung Il Giornale ist.« »Vielen Dank, Exzellenz. Sie haben mir sehr geholfen«, sagte Barudi und legte auf. Dann ging er zu Schukri und gab ihm die Plastikhülle mit dem Brief. Schukri streifte sich die dünnen bläulichen Einweghandschuhe über, zog den Brief aus dem Umschlag und faltete ihn auseinander. Der Brief selbst sowie die Beschriftung auf dem Umschlag waren mit einem Computerdrucker geschrieben. Der Text war knapp. Er enthielt die Aufforderung, den Kreuzzügler Kardinal Cornaro aufzusuchen und ihn von seinem Vorhaben abzuhalten, den Scharlatan von der Kass zu besuchen. Unterzeichnet war der Brief mit »Feinde der Kreuzzügler«. »Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Papier ist zwar ein sehr gutes Material, was Fingerabdrücke angeht, aber ich vermute, wir werden neben denen des Professors eine Menge anderer Fingerabdrücke vorfinden, deren Herkunft nur Gott allein kennt.« Barudi konnte seine Enttäuschung kaum verhehlen. »Aber«, fuhr Schukri fort, »in diesem Fall gibt es noch eine andere Chance. Der Absender mag den Umschlag und die Briefmarken wie 99% aller Syrer mit der Zunge angefeuchtet und dann zugeklebt haben. Anhand winziger Spuren von Schleimhaut und Speichel an den Briefmarken oder auf der gummierten Klappe des Briefes können Rechtsmediziner die DNA identifizieren. Auch den Computer oder Drucker können wir bestimmen.« »Ach, was täte ich bloß ohne dich«, sagte Barudi erleichtert und klopfte seinem Kollegen dankbar auf die Schulter. »Ich melde mich in den nächsten Tagen wieder bei dir, um Genaueres zu erfahren. Aber heute Abend sehen wir uns ohnehin. Du wirst mir zeigen, wie man kocht. Ich habe die Restaurants satt. Ab morgen bin ich unterwegs, deshalb muss ich heute nach dem Einkaufen noch zur Autowerkstatt.« Damit verabschiedete er sich von Schukri und machte sich auf den Weg zu seinem Chef, um ihm über das Gespräch mit dem Scheich zu berichten. Major Suleiman tagte allerdings, wie Frau Malik ihm mitteilte, noch immer mit dem Außen- und Innenminister. »Liebe Aische, könntest du vielleicht eine Abschrift von dem Interview mit dem Scheich anfertigen? Das wäre nett«, sagte Barudi und legte sein Aufnahmegerät auf den Tisch. »Es eilt nicht. Ich brauche die Abschrift erst morgen früh. Schick mir das Interview mit einer E-Mail. Ich bin ab morgen unterwegs.« »Gern«, sagte Frau Malik und nahm das kleine Gerät an sich. Sie hasste das Abtippen der Berichte oder Gespräche von einem Diktaphon oder Aufnahmegerät. Barudi beugte sich zu ihr. »Und? Was vermutest du?«, fragte er und wusste, dass Frau Malik ihn verstand. Bei jedem Mord, den er aufzuklären hatte, fragte er sie, und das seit 20 Jahren. Sie war eine leidenschaftliche Krimileserin. Im Laufe der Jahre hatte sie ihn ein paar Mal durch ihre Fragen auf ein entscheidendes Detail aufmerksam gemacht und so auf die richtige Spur gebracht. »Es ist noch zu früh«, sagte sie. »Aber ich glaube, es waren Islamisten.« Barudi blieb noch einen Moment stehen. Er musste noch etwas loswerden. Frau Malik schaute auf. »Und?« »Den Mord hätte ich doch nun aufgeklärt. Wie kann ich dir sonst noch helfen?« Ich wollte dich bitten, mir die Zutaten für eine Kebbe aufzuschreiben. Ich werde heute mit Schukri kochen und ich soll alles besorgen, aber ich weiß nicht genau, was man da... schon gut, das haben wir gleich«, sagte sie, nahm einen Zettel und schrieb ihm die wenigen Zutaten auf, die man für dieses herrliche Gericht brauchte. »Hier«, sagte sie. Barudi nahm den Zettel dankbar entgegen und küsste charmant ihre Hand. Nein, das reicht mir nicht«, sagte sie. »Schukri soll mir morgen ein Stück Kebbe mitbringen. Ich will die Qualität prüfen«, fügte sie hinzu und lachte. Barudi fuhr zur Reinigung, wo er eine Woche zuvor seine Wäsche abgegeben hatte. Er machte die Einkäufe und achtete darauf, dass das Rindfleisch mager und von bester Qualität war. Darauf hatte Frau Malik ihn extra hingewiesen. Danach fuhr er zur Autowerkstatt im Kabun-Viertel am nördlichen Rand von Damaskus. Er bat den Besitzer, einen freundlichen Mann, die Schlafsäcke im Kofferraum zu lassen. »Außer Gold und Haschisch klauen wir nichts«, sagte dieser und lachte. »Solange es keine Leichen sind, ist alles in Ordnung.« »Leichen? Jede Menge. Hunderte Flöhe sind in den Schlafsäcken verhungert, da ich sie seit Jahren nicht geöffnet habe.« Ein Mitarbeiter der Werkstatt fuhr Barudi dann zu seinem Kollegen Schukri. Als er aus dem Auto stieg, winkte die Sonne noch einmal schüchtern, bevor sie hinter den Häusern unterging. Ein ungewöhnlicher Tag. Kommissar Barudis Tagebuch. 7 Uhr morgens. Heute verlasse ich Damaskus. Es wird eine abenteuerliche Reise. Ich hoffe sehr, dass Marco Mancini nichts passiert. Ist es nicht merkwürdig, dass einem ein Mensch so schnell ans Herz wachsen kann? Was für ein Tag gestern. So etwas kommt in einem Jahrzehnt nur einmal vor. Erst beim Scheich. Wir waren uns beide sicher, dass sein Büro abgehört wird. Deshalb hat jeder von uns seine Lobeshymne auf den Diktator gesungen. Dann der schöne Abend bei Schukri. Er ist ein feiner Kerl. Geduldig hat er mir beigebracht, wie man Kebbe macht. Kein einziges Mal hat er mich wegen meiner Ungeschicklichkeit ausgelacht. Und er wird Aisha Malik heute eine Portion der prächtigen Kebbe mitbringen, wie ich es ihr versprochen habe. Und dann die Gespräche. Wir kamen natürlich auf den Scheich, und ich stellte die naive Frage, warum ein Regime, das Saudi-Arabien als Hauptfeind betrachtet, solche Männer wie Scheich Farha nicht verhaftet. »Das Regime«, sagte Schukri, »ist raffinierter, als man glaubt. Weil man dauernd mit seinen idiotischen Handlangern konfrontiert ist, unterschätzt man das Regime selbst. Das ist völlig falsch. Die Tentakel des Kraken brauchen nicht klug zu sein. Sie führen einfach genau das aus, was das kluge Hirn des Tiers befiehlt. Bleiben wir beim Scheich. Die Zentrale, das Hirn des Systems, lässt ihn von den Saudis korrumpieren und frei herumlaufen. Damit kann das Regime ihn jederzeit erpressen. Außerdem bekommt es so die Gelegenheit, die filigranen Strukturen des saudischen Netzwerks zu durchleuchten. Wanzen, Spitzel, die scheinbar biedere Sekretärin des Scheichs, der Hausmeister oder ein Nachbar, es gibt viele Möglichkeiten. Der Mensch ist für sie gläsern und nützlich. Sobald sie ihn aber nicht mehr brauchen, zerren sie irgendeinen angeblichen Betrug, heimlich aufgenommene Sexszenen oder seinen Drogenkonsum ans Tageslicht, wovon der Arme keine Ahnung hat. Das ist viel effektiver als eine Verhaftung. Wie klar ist Schukri im Kopf? Gegen 22 Uhr bestellte er mir ein Taxi, da es anfing zu nieseln. Der Taxifahrer raste durch die Stadt, obwohl ich ihn bat, langsamer zu fahren. Eine Viertelstunde später war ich zu Hause. Vorhin habe ich meinen kleinen Koffer gepackt. Neben Kleidung und Kulturbeutel habe ich ein gut gebundenes neues Heft mit dem Titel 2010-3 in den Koffer gelegt. Das fast volle zweite Tagebuch 2010 lasse ich hier im Versteck in meiner Wohnung. Gegen Mitternacht hörte ich plötzlich Geschrei und dumpfe Schläge in der Wohnung über mir. Ich rannte die Treppe hoch, da stand bereits die freundliche Nachbarin, die mir am Eingang oder im Treppenhaus immer zulächelt. Sie wohnt 2 Stockwerke höher. Ich habe Schreie von unten gehört und konnte es nicht mehr aushalten, aber hier vor der Tür hat mich der Mut verlassen. Gut, dass Sie kommen. Ich habe gerade überlegt, ob ich zu Ihnen gehen und Sie um Beistand bitten soll. Wieder schrie die Frau und der Mann schimpfte wütend, dazu waren Schläge zu hören. Ich klingelte Sturm. Die Tür wurde aufgerissen, ein Zwerg von einem Mann im Pyjama warf mir eine Ladung Flüche an den Kopf und hob drohend die Hand. Ich hielt ihm meinen Dienstausweis so nah vors Gesicht, dass er fast seine Nase berührte. »Kriminalhauptkommissar Baroudi«, sagte ich knapp. »Was fällt Ihnen ein, Ihre Frau zu schlagen? Wissen Sie nicht, dass Sie dafür 6 Monate in den Knast kommen können? Wenn Sie die Hand gegen mich erheben, lasse ich Sie wegen Beamten- und Staatsbeleidigung verhaften.« Der Mann stand mit offenem Mund da. Dann begann er zu weinen wie ein Kind, das im Bazar seine Eltern verloren hat. Verblüfft sah ich die Nachbarin an. Ist ja gut«, beschwichtigte diese den weinenden Zwerg. »Gehen Sie zu Ihrer armen Frau und seien Sie lieb zu ihr. Ich rede mit dem Herrn Kommissar.« Damit schob sie den Mann in die Wohnung zurück. »Aber schlagen Sie Ihre Frau nie wieder. Ich zeige Sie an«, riet ich ihm noch, bevor sich die Wohnungstür schloss. Die sympathische Nachbarin umarmte mich spontan. »Das haben Sie gut gemacht«, sagte sie, und in ihren Augen glänzten Freudentränen. Wir sprachen noch eine Weile miteinander im schwach beleuchteten Treppenhaus. Sie lud mich zu sich ein, aber ich entschuldigte mich, dass ich früh aufstehen müsse, wegen einer bevorstehenden Reise. Die Frau ließ sich jedoch nicht beirren, und wir sprachen weiter. Irgendwie wusste sie eine ganze Menge über mich. »Alle Achtung«, sagte ich. »Ihr Geheimdienst arbeitet ja ziemlich effektiv. Ich dachte, ich lebe hier inkognito. Ich weiß nicht einmal, wie Sie heißen«, fügte ich hinzu und bemerkte ihr bezauberndes Lächeln und ihren Duft nach Kaffee und Jasmin. »Nariman«, sagte sie, »ich heiße Nariman. Hören Sie, ein so netter und berühmter Polizist, der dazu noch Junggeselle ist, also das sind gleich 3 Gründe dafür, dass die Drähte zwischen den Frauen hier im Haus glühen.« »Nariman ist ein schöner Name. Kommen Sie aus dem Iran?«, fragte ich, weil ich wusste, dass in den letzten Jahren immer mehr Menschen von dort nach Damaskus gekommen waren. »Nein, aber mein Urgroßvater. Er war Teppichhändler und hat sich in eine Damaszenerin verliebt und blieb hier.« »Sie wirkt noch jugendlich, aber wie sich herausstellte, ist sie 45. Ihre Eltern waren Apotheker und besaßen bis zu ihrer Pensionierung die größte Apotheke in Damaskus. Sie hätte Malerin werden wollen«, erzählte Nariman, »dann aber habe sie sich in ihren Nachbarn, einen Bauingenieur, verliebt. Ich war gerade mal 17 und hatte von der Liebe nichts als romantische Bilder im Kopf, ein Flickwerk aus all den Filmen, die Tag für Tag im Fernsehen liefen. Mein Herz aber war leer. So konnte der Mann ohne jeden Widerstand einziehen und es bewohnen. 15 Jahre lang reiste sie mit ihm durch alle arabischen Länder, aber irgendwann wurde sie müde, nicht vom Reisen, sondern von dem dauernden Zwang, sich anzupassen. »Und immer nach unten, immer rückwärts«, sagte sie und zeigte mit der Hand zum Boden. »Ich bin in einem bürgerlichen, liberalen Haus aufgewachsen. Mein Vater betete nie. Mit 20 hatte ich Abitur und Führerschein, aber plötzlich bist du in Saudi-Arabien und hast keine Freiheiten mehr und musst verschleiert herumlaufen. Dort hatte mein Mann alle Rechte und ich alle Pflichten. Nein, das wollte ich nicht. Aber Hassan fand, ich sei hysterisch. Er fand, es sei alles in Ordnung und lebte so, als wäre dieser Zustand eine Probe für das spätere, richtige Leben, das aber nie kam. Er, der ehemalige Kommunist, ließ sich einen Bart wachsen, trug keine Krawatte mehr und färbte seine Stirn mit Bräunungscreme. Ich musste lachen. Der Tag hatte mit der gefärbten Stirn des Scheichs angefangen. »Und als hätte uns das nicht schon genügend entzweit«, fuhr Nariman fort, »wollte er auch noch eine zweite Frau heiraten. Er beruhigte mich, er verdiene so viel, dass er auch 4 Ehefrauen finanzieren könnte. Er brachte mir sogar eine saudische Frauenzeitschrift, Dreck auf Glanzpapier. Darin beschwichtigte man die Frauen, sie sollten sich freuen, wenn ihr Mann eine zweite Frau heiratete. Es würde ihn noch sanfter, noch rücksichtsvoller machen. Das war für mich das Ende. Vor 3 Monaten habe ich die Scheidung eingereicht. Es wird eine Weile dauern, bis alles geregelt ist, aber ich werde nie wieder mit ihm unter einem Dach leben. Mein Herz und mein Bett teile ich mit niemandem«, schloss sie energisch. Einen Moment lang sah sie mich schweigend an, dann strich sie mir über die Wange. »Und Sie? Was steckt hinter Ihrem Junggesellendasein und hinter Ihren traurigen Augen?« »Nicht viel. Jahrzehntelang hat mich mein Beruf ganz in Anspruch genommen. Außerdem bin ich schüchtern, was Frauen angeht. Und als ich meine große Liebe gefunden hatte, war uns nur ein kurzes Glück beschieden. Basma ist viel zu früh gestorben. »Das tut mir leid«, sagte Nariman. »Das wusste ich nicht.« »Schon gut, schon gut. Ich habe es auch niemandem im Haus erzählt«, erwiderte ich und hielt einen Moment lang inne. »Außer Ihnen jetzt«, fügte ich kaum hörbar hinzu. Wo die Zeit im Treppenhaus blieb, weiß ich nicht. Auf jeden Fall rief Nariman plötzlich, »Um Gottes Willen, es ist 3:15 und Sie müssen früh aufstehen.« »Kein Problem, ich schlafe beim Autofahren«, scherzte ich und dehnte mich. Erst jetzt spürte ich, dass es kalt geworden war. Nariman umarmte mich. Sie war etwas kleiner als ich, und dann küsste sie mich unvermittelt auf den Mund. Als sie sich zum Gehen wenden wollte, hielt ich sie fest und küsste sie auf die Augen und lange auf den Mund. »Ich weiß nicht, was ich dir sagen kann, außer dass ich mich in deiner Nähe sehr wohl fühle.« Sie lachte. »Es ist, als könntest du in meinem Herzen lesen«, sagte sie und küsste mich noch einmal. Am liebsten hätte ich sie zu mir herangezogen, aber ich hatte Angst, sie zu erschrecken. »Wann kommst du zurück?«, fragte sie. »In einer Woche, spätestens.« »Pass auf dich auf. Und wenn du zurückkommst, lade ich dich zu mir ein«, sagte sie. »Gern, unter einer Bedingung. Ich helfe beim Kochen. Ich lerne es gerade«, sagte ich und stieg die Treppe hinunter, während Nariman stehen blieb und mir nachsah. Zurück in meiner Wohnung bedauerte ich bereits, nicht zu ihr gegangen zu sein. Aber ich dachte nicht mehr lange darüber nach. Ich war todmüde und fiel in einen unruhigen Schlaf. Wenig später hat mich der Wecker aus dem Bett geklingelt. Genial und einfältig am falschen Ort. Marco Mancinis Wohnung lag in einem verhältnismäßig neuen Gebäude. Hier lebten besser verdienende Beamte, Händler und Akademiker. Aber die Bewohner schienen Angst zu haben, mit Mancini zu reden. Sie grüßten höflich und gingen rasch weiter. Manchmal erfand er Gründe, um wenigstens mit den drei Nachbarn auf seinem Stockwerk in Kontakt zu kommen. Vergeblich. Er bekam das Salz, die Nadel, das Brot und alles, wonach er fragte, auch wenn er es in Wahrheit nicht benötigte. Bevor sich aber ein Gespräch entspinnen konnte, verabschiedeten sich die anderen mit einem schüchternen Lächeln. Sie wussten nur, dass er ein italienischer Journalist war, der perfekt Arabisch sprach. Ein Umstand, der sie offenbar noch ängstlicher machte. Mancini hatte seine Unterlagen bereits intensiv studiert und im Internet über die Wunderheilerin und ihre Paten recherchiert. Allein das Buch, das Pfarrer Gabriel herausgegeben hatte, lieferte mit seinen 1000 Widersprüchen Stoff für mehrere Interviews. Er wählte legere Kleidung, eine honigfarbene Korthose, einen braunen Rollkragenpullover, dazu eine warme hellbraune Jacke und einen weißen Schal. Die teure Kamera, die ihm Barudi besorgt hatte, hängte er sich quer über die Schulter. Handy, Notizheft und mehrere Stifte steckte er in seine elegante Schultertasche. Seinen Presseausweis schließlich klemmte er sichtbar für alle an das Jackenrevers. Draußen war es etwas wärmer geworden. Um nicht in die Verlegenheit zu kommen, von Kollegen des nahegelegenen Kriminalpolizeiamts erkannt zu werden, ging Mancini ein paar hundert Meter zu Fuß die Midanstraße entlang, geradewegs in die andere Richtung, bis zu der großen Konditorei Davoutswitz. Dort hielt er Ausschau nach einem Taxi. In diesem Moment hielt mitten auf der Straße ein Ferrari. Eine elegante junge Frau mit langen blonden Haaren stieg aus und ging in die Konditorei. Lautes Hupen von allen Seiten. Wütend fuhren die Autos vorbei, als wäre der Ferrari eine Verkehrsinsel. Der Fahrer blieb seelenruhig sitzen. Er schien geradewegs einem Modekatalog entstiegen, ein neureicher Schnösel. Nach einer Weile kehrte die junge Frau mit einer großen Schachtel Süßigkeiten zurück und stieg ein. Der Fahrer schnippte seine gerade angezündete Zigarette durch das offene Fenster. Sie landete vor den Füßen eines armen alten Mannes. Dieser griff nach der Zigarette und bedankte sich mit einer Verbeugung. Dabei legte er als Geste der Unterwerfung die rechte Hand auf den Kopf. Der Ferrari-Fahrer und seine Begleiterin lachten und brausten davon. Endlich fand Mancini ein Taxi. »Zum katholischen Patriarchensitz in der Saturngasse, bitte«, sagte er und fügte, als der junge Taxifahrer ihn ratlos anstarrte, hinzu, »im Babscharki-Viertel.« »Ach ja, im christlichen Viertel«, sagte der Mann. Er schwieg nur 3 Sekunden. »Haben Sie das gehört? Die Muslimbrüder haben einen italienischen Politiker umgebracht. Haben Sie davon gehört?« »Ach, wirklich? Und ich habe von einem Mord an einem italienischen Olivenölhändler gehört.« »Irgendwie rächt man sich zurzeit an den Italienern«, antwortete Mancini. »Wenn Sie mich fragen, das ist die Yakuza, die chinesische Mafia. Sie wollen keine Konkurrenz.« Mancini lachte über so viel Einfalt. »Nein, Yakuza sind japanische Mafiosi. Die Chinesen nennen sich Triaden. Nein, sie nennen sich Yakuza, was auf Arabisch so viel wie »Oh, Zucchini« bedeutet. Das ist ihre Tarnung. Und weil die Chinesen die Japaner hassen, geben sie ihren Kriminellen japanische Namen, um den Ruf der Japaner zu zerstören. Verstehen Sie? Das ist eine Verschwörung.« Mancini merkte, dass dem Mann nicht mehr zu helfen war. »Haben Sie bei so viel Geheimwissen keine Angst um Ihr Leben?«, fragte er. »Ach nein, die Chinesen interessieren sich nicht für Taxifahrer. Ihre Devise: Minister, Banker, Multimillionäre und aufwärts. Kaufen oder abmurksen. Wenn ich nur einen Tag an der Macht wäre, würde ich mit all diesem Gesindel aufräumen. Für jeden abgemurksten Syrer töte ich 1000 Chinesen.« Mancini lachte Tränen. »Und was, wenn Sie in Syrien nur 900 Chinesen finden? Dann hole ich welche aus Jordanien. Meine Schwester in Amman sagt, dort gibt es so viele, dass sie bald Chinesisch lernen muss. Mein Herr, die Jordanier werden mir dankbar sein.« Mancini lehnte sich zurück und schloss die Augen. »Seltsam«, dachte er, »einem italienischen Zwillingsbruder dieses syrischen Taxifahrers war er auch einmal in Rom begegnet. Der wollte auch für jeden mysteriös zu Tode gekommenen Italiener 1000 Chinesen umbringen. Kein Wunder, dass er sich in Damaskus immer so schnell heimisch fühlte.« Dann nickte er für einen Augenblick ein. »Hier sind wir«, rief ihn der Taxifahrer in die Realität zurück. »Das ist der Sitz des Patriarchen. Da steht es am Eingangstor.« Mancini zahlte und stieg aus. »Pater Gabriel freut sich, Sie zu sehen«, empfing ihn ein alter Mann in einem blauen Anzug, der schon bessere Tage gesehen hatte. Mancini hielt ihn für den Küster oder Pförtner. Er hatte anscheinend auf ihn gewartet. Mancini machte Fotos von dem großen Anwesen, von der nahen Kirche und folgte dem Mann dann über einen Parkplatz, auf dem ein paar Straßenkreuzer und teure Sportwagen geparkt waren. Durch ein zweites Tor betraten sie die elegante Eingangshalle. »Er ist im 1. Stock«, murmelte der Mann fast atemlos. Langsamen Schrittes stieg er die Treppe hoch, und Mancini blieb aus Rücksicht hinter ihm. An der 3. Tür links klopfte der alte Mann und öffnete die Tür vorsichtig, als er von drinnen eine Stimme hörte. »Ja, herein.« Mancini trat über die Türschwelle in ein großes, helles Büro. Der Pfarrer, eher klein und gedrungen, mit Glatze und grauem, kurzgeschnittenem Haarkranz, kam ihm entgegen. Er trug eine große Brille und eine schwarze Soutane. Sein Gesicht war von kleinen Aknenarben übersät. Er hieß Mancini willkommen und führte ihn zu einer Sitzecke. Mancini bemerkte sofort seine schöne Stimme. Nachdem Mancini seine Kamera auf dem niedrigen Glastisch abgelegt hatte, nahm er auf dem weichen Sofa Platz. »Darf ich nach dem Interview noch ein paar Fotos von Ihnen machen? Am Schreibtisch vielleicht?« »Selbstverständlich«, der Pfarrer hielt einen Moment inne. »Sie sprechen sehr gut Arabisch«, fuhr er dann anerkennend fort. »Haben Sie arabische Vorfahren?« »Nein, nein. Ich habe als Kind den Orient geliebt und fühlte mich mehr von ihm angezogen als von Nordeuropa. Bei jedem Kinderfest wollte ich ein arabischer Prinz sein. Später studierte ich Islamwissenschaften und Arabisch und habe dann für die italienische Presse aus Kairo, Algier und am längsten aus Beirut berichtet. Nach dem Angriff der Israelis 2006 auf den Libanon gab es jedoch eine Auseinandersetzung mit meinem Chef. Er stand auf der Seite Israels und ich hatte in seinen Augen zu sehr Partei für die Araber ergriffen. Deshalb wollte er mich nach Kanada schicken. Ich aber wollte den Mittelmeerraum nicht verlassen. Zufällig suchte die Zeitung Il Giornale gerade einen Korrespondenten für Syrien und den Libanon. Also blieb ich in Beirut und belegte 2 Intensivkurse Arabisch, antwortete Mancini. Seine Recherche hatte ergeben, dass Gabriel ein Nationalist war und Israel hasste. »Alle Achtung«, sagte der Pfarrer. »Alle Achtung vor Ihnen, Monsignore. Sie waren Lehrer, dann gründeten Sie ein Theater und schrieben Stücke. Dann haben Sie eine neue Jugendorganisation, ähnlich den Pfadfindern, ins Leben gerufen. Und nicht zuletzt haben Sie den Freudenchor gegründet, wofür Ihnen die Frau des Präsidenten, die syrische First Lady, einen hohen Preis verliehen hat.« Mancini zeigte auf mehrere Fotos an der Wand, auf denen der Pfarrer mit seinen Schülern und Schützlingen und mit der First Lady zu sehen war. »Und als wäre das alles noch nicht genug, begleiten Sie seit bald 30 Jahren Frau Dumia. Bei meinen Recherchen fand ich Videoaufnahmen von Ihnen auf YouTube. Sie haben wunderbare Reden sowohl auf Französisch wie auch auf Arabisch gehalten. Großartig, großartig, muss ich sagen.« »Vielen Dank«, murmelte der Pfarrer, aber sein Blick war immer noch unruhig. »Ich hoffe nun, Sie haben liebenswürdigerweise Zeit und Geduld, mir alles über die Wunderheilerin zu erzählen. Wissen Sie, mit einem halbherzig geschriebenen oder schlecht recherchierten Artikel komme ich nicht weit. Il Giornale besteht bei jeder Story auf Genauigkeit und guten Recherchen. Die Zeitung gehört der Familie Berlusconi. Jeden Fehler würde man dem Ministerpräsidenten anlasten, obwohl nicht er, sondern sein Bruder verantwortlich ist. Für den Artikel hat mir die Redaktion eine ganze Seite versprochen. »Legen Sie los. Ich werde mir Mühe geben«, sagte Pfarrer Gabriel verbindlich, aber Mancini spürte seinen Argwohn. »Ist es in Ordnung, wenn ich das Gespräch mit meinem Smartphone aufnehme? Es wird mir neben meinen Notizen helfen, alles korrekt wiederzugeben.« »Selbstverständlich«, erwiderte Gabriel. In diesem Moment trug eine Nonne ein Tablett mit Keksen und Kaffee herein. Mancini nickte dankend, legte sich sein kleines Heft mit Fragen und den Block samt Kugelschreiber zurecht und stellte sein Gerät auf Aufnahme. »Gegenstand meines Artikels wird ausschließlich die Wunderheilerin sein, aber ich möchte auch Sie und Ihren Hintergrund näher kennenlernen. Sie sind Ihr Pate und geistiger Begleiter. Ach, trinken Sie doch zuerst Ihren Kaffee«, unterbrach der Pfarrer und nahm einen kräftigen Schluck des duftenden Mokkas. »Das Interview wird ja nicht kalt«, fügte er hinzu und lächelte. Seine Augen wurden ruhiger und freundlicher. »In einem Gespräch mit der Journalistin Anna Aziz sagten Sie, Sie seien auf der Seite der Armen. Sind Sie Sozialist?« »Nein, aber ich stehe wie unser Herr Jesus immer auf der Seite der Benachteiligten.« »Sie haben bereits als Student mit dem Theater zu tun gehabt und heute, 40 Jahre danach, sind Sie immer noch als Autor tätig. Sie haben eine große, 5-bändige Geschichte des Theaters aus dem Französischen übersetzt. Was fasziniert Sie am Theater?« »Es ist ein effektives Mittel, gesellschaftliche Probleme in eine lebendige Form zu bringen, die Kopf und Herz der Menschen bewegt. Literatur wirkt langsam, Theater wirkt direkt.« Zum ersten Mal spürte Mancini etwas wie Leidenschaft in der Stimme des Pfarrers. »Ich habe leider keines Ihrer Stücke gesehen, aber die Rezensionen im Internet gelesen. In Ihrem ersten großen Theaterstück mit dem Titel »Feigheit der Flucht« geht es um die Flucht der Intellektuellen und Akademiker ins Exil. Ist dies nicht ein allgemeines Problem in allen Ländern der Dritten Welt? Spielen neben der Armut und dem Geltungswillen oder der Eitelkeit und Gier der Akademiker, die Sie ja in Ihrem Stück anklagen, nicht auch Repressionen eine Rolle, weshalb sich die Klugen aus dem Staub machen, um ihre Haut zu retten? Wir haben seit 40 Jahren keine Repressionen. Wie Sie sehen, sprechen wir beide frei und ungehindert miteinander, als säßen wir in Rom. Aber der Westen verführt unsere fähigsten Köpfe und lässt uns ausbluten.« Die Stimme des Pfarrers hatte einen bitteren Ton angenommen. Mancini merkte, dass ihm die Rolle des Journalisten nicht besonders gut gelang. Statt sein Gegenüber zu entspannen und Vertrauen zu gewinnen, um dann zu den wichtigen Fragen vorzustoßen, machte er den Pfarrer nervös. Er beschloss also, eine andere Taktik anzuwenden. »Sie haben mit dem Freudenchor Ihren größten öffentlichen Auftritt gehabt. Sie haben Kinder und Jugendliche zum Singen gebracht. Für dieses Projekt haben Sie viel Sympathie geerntet. Was steckt hinter der Idee?« »Ich wollte nicht nur über Verbrüderung reden, sondern sie mit Freude realisieren. Und das war und ist durch Gesang möglich. Bis dahin war der religiöse Gesang in den Kirchenmauern gefangen. Ich habe ihn nach draußen geholt und Kinder, Jugendliche und Erwachsene daran beteiligt, unabhängig von Religion, Geschlecht oder Alter. Wir fingen ganz klein an und heute haben wir 4 Chöre. Gesang geht zu Herzen. Musik verbindet ohne Worte.« »Und wie reagierte die Kirchenführung?« »Zunächst ablehnend und um den Ruf des kirchlichen Gesangs besorgt, aber am Ende hat die Vernunft gesiegt.« »Merkwürdig. Sobald Sie eine Herausforderung erfolgreich gemeistert haben, geben Sie das Projekt ab und widmen sich dem nächsten hoffnungslosen Fall. Was treibt Sie an?« »Die heilige Maria. Sie gibt mir Kraft. Manchmal bin ich sterbensmüde vor Erschöpfung, sehe mich vor einem Berg ungelöster Probleme und unerledigter Aufgaben. Aber mit Marias Hilfe fühle ich mich plötzlich wieder wie ein Jugendlicher von 18 Jahren.« Aus der Stimme des Pfarrers klangen Stolz und Zufriedenheit. »Mir stellt sich die Frage, wann Sie überhaupt schlafen. Neben all diesen Aktivitäten sind Sie ja auch Mitglied in vielen Organisationen. Und außerdem sind Sie seit 1982 Pate der Wunderheilerin Dumia. Sie haben sogar ein 3-bändiges Werk über Sie verfasst und Weltreisen mit ihr unternommen, von Norwegen über Kanada bis Südafrika. Seit fast 30 Jahren engagieren Sie sich für dieses Projekt, ohne offizielle Anerkennung. Hat sich das gelohnt?« Gabriel zögerte lange. Das war nicht nur Mancinis Gefühl. Später, als er das Interview abschrieb, maß er die Zeit an dieser Stelle und stellte fest, dass die Stille nach dieser Frage mehrere Minuten gedauert hatte. »Ich weiß es nicht. Das kann am Ende meiner Tage nur Gott allein beurteilen.« »Aber Sie irren sich«, sagte Gabriel. Und in seinem Blick lag eine Spur von verletztem Stolz. »Wir werden von tausenden Menschen weltweit anerkannt, nur die Offiziellen haben uns die Anerkennung verweigert.« »Ja, ich habe gelesen, wie sehr Sie sich um die Anerkennung der Wunderfrau bemüht haben. Die Führung der Orthodoxen wie auch der katholischen Kirche in Syrien haben Anerkennung jedoch verweigert. Die Patriarchen der beiden größten christlichen Gemeinschaften haben sich vor Gästen sogar über die Wunderheilerin lustig gemacht. Sie, lieber Pfarrer Gabriel, haben sich tapfer bemüht, nicht nur mit weltweiten Auftritten. Sie haben Mediziner und geheilte Kranke als Zeugen gerufen und ließen das Olivenöl analysieren, das, wie Sie in Ihrem Buch beschreiben, wie aus einem Ölhahn floss. Die Wunderheilerin bekam Stigmata wie Jesus und sie sprach mit Maria und Jesus. Trotzdem hat der Vatikan die Frau auch nach 30 Jahren nicht anerkannt. Es muss sie schockiert haben, als sie von Kardinal Budi erfuhren, dass Kardinal Cornaro nicht zu Dumia, sondern zu dem Bergheiligen im Norden fährt. Wie haben Sie die Nachricht aus Rom aufgenommen? Waren Sie überrascht?« »Ich habe sie mit Bedauern aufgenommen, aber ich war im Gegensatz zu unserem Freund Kardinal Budi nicht überrascht. Wissen Sie, wenn es einmal im Jahrhundert einen orientalischen Heiligen gibt, so wird Rom kalt und kritisch. Der Himmel ist voller ungeprüfter Europäer. Haben Sie je die Lebensläufe europäischer Heiliger gelesen?« Mancini schüttelte den Kopf. Sie haben nicht viel versäumt. Manch einer gehört wirklich nicht in den Himmel, sondern als Schwerverbrecher ins Gefängnis. Manch anderer ist eine Mogelpackung, die eher mit den Machtkämpfen im Vatikan zu tun hat. Und wieder andere gehören in die Psychiatrie. Manchmal reichte es, dass ein Herrscher seine Blähungen los wurde, und schon hat der Vatikan den Heiler zum Heiligen erklärt. Aber 217 nachweislich geheilte Kranke reichten nicht für einen Empfang in Rom. »Sie sind sehr mutig und trotzdem immer noch katholisch«, sagte Mancini voller Bewunderung. »Ich bin mutig, weil ich katholisch bin und weil ich von Anfang an wusste, dass ich kämpfen muss. Wir, die orientalischen Christen, sind für den Vatikan schlimmer als die Muslime. Man bedauert dort, dass wir die Kreuzzüge überlebt haben. Die Kreuzzüge haben Konstantinopel und Jerusalem und deren Führungsanspruch zerstört. Bis dahin war Rom eine von vielen heiligen Städten. Aber Jerusalem war das Herz der Christenheit. Heute ist es eine besetzte Touristenstadt. Mich beschäftigt noch etwas anderes. Wie erklären Sie die Erscheinung der heiligen Maria vor den Augen einer einzigen Person, nämlich Dumia? Ihrem Buch habe ich entnommen, dass sie mit ihr zuerst Hocharabisch, dann Dialekt spricht, aber niemand ist Zeuge. Entschuldigen Sie bitte meine Frage. Spielt die heilige Maria Verstecken mit uns? Sie müssen sich für Ihre klugen Fragen nicht entschuldigen. Die heilige Maria, oder besser gesagt Gott, der Allmächtige, hat sich für diese einfache, bescheidene Person entschieden. Der Wille Gottes ist unergründlich. Und genau an diesem Punkt entbrannte der Streit mit der Kirchenleitung. Man wollte Maria zum Altar bitten, sie solle dort ihre Reden halten. Die heilige Maria jedoch entschied sich anders. Aber warum? Die italienischen Leser werden fragen, warum erscheint sie nicht vor allen Menschen auf einem Platz oder in einer Kirche, wo sie verstanden wird und ihr Ziel erreicht? Das wissen wir genauso wenig wie Sie. Wir sind allerdings zutiefst davon überzeugt, dass die übernatürlichen Ereignisse in dem kleinen Haus von Dumia kein fauler Zauber sind. Wie Sie in Ihrem Buch schreiben, haben Sie in den 30 Jahren einen Nuntius des Vatikans nach dem anderen eingeladen. Sie haben sie Gespräche mit Dumia führen lassen, manchmal floss das Öl sogar in ihrem Beisein. Einige ließen sich überzeugen, die meisten blieben jedoch zurückhaltend bis ablehnend. Nun gab es eine letzte Möglichkeit, den Vatikan zu überzeugen. Kardinal Buri, ihr Freund und Förderer, ein enger Freund seiner Heiligkeit Benedikt XVI., hatte erreicht, dass ein Kardinal des Vatikans im direkten Auftrag des Papstes die Sache in die Hand nahm. Aber dann weigerte sich dieser Kardinal, die Frau zu sehen. Sind Sie ihm begegnet? Wie war er? Haben Sie ihm Ihre Meinung gesagt? Ich staune über Ihre genaue Recherche. Ja, das war für uns sehr bitter. Wir, Dumia, Ihr Mann, ich und einige Hunderte von Gläubigen haben geweint und eine ganze Nacht lang die heilige Maria um Beistand gebeten. Dann sind wir, Bischof Tabir und ich, voller Hoffnung zu Kardinal Cornaro gegangen. Er war zuerst sehr höflich, aber als er von unserem Anliegen erfuhr, sperrte er sich. Er sagte, er habe alle Berichte, Bücher, Videos, CDs und DVDs studiert, die ich den Vertretern des Vatikans im Laufe der Jahre in Syrien gegeben hatte. Einige Botschafter des Vatikans haben sie sogar namentlich in ihrem Buch erwähnt. Ecoli, Di Nicolo und Retuno, der die Wunderheilerin inoffiziell traf. Sie schreiben, er sei begeistert gewesen von ihr, habe Unterlagen, Fotos und Videoaufnahmen verlangt. Die schickte er 1988 an den damaligen Leiter der Glaubenskongregation, Josef Ratzinger, unseren heutigen Papst Benedikt. Auch Kardinal Buri war, wie Sie schreiben, in den letzten 25 Jahren mehr als 30 Mal hier und bemühte sich, den jeweiligen Nuntius zu bewegen, beim Papst vorstellig zu werden. Warum hat das alles nichts gebracht? Ich habe es vorhin bereits ausgeführt. Mehr weiß ich leider nicht. Auch Dumia selbst soll dem damaligen Papst Johannes Paul II. 1993 einen sehr bewegenden Brief geschrieben und eindringlich um eine Anerkennung gebeten haben. Das steht doch alles in Ihrem Buch, oder irre ich mich? Nein, Sie irren sich nicht. Aber da steht auch, dass ich dagegen war, dass sie diesen Brief schrieb, weil man um eine Anerkennung nicht bettelt. Sie erfahren in meinem Buch auch, dass nur Bischof Tabir hinter dem Brief stand. Und haben Sie Kardinal Cornaro gefragt, woher im Vatikan diese Abneigung gegen die Wunderheilerin rührt? Ich hätte die Frage gerne gestellt, war aber nicht mutig genug. Bischof Tabir war mutiger. Er hielt dem Kardinal die Fehler des Vatikans gegenüber den orientalischen Kirchen vor. Und wie war seine Reaktion? Er reagierte mit Sarkasmus. Ihn interessiere nur das Olivenöl Extra Vergine aus Taggia in Ligurien. Andere Olivenöle fasse er nicht an. Das war für uns eine Beleidigung. Ich habe im Stillen gebetet, er möge weniger arrogant sein, aber unser Bischof ließ es ihm nicht durchgehen. Die beiden stritten heftig, und ich hatte alle Mühe, dass wir uns wenigstens christlich voneinander verabschiedeten. Später trafen wir uns noch einmal. Der Bischof hatte wirklich gute Absichten, sich mit dem Gast zu versöhnen. Zunächst sah es ganz gut aus. Kardinal Cornaro war bester Laune und wir tranken gemeinsam ein Gläschen Rotwein. Aber dann kam er wieder auf seinen Besuch bei diesem Scharlatan im Norden zu sprechen. Unser Bischof versuchte höflich, ihn von seiner Reise abzuhalten, weil das Gebiet von den gottlosen Anhängern des Scharlatans besetzt ist. Er bot ihm sogar einige christliche junge Männer als Leibwächter an, aber der Kardinal wollte nicht hören. Erneut kam es zum Streit, und ich bat den Bischof, nicht weiter zu insistieren. Hatten Sie den Eindruck, Kardinal Cornaro hat sich wie ein Kolonialist, wie ein Kreuzzügler verhalten? Nein, keine Sekunde. Es war eine harte, aber faire Auseinandersetzung. Unsere Hoffnung auf Dumias Anerkennung war nun endgültig dahin. Und der Kardinal hat sein Leben riskiert und verloren. Ein Kolonialist tritt anders auf. Kardinal Cornaro, das muss man ihm lassen, war ein sturer, waghalsiger Mann, der ohne Netz und doppelten Boden einen gefährlichen Sprung gewagt und teuer bezahlt hat. Auch Scheich Facher soll mit ihm gestritten haben. Wissen Sie warum? Ich würde lügen, wenn ich es verneinte. Scheich Facher und ich sind Freunde. Er hat mir erzählt, dass er den Kardinal für einen Hetzer hält. Er war es, der ihn einen Kreuzzügler genannt hat, weil er hierher kommt und sich einmischt, weil er einen Ketzer aufwertet, der gegen den Islam agiert. In diesem Moment klingelte das Telefon. Mancini stoppte die Aufnahme. Gabriel ging an seinen Schreibtisch, nahm den Hörer ab und sprach leise. »Warum nicht? Wir könnten sofort kommen. Schade, aber wie du willst.« Er verabschiedete sich und kam ein wenig gebeugt zu Mancini zurück. »Der Herr Bischof kann Sie leider nicht empfangen. Er muss umgehend zu einer wichtigen Sitzung.« »Oh, wie schade. Wir können also gleich zum Haus der heiligen Maria gehen. Dort wohnt die Wunderheilerin.« »Ja, aber zuerst brauche ich noch ein paar Fotos von Ihnen,« wandte Mancini ein und bat den Pfarrer, sich an seinen Schreibtisch zu setzen und so zu tun, als würde er arbeiten. Mancini machte viele Fotos und bedankte sich herzlich für das offene Gespräch und den Kaffee. »Ich beneide Italien um solche Journalisten wie Sie«, erwiderte der Pfarrer und ging voraus. Eine einsame Heilerin. Als der Chauffeur sich erkundigte, ob er vor dem Haus warten solle, gab Pfarrer Gabriel die Frage an Mancini weiter. »Nein«, meinte Mancini, »er wolle nach der Begegnung noch Geschenke für Freunde kaufen.« Er wunderte sich, wie leicht ihm die Lüge über die Zunge ging. Gabriel selbst wollte nach dem Gespräch eine Cousine besuchen und dann zu Fuß in sein Büro zurückgehen. Es sei ja alles keine Entfernung, meinte er. Mancini bat Pfarrer Gabriel, schon einmal vorzugehen. Er würde gerne noch ein paar Aufnahmen von der Umgebung, der Straße und dem Haus machen. Das kleine Anwesen war zu einer heiligen Stätte geworden. Man nannte es inzwischen Haus der heiligen Maria. Man sah ihm an, dass es aufwendig renoviert war. Ein etwa 60-jähriger Mann beobachtete Mancini. Er war klein und kräftig, hatte dichtes graues Haar und einen ebensolchen Schnurrbart. In seinem Gesicht lag Bitterkeit. »Sehen Sie das Haus dort drüben?«, fragte der Mann und kam näher. Mancini schaute in die Richtung, entdeckte ein schmuckloses, dreistöckiges, graues Gebäude. »Was ist damit?«, fragte er. »Das sollten Sie fotografieren. Im zweiten Stock wohnt eine Hure. Sie ernährt ihre 5 Kinder anständig, indem sie ihren Körper verkauft. Ihr Mann hat sie mit den Kindern im Stich gelassen. Das sind die wahren Heiligen des 21. Jahrhunderts und nicht solche Gauner mit ihrem Weihrauch und Öl. Zuerst haben Dumia und ihr Mann gelogen, um ihr Haus zu retten. Die Straße sollte verbreitert werden und man wollte das Haus abreißen. Und dann haben sie ihre eigenen Lügen geglaubt. So kann ein Nichtsnutz, der es trotz 7 Berufen zu nichts gebracht hat, in den Genuss von Weltreisen kommen und von Idioten reich beschenkt werden.« 7 Berufe?«, fragte Mancini erstaunt. »Ja«, erwiderte der Mann, »so sagt man hier in Damaskus, wenn es um großmäulige, unstete Zeitgenossen geht. Aber bei dem Typen reichen 7 Berufe nicht aus. Heute stolziert er als Begatter einer Wunderheilerin durch die Gegend. Früher war er Polizist, Kioskbesitzer, Männerfriseur, Frauenfriseur, Knastbruder. Danach wanderte er nach Deutschland aus und kehrte 4 Jahre später mit leeren Händen zurück. Er hat in Saudi-Arabien gearbeitet. Angeblich hat er dort als Makler Millionen verdient, die aber beschlagnahmt wurden, weil er etwas gegen das saudische Königshaus gesagt haben soll. Dann machte er hier mit mehreren Restaurants pleite und dann...« Mancini entschuldigte sich, ließ den Mann mit seiner endlosen Tirade stehen und machte sich auf den Weg zum Haus der Wunderheilerin. Erst später sollte er sich daran erinnern, dass niemand vor der Haustür stand. Die Tür war offen. Gerade als Mancini über die Schwelle treten wollte, kam ihm ein kleiner Mann entgegen und lächelte ihn an. »Buongiorno, Signor Mastroianni, seien Sie willkommen. Ich bin Salim Asma, der Ehemann von Dumia Asma Sargi«, sagte er. Dann wandte er sich an seinen Nachbarn auf der Straße. »Was machst du schon wieder hier? Hat dir die Polizei nicht untersagt, unsere Gäste zu belästigen?« »Ich wohne hier und habe das Recht, jeden, der Ohren hat, anzusprechen«, erwiderte der Mann. »Wenn du nicht auf der Stelle verschwindest, rufe ich die Polizei«, drohte der Ehemann und wedelte dazu mit dem Zeigefinger. Der Nachbar spuckte auf den Boden und ging wortlos davon. »Er hat nichts zu tun«, sagte Salim Asma zu Mancini. »Aus purem Neid beschmutzt er den Ruf der anderen. Entschuldigen Sie bitte die Belästigung.« Mancini grinste innerlich. Asma wusste Bescheid. Er wusste, dass Roberto Mastroianni Arabisch sprach. Mancini folgte dem Mann ins Haus und dann in den winzigen Innenhof, der mit Bildern und Ikonen der heiligen Maria gespickt war. Dort warteten Pfarrer Gabriel und eine kleine, gedrungene Frau mit gefärbten, dunklen Haaren bereits auf ihn. Das also war die berühmte Frau Dumia. Die Wunderheilerin war etwa Ende 40 und wie ihr Mann feierlich gekleidet, als wären sie auf dem Weg zu einer Erstkommunion. Mancini begrüßte sie mit Handschlag und nahm dann an einem kleinen Bistrotisch Platz. »Ich freue mich, die Gelegenheit zu haben mit...« »Lieber Herr Mastroianni, ich habe ihr bereits alles über Sie erzählt«, unterbrach ihn Pfarrer Gabriel und legte ihm väterlich die Hand auf den Arm. »Sie können gleich anfangen.« Mancini ließ sich nicht zweimal bitten und stellte sein Smartphone auf Aufnahme. »Frau Dumia«, begann er, »meine Leserinnen und Leser wissen nichts über Sie. Wollen Sie mir von sich erzählen und was Sie erlebt haben?« Die Wunderheilerin begann ohne Umschweife zu erzählen. Mancini merkte, wie routiniert sie ihre Geschichte herunterspulte. Sie sei eine einfache, unerfahrene Ehefrau von 20 Jahren gewesen, als ihr zum ersten Mal die heilige Maria begegnete. Ihr Ehemann legte ein Album mit alten Fotos aufgeschlagen auf den Tisch. Nichts an dieser Frau ist mehr natürlich, dachte Mancini. Sie ist ein Star ohne besondere Ausstrahlung, dafür mit den Allüren einer professionellen Diva. Schön war sie einmal, das zeigten die alten Bilder, auf die der Ehemann stolz hinwies. Inzwischen aber war sie doppelt so dick und ihre Augen versanken in Tränensäcken. Mancini schaute in sein Notizheft mit den vorbereiteten Fragen, um nichts zu vergessen. Wieder beobachtete Gabriel ihn mit misstrauischem Blick, als ahne er, dass Mancini kaum zuhörte. Der Ehemann schwieg die ganze Zeit. Er wirkte nach einer Weile unbeteiligt, fast unwillig. Als Dumia schließlich erzählte, dass man nach den ersten Tagen des wundersamen Ölfließens das Bildchen der heiligen Maria in einer Prozession zur nahen orthodoxen Kirche des Heiligen Kreuzes gebracht hatte, unterbrach sie Mancini. »Soweit ich informiert bin, sind Sie katholisch. Warum wurde das Bild denn in die orthodoxe Kirche gebracht?« Jetzt erwachte Salim Asma aus seiner Lethargie. »Weil sie als Frau ihrem Mann folgen soll, wie es uns das Evangelium und die Bibel und alle heiligen Bücher lehren. Ich bin römisch-orthodox, also gehört das Bild dorthin.« »Aber die heilige Maria hat ja nicht mit Ihnen gesprochen«, wandte Mancini ein. »Na und?« erwiderte Asma empört. »Ich habe meiner Frau dieses kleine Bild geschenkt, aus dem später das wundersame Öl floss.« »Wirklich?« Mancini heuchelte Verwunderung, obwohl er auch davon in der Werbebroschüre gelesen hatte. »Ja, und deswegen bin ich an der ganzen Sache ebenfalls beteiligt. Die heilige Maria wollte unsere Ehe segnen. Sie führte mich zu diesem einen Bild, das ich meiner Frau...« Asma stockte mitten im Satz, als Gabriel ihm ein Zeichen gab. Mancini erkannte jetzt, wie geschickt Gabriel die Fäden zog und wie eingespielt das Team nach so vielen Auftritten und Interviews war. »Was für ein Öl floss aus dem Bild?«, fragte Mancini. »Olivenöl«, kam es wie aus einem Mund. »Und war es auch Olivenöl, das aus ihren Händen floss?«, fragte Mancini. Alle drei nickten. »Das hat uns das Labor bestätigt, reines Olivenöl.« »Warum gerade Olivenöl?«, fragte Mancini verwundert. »Vielleicht, weil Olivenöl im alten Orient voller Symbolik ist. Es schenkt Licht, Nahrung, Heilung, Frieden und wird für die Salbung verwendet. Und Jesus ist der vom Heiligen Geist mit Olivenöl Gesalbte. Das bedeutet das Wort Messias oder im Griechischen Christos«, antwortete Pfarrer Gabriel. In diesem Moment hörte man Lärm an der Haustür. Pfarrer Gabriel machte Asma ein Zeichen, zur Tür zu gehen. Dieser entfernte sich. Kurz darauf hörte Mancini, wie er die Leute um Ruhe bat, da die Wunderheilerin Besuch aus Rom habe. »Aus Rom, wirklich, aus Rom?« fragten die Stimmen durcheinander. Mancini kam sich vor wie in einem schlechten Film. »Ruhe«, rief Asma, und die Leute verstummten augenblicklich. Dann kehrte er in den Innenhof zurück. »Basil ist da. Er leidet unter Epilepsie und Migräne. Er meint, er hat einen Termin bei dir. Was soll ich ihm sagen?« Wieder gab Gabriel ein Zeichen. Er nickte leicht. »Lass ihn rein«, rief die Heilerin daraufhin. »Dann kann Signor Mastroianni sich selbst überzeugen.« Und so ging Asma wieder zur Haustür und kehrte kurz darauf mit einem mageren alten Mann zurück, der kaum gehen konnte. Gestützt wurde er von einer beleibten jungen Frau. »Basil«, flüsterte Dumia, »mein armer Basil«, sie sprach wie zu sich selbst. Als er vor ihr stand, ließ er sich auf die Knie fallen. Dumia sah ihn mit Tränen in den Augen an. Mancini, der das Schauspiel aus ironischer Distanz betrachtete, war fasziniert. Dumia legte ihre Hände auf den Kopf des schwachen Mannes. »Heilige Maria, Mutter Gottes«, sagte sie und begann nun richtig zu weinen und seinen Kopf zu streicheln. Und auf einmal sah Mancini, dass der Kopf des Mannes ölig glänzte. Er schoss 3, 4 Fotos. Dumia betete laut und bat die heilige Maria um Beistand. Nach einer Weile drohte sie vom Stuhl zu gleiten. Pfarrer Gabriel und Asma fassten sie an den Armen. »Es ist gut, es ist gut«, sagte Gabriel und richtete Dumia wieder auf. Der kranke Mann erhob sich und ging festen Schrittes allein zur Tür, nachdem er die Hand der Heilerin geküsst und dem Ehemann ein Bündel syrischer Geldscheine überreicht hatte. Dieser zierte sich erst ein wenig, dann aber steckte er das Geld rasch in die Hosentasche. Wieder gab es Lärm an der Haustür, wieder hörte Mancini den Ehemann, wie er die Wartenden mahnte, es sei wichtiger Besuch aus Rom da, sie sollten sich gedulden und sich ruhig verhalten. Nachdem Ruhe eingekehrt war, kam Asma zurück. Er gab seiner Frau einen Wink. Sie stand auf, verschwand im Haus und trat einige Minuten später erfrischt und gekämmt in einem neuen Kleid wieder heraus. »Nun zurück zu Ihrer Geschichte«, sagte Mancini. Auf die Szene, die sich gerade vor ihm abgespielt hatte, ging er nicht ein. »Das heilige Bild wurde also in einer Prozession zur orthodoxen Kirche getragen. Was ist danach passiert?« Die drei schauten sich gegenseitig an. Keiner der beiden Eheleute wollte anfangen. Mancini machte eine aufmunternde Geste in Richtung Dumia. »Das Bild hat dort von der ersten Stunde an keinen Tropfen Öl mehr gespendet. 43 Tage blieb es dort. Dann brachte man es in einer wirklich geringschätzigen Art zurück.« »Was soll das heißen?« fragte Mancini. Dumia sah Gabriel flehend an. »Weil das heilige Bild nach Ansicht der Kirchenleitung nicht funktionierte, schickten sie es zurück, allerdings nicht in einer Prozession. Ein junger Pfarrer brachte es einfach in einer Einkaufstüte.« »In einer Einkaufstüte«, entfuhr es Mancini. Er konnte ein Lachen nicht unterdrücken. Asma warf ihm einen zornigen Blick zu. »Entschuldigung«, sagte Mancini sofort, bemüht, die Fassung wiederzuerlangen. »Und deshalb haben Sie den jungen Pfarrer krankenhausreif geprügelt?« fragte Mancini Asma. »Das hatte er nicht in den Büchern, sondern im Internet gelesen.« »Das hat er verdient, dieser«, setzte Asma an, stockte aber, als Pfarrer Gabriel die Hand hob. »Das war ein Fehler, denn Gewalt ist des Teufels, und der Pfarrer handelte immerhin auf den Befehl der Kirchenleitung«, sagte Gabriel. »Nun, das verstehe ich. Was mir aber unverständlich bleibt, ist die Beschreibung, die ich Ihrer Broschüre entnommen habe. Die heilige Maria erschien Dumia vor dem Transport ihres Bildes in die Kirche und sagte weinend, »Mahlesch, das macht nichts.« Das sagen die Damaszener, wenn sie etwas Unangenehmes akzeptieren müssen. Als wollte sie eigentlich nicht, dass ihr Bild in die Kirche transportiert wird. Und dann brachte der orthodoxe Pfarrer das Bild zurück, bezog Prügel und eine Nacht später erschien die heilige Maria erneut und sprach wieder in breitem Damaszener Dialekt zu Dumia, dass sie, unter uns gesagt, froh sei, nach Hause zurückzukehren. Korrigieren Sie mich, wenn ich etwas missverstanden habe.« »Nein, nein, das ist alles korrekt«, sagte Pfarrer Gabriel. »Damit kritisierte die heilige Maria also die Kirche. Das kommt mir komisch vor. Und noch komischer finde ich, dass die heilige Maria die Floskel »unter uns gesagt« verwendet. Entschuldigen Sie, ich war in Beirut mit einem Damaszener befreundet, und der sagt, wenn ein Damaszener das hört, verbreitet er die Nachricht so schnell er kann. Nichts anderes ist hier geschehen. Dieser Satz, das macht nichts, steht in Ihrer Broschüre zugänglich für alle.« »Wollte also die heilige Maria die orthodoxe Kirche öffentlich schlecht machen?« Ein Lächeln wollte dem Pfarrer nicht wirklich gelingen. Salim Asmar blickte zum Himmel, als wäre er in Gedanken ganz woanders. Dumia schloss die Augen. Ihr Gesicht glich einer Maske. Keine Antwort. »Das sind die Worte der heiligen Maria, die wir gewissenhaft aufgeschrieben haben, ohne sie ergründen zu können«, sagte Gabriel schließlich, aber er klang müde. Mancini schaute auf seine Notizen. Jetzt wurde es schwierig. Er musste Dumia eine peinliche Frage stellen. Er wusste, dass die orthodoxe und die katholische Kirche seit Jahrhunderten verfeindet waren. Die Orthodoxen erkannten den Papst nicht an, und zwar seit dem Jahr 1054. Bis heute feierten beide Kirchen ihre Feiertage zeitlich versetzt voneinander. Die eine nach dem gregorianischen, die andere nach dem julianischen Kalender. Nur was Domjahr anging, waren sich die beiden Patriarchen einig. »Wie war das übrigens für Sie«, wandte er sich direkt an Domjahr, »dass die zwei wichtigsten Patriarchen des Orients Sie nicht anerkannt haben?« Sie weinte. »Wie soll das gewesen sein?« rief Asma aufgebracht. »Wir haben uns in den Dienst der heiligen Sache gestellt und ernteten nur Hohn. Deshalb sind die Worte der heiligen Maria richtig. Sie hat sie gegen die arrogante orthodoxe Kirchenleitung gerichtet. Heute stehen die Katholiken und die katholische Kirche, dank Bischof Tabich und Pfarrer Gabriel, hinter uns. Und trotzdem erkennt der Vatikan uns nicht an. Aber wenn ein Europäer einmal Lavendel furzt, wird er zum Heiligen erklärt.« Mancini wusste, dass der Ehemann bewusst den katholischen Patriarchen unerwähnt ließ. Aber, mahnte Gabriel den zornigen Mann, der aber redete sich richtig in Rage. »Ich war mit Domjahr überall auf der Welt, und nur dort, wo der Vatikan intervenierte, hat man uns ausgeladen, als würden wir für eine antichristliche Religion Propaganda machen.« Gabriel erhob erneut die Hand, aber Asma beachtete ihn nicht. »Hier in diesem Haus sind Muslime und Christen, Drusen und Buddhisten, Jesiden und Hindus niedergekniet und alle waren beeindruckt. Sogar unser ehemaliger Verteidigungsminister Yasser Balas kam mit der gesamten Führung der Armee und des Geheimdienstes. Alle knieten wie Kinder nieder und ließen sich die Stirn mit dem heiligen Öl salben. Richtige Männer, Helden der Nation, und dann kommt einer aus Rom, der es nicht für nötig hält, unser Haus auch nur zu betreten, und nennt uns Gauner. Salim«, mahnte Pfarrer Gabriel den Ehemann genervt. »Bitte«, rief Domjahr ihrem Mann nun mit brüchiger Stimme zu und unterbrach damit seinen Redefluss. Über die Sympathien, die Domjahr entgegenschlugen, schrieben die Zeitungen weltweit, nahm Pfarrer Gabriel mit beschwichtigender Stimme den Faden auf, bemüht, wieder eine friedliche Atmosphäre herbeizuführen. Auch die großen italienischen Zeitungen, aber wir können niemanden zwingen. Der Glaube ist eine freie Entscheidung des Herzens. Mancini wusste, dass der Pfarrer übertrieb. Er hatte seinen Freund Giuliano, den Redakteur von Il Giornale, gebeten zu recherchieren, ob auch in der italienischen Presse etwas über Domjahr und ihre Paten berichtet worden war. Die italienische Presse hatte die Wunderheilerin kaum erwähnt. Mancini widersprach dem Pfarrer jedoch nicht. Er wollte die angespannte Atmosphäre nicht noch weiter anheizen. »Darf ich noch ein paar Fotos machen?«, fragte er. Erst jetzt strahlte Domjahr wieder, und Asma lächelte zufrieden. Mancini wurde durch das Haus geführt und fotografierte Domjahr, ihren Ehemann und Pfarrer Gabriel in verschiedenen Räumen. Überall hingen Fotos des Ehepaares, Erinnerungen an ihre Reisen rund um den Globus. Mancini fiel auf, wie schick und teuer die beiden gekleidet waren. »Elegant, elegant«, sagte er bewundernd. Das zauberte das erste zufriedene Lächeln auf Asmas Gesicht. Schließlich verabschiedete sich Mancini von dem Ehepaar. Pfarrer Gabriel folgte ihm mit einer Tasche voller Bücher. »Das ist für Sie«, sagte er lächelnd, »2 Kilo Schriften zur Verteidigung einer nicht anerkannten Heiligen.« Mancini bedankte sich. Er wollte nun ein Taxi nehmen. Doch als er auf die Straße hinaustrat, empfing ihn vor der Tür eine Menschentraube mit Beifall. Es waren etwa 20 Männer und Frauen. Mancini fragte Gabriel, ob er mit den Leuten sprechen dürfe. Selbstverständlich. Mancini schaltete sein Smartphone auf Aufnahme. »Warum sind Sie hier?«, fragte er eine junge Frau. »Weil ich es leid bin, zu den Ärzten zu gehen. Sie kassieren viel Geld und verschreiben mir Medikamente, die außer Durchfall nichts bewirken. Und Sie?« »Die Heilerin ist die einzige, die mein Herz heilt. Immer wenn ich bei ihr war, habe ich danach 2 Wochen Ruhe«, sagte ein älterer Herr. »Und Sie?« »Ich bin nicht krank, aber ich muss die Heilige einmal in der Woche berühren, dann geht es mir besser. Ich wäre sonst wohl vor Trauer gestorben. Erst läuft meine Frau mit ihrem Liebhaber weg, dann bringt sich mein Sohn um. und die Ärzte geben mir Schlafmittel. Ich will aber nicht schlafen. Ich will, solange es geht, wach bleiben und traurig sein. Und sie? Ich hoffe, sie wird mir helfen, den Einbrecher zu finden, der unsere ganzen Ersparnisse gestohlen hat, sagte ein alter Mann. Gabriel verdrehte die Augen. Und sie? Ich bin hier, weil ich keine Nachricht mehr von meinem Verlobten bekommen habe. Er ist in Kanada und hat mir versprochen, jede Woche zu schreiben. Mancini schaltete sein Handy aus und verabschiedete sich herzlich von Gabriel. Er hatte Mitleid mit diesem Mann und seinen verzweifelten Bemühungen, noch etwas Anständiges aus diesem Sumpf zu retten. Aber je mehr er kämpfte, umso tiefer sank er. »Darf ich ehrlich zu Ihnen sein, Pfarrer Gabriel?« »Bitte, mein Sohn«, sagte Gabriel und wirkte auf einmal sehr alt. »Sie sind im falschen Land geboren. Einer wie Sie sollte die Christenheit führen und sich nicht hier in dieser Gasse mit solch kleinen Seelen abgeben.« Gabriel lächelte verlegen. »Aber Jesus wurde auch in einer solchen Gegend geboren und liebte gerade die benachteiligten, hasserfüllten, sündigen kleinen Leute. Er wurde dafür gekreuzigt. Leben Sie wohl«, sagte er, und Mancini hatte das Gefühl, dass der Pfarrer seine Tränen gerade noch zurückhalten konnte. Mancini war bewegt und gleichzeitig entsetzt, dass solch ein kluger, belesener Mann so naiv sein konnte. Sein Mitleid besiegte aber seine Verwirrung. Er drückte die Hand des Pfarrers noch einmal mit seinen beiden Händen. Ein Taxi fuhr langsam vorbei und hielt Ausschau nach einem Fahrgast. Der Fahrer warf Mancini einen fragenden Blick zu. Mancini hob die Hand. »Midanstraße, nahe Bab Musala Platz«, rief er. »Waren Sie etwa bei der Wunderheilerin?«, fragte der Taxifahrer, als er losfuhr. »Ja, kennen Sie sie?«, fragte Mancini aus dem Fond. »Oh ja, ich wohne nicht weit von hier. Inzwischen ist es etwas ruhiger um sie geworden. Seit vor einigen Jahren bekannt wurde, dass der Papst sie nicht anerkennt, meiden viele ihr Haus. Nun haben sie auf den Kardinal gehofft, erzählte mir meine Frau, aber der wurde umgebracht, bevor er den Weg zu ihr fand. Armer Salim, der hat auch immer Pech. Warum? Sie haben doch beide über ein Vierteljahrhundert gut davon gelebt, oder? Ja, das schon, und die Spenden, die sie bekommen, könnten eine ganze Sippe ernähren. Aber das Glücksspiel ist ein Fass ohne Boden, verstehst du? Du kannst alles hineingießen, und bevor du dich umdrehst, ist es wieder leer. Salimas Ma hat sich auch noch verspekuliert. Das hat man mir im Vertrauen erzählt, und es muss unter uns bleiben. Deshalb hat er jede Menge Schulden. Mancini notierte in sein Heft: Ehemann ist hochverschuldet. Die Wunderheilerin ist in den Pranken eines idiotischen Mannes gefangen, fuhr der Taxifahrer fort. Es ist doch so. Irgendeiner verarscht den Ehemann am Pokertisch und dieser verarscht die Heilerin und sie verarscht die einfachen Leute und das gaunerische Ehepaar verarscht den Pfarrer. Das Ganze kommt mir vor wie eine billige Komödie mit Laiendarstellern. Der Taxifahrer war, wie Mancini kurz vor seiner Wohnung erfuhr, arbeitsloser Literaturwissenschaftler, Atheist und Vater von 5 Kindern. In seiner Wohnung angekommen, packte Mancini seinen Koffer und tippte dann 4,5 Stunden lang einen Bericht. Er schickte je eine Kopie per Mail an Barudi und an den Assistenten Ali, letzterem verbunden mit der Bitte, die 2-3 Punkte zu klären, die er gelb markiert hatte, und den Bericht dann zur Akte des Kardinals zu legen. Er schlenderte durch das nächtliche Wohnviertel, aß in einem kleinen Restaurant zu Abend und dachte an Barudi, von dem er wusste, dass er zu dieser Stunde seine erste Kochstunde bei Schukri hatte. Er bewunderte den alten Kommissar, der nicht aufhören wollte zu lernen. Wieder zu Hause wurde er nach einem Glas Rotwein hundemüde. »Die Schauspielerei ist anstrengend«, dachte er und lachte amüsiert über den eitlen Ehemann, der sich beim Fotografieren in Positur gesetzt hatte. Die Frau wirkte auf den Fotos so plump wie auch in Wirklichkeit, aber der Mann hatte vor lauter Einbildung ganz glänzende Augen. Die Italiener würden ihn attraktiv finden. Futterneid. Baroudi wachte nach kurzem Schlaf früh auf. Die Autowerkstatt, bei der er seit über 20 Jahren seinen Wagen reparieren ließ, lag im Norden der Stadt, fast 10 Kilometer von seiner Wohnung entfernt. Er wollte sich weder von einem seiner Assistenten fahren lassen, noch ein Taxi nehmen. Zum Glück fuhr ein Bus direkt von der Midanstraße, in der er wohnte, zum Vorort Kabun, wo die Autowerkstatt lag. Er musste sich beeilen. Es blieb nicht einmal Zeit für einen Kaffee. Es war kalt draußen, aber der Himmel hellte auf. Baroudi stieg in den Bus, der auch zu dieser frühen Morgenstunde schon fast voll war. Aber er hatte Glück und ergatterte einen Fensterplatz. Ummantelt vom lebhaften Lärm der Passagiere ließ er sich nieder und schaute zum Fenster hinaus. Der Bus schob sich langsam durch das morgendliche Verkehrschaos. Sein Nachbar, ein dürrer, unrasierter Mann in den 40ern, zog aus einem Rucksack, den er auf dem Schoß platziert hatte, ein dickes Sandwich. In aller Seelenruhe wickelte er es aus dem raschelnden Papier und biss genüsslich hinein. Eine Duftwolke machte sich breit. Mutab Baal, Auberginenmus. Baroudi kannte jetzt die Zutaten. Gebackene oder gebratene Auberginen, Sesammus, Zitrone, Kumin, Pfeffer, Knoblauch und Joghurt. Er verfluchte sich dafür, ohne Frühstück in den Bus gestiegen zu sein. Wieder schaute er zum Fenster hinaus. War es sein Hunger, seine Neugier auf das Kommende, oder waren es seine vom kurzen Schlaf gespannten Nerven, die seinen Blick schärften? Er entdeckte Dinge, die er sonst immer übersah. Der Bus kam nur sehr langsam vorwärts. Baroudi staunte über die vielen Denkmäler, die großen Reliefs an den Häuserfassaden und die gigantischen Fotos des Herrschers. Als wäre der Präsident ein Maler, Kalligraph und Bildhauer und die Stadt wäre sein Atelier. Die Gemälde und Fotos seiner Person waren manchmal bis zu 7 Stockwerke hoch. Tausende solcher Denkmäler und Plakate gab es im ganzen Land. »Es ist seltsam«, dachte Baroudi. »Man macht das Radio an und hört den Präsidenten. Man macht den Fernseher an und sieht den Präsidenten. Und wenn man alles ausschaltet, um in den Himmel zu sehen, dann zieht ein kleines Flugzeug einen 30 Meter langen Spruch des Präsidenten durch die Luft. Die Titelseiten der Zeitungen und Zeitschriften klatschen dem Leser dessen grinsendes Bild ins Gesicht, noch bevor er seinen Morgenkaffee genossen hat. Will man sich in ein Buch flüchten, versperrt der Autor gleich zu Beginn den Fluchtweg. Der erste Satz ist eine lange Widmung an den Präsidenten. Wohin man sieht und hört, der Präsident. Wo bleibt Syrien? Wo bleibt dieses kultivierte alte Volk? Nur Ruinen und archäologische Forschungen weisen darauf hin, dass dieses Volk wunderschöne Paläste, Tempel, Amphitheater und Bäder geschaffen hat. Gibt es dieses großartige Volk heute noch? Sind das diese armseligen Menschen, die durch die Straßen rennen, als wären sie Ameisen? Aber hat man jemals Ameisen gesehen, die das Bild einer einzigen Ameise hochhalten? Gehören wir Menschen unter einer Diktatur also zu einer Gattung, die noch primitiver ist als die Ameisen? Neben den Denkmälern standen auffällig unauffällig die Wächter, damit diese nicht besprüht oder anderweitig verunstaltet werden konnten. Baroudis Cousin hatte erst kürzlich hinter vorgehaltener Hand erzählt, dass ein Betrunkener erschossen worden war, weil er nach einer Party dem Druck seiner vollen Blase ausgerechnet am Denkmal des Präsidenten nachgegeben hatte. Baroudi erinnerte sich an die Bilder, die 2003 nach dem Einmarsch der Amerikaner in Bagdad um die Welt gegangen waren. Die Denkmäler von Saddam Hussein wurden niedergerissen und die Menschen traten mit Füßen dagegen. In diesem Moment stieg Baroudi der kräftige Geruch von Falafel in die Nase. Er drehte sich zu seinem Nachbarn um. Dieser nahm einen kräftigen Schluck aus seiner Colaflasche, schraubte den Deckel wieder zu, bevor er sie wieder im Rucksack verschwinden ließ und rülpste, um sich dann seinem zweiten Sandwich zu widmen. Baroudi hatte den Geschmack der knusprigen Scheiben mit den leckeren Zutaten geradezu auf der Zunge. »Mama, ich will auch einen Falafel«, hörte er ein Kind rufen. »Wo soll ich dir hier im Bus Falafel besorgen?«, fragte die Mutter genervt zurück. »Frag doch den Mann, der hat Falafel.« Baroudi grinste in sich hinein. Der Mann neben ihm stöhnte vor Genuss. »Die Zivilisation macht uns feige«, dachte Barudi. Würde sich der Bus irgendwo im Dschungel der Gesetzlosigkeit befinden, hätte er dem Mann das Sandwich geraubt und die Hälfte dem Kind gegeben. Die Hälfte? Dem Kleinen reicht ein Viertel. Drei Viertel vertilge ich selbst. Der Bus schlängelte sich weiter, verließ endlich das Gewühl der Stadt und fuhr auf die Umgehungsstraße, wo es schneller ging. Plötzlich hörte er es wieder rascheln. Er drehte sich um, der unersättliche Nachbar hatte bereits das dritte Sandwich ausgewickelt. Dieses duftete nach Mortadella. »Sie haben aber einen gesegneten Appetit«, sagte Barudi, zwang sich zu einem Lächeln und wünschte dem gefräßigen Nachbarn Magendrücken. Als der Mann einen Schluck aufbekam, musste er laut auflachen, davon überzeugt, die Götter hätten seinen gemeinen Wunsch in abgemilderter Form erfüllt. Schließlich hatten sie den Vorort Kabun erreicht. Erleichtert stieg Barudi aus. Nicht einmal eine Stunde später saß er hinter dem Lenkrad seines robusten Wagens. Weil er wusste, dass es auf der kurzen Autobahnstrecke bis zur Ausfahrt nach Malula keine Möglichkeit gab, etwas Anständiges zu essen zu bekommen, kurfte er durch Kabun, einst eine kleine Stadt, bevor der Moloch Damaskus sie verschlang. Es dauerte nicht lang, da entdeckte er das Schild eines Lokals. Er parkte sein Auto, nahm an einem freien Tisch am Fenster Platz und bestellte ein üppiges Frühstück. »Für zwei?« scherzte der Kellner. »Ja, für mich und meinen Hunger«, erwiderte Barudi und lachte. Eine halbe Stunde später trank er den letzten Schluck Mokka. »Welt, du kannst kommen«, sagte er laut. Dann schaute er auf die Uhr. Er war immer noch zu früh dran, denn bis Malula würde er keine 40 Minuten brauchen. Barudi war der einzige Gast. Der Wirt stand an der Tür. Eine Frau putzte die Theke. Ab und zu schaute sie zu ihm herüber und lächelte. »Könnte ich noch eine Kanne Kaffee mit Kardamom bekommen?« »Selbstverständlich«, erwiderte der Wirt freundlich. Barudi stellte seinen Laptop auf den Tisch und schaute nach den E-Mails. Er öffnete das Dokument, das ihm Mancini geschickt hatte, und begann den Bericht über die Heilerin Dumia und ihren Paten Pfarrer Gabriel zu lesen. Nach einer Weile unterbrach ihn der Wirt. »Meine Frau möchte Sie zu dem Kaffee einladen. Wir sind stolz darauf, dass Sie unser Gast sind. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie nicht erkannt habe, aber meine Frau vergöttert Sie. Sie haben den Mörder Ihrer Schwester hinter Gitter gebracht, lebenslänglich.« Barudi war einen Moment lang verwirrt. Er warf einen Blick zur Theke. Die Frau winkte ihm mit einem schüchternen Lächeln zu. »Helfen Sie mir auf die Sprünge. Welcher Mord war das?« »Es ging um einen fingierten Autounfall, bei dem das Auto in Brand geriet.« »Ein Renault auf der Straße nach Beirut?« »Ja, aber es war ein Fiat.« Jetzt erinnerte sich Barudi. Er nickte nachdenklich. Die Rechtsmedizin und die Spurensicherung hatten damals den Löwenanteil bei der Aufklärung des Falls geleistet. Die Presse jedoch schrieb, der Kommissar hätte den heimtückischen Mörder gestellt. Barudi hob die Hand als Zeichen seines Dankes und lächelte der Frau zu. »Danke sehr. Das ist sehr nett«, sagte er zu dem Wirt. Der Kaffee schmeckte außerordentlich gut. Und Barudi wandte sich wieder Mancinis spannendem Bericht zu. Als er eine Stunde später die frische Luft draußen einatmete, dachte er zum ersten Mal wieder an Nariman. Mancinis Fahrt. Auch Marco Mancini wachte früh auf. Er trank schnell einen Espresso, aß dazu zwei Kekse und machte sich mit einem Koffer und einer Tasche auf den Weg. Handy, Kamera und Laptop hatte er dabei, aber die Pistole war im Schrank geblieben. Sie würde ihm kaum helfen und eher Verdacht erregen. Mit einem Taxi erreichte er schnell die Busstation in der Sablatani-Straße neben dem großen Zentralgemüsemarkt. Dort warteten die Sammeltaxen auf Passagiere für Fahrten über Land. Mancini mochte sie nicht. Es gab keine Billets, der Fahrer kassierte bar. Deshalb entschied Mancini sich für einen der kleinen, modernen Minibusse, die mit bequemen Sitzen ausgestattet waren. Gut die Hälfte der 14 Plätze war noch frei. Ein Blumenverkäufer an der Bushaltestelle rief, dass Blumen schöne Geschenke seien. Vor allem für den Frieden mit der Schwiegermutter. Ein Ehepaar blieb vor ihm stehen. Die Frau suchte in ihrem Portemonnaie nach passenden Münzen und kaufte eine Rose. »Ich hätte lieber ein großes Messer. Meine Schwiegermutter mag keine Blumen«, sagte der Ehemann lachend. Dafür handelte er sich von seiner Frau einen Rippenstoß ein. Schließlich fuhr der Bus ab. Mancini legte seine Tasche mit der Kamera und dem Laptop auf den freien Sitz neben sich. Den Koffer hatte der Busfahrer im Laderaum an der Rückseite des Busses verstaut. Auf der anderen Seite des Ganges saß ein grauhaariger Mann, der Mancini immer wieder zulächelte. Er hatte ein in Zellophan eingewickeltes Blumenbouquet in der Hand, das er fast verliebt betrachtete. Erst als der Bus losfuhr, legte der Mann den Blumenstrauß behutsam neben sich. Der Anblick des tüchtigen Blumenverkäufers erinnerte Mancini an zu Hause, an Rom. Dort wohnte er in einer Dreizimmerwohnung in der Via Castani. Vom Balkon aus blickte er auf den Blumenladen mit dem schönen Namen Il Paradiso dei Fiori. Die Gegend war sehr lebendig und günstig dazu. Im Stadtzentrum hätte er für die gleiche Miete gerade mal ein Zimmer bekommen. Touristen verirrten sich selten in sein Viertel. Wenn er gefragt wurde, wo er wohne, scherzte Mancini immer: »In der Luft jenseits des Stadtplans.« »Früher, als ich hier studiert habe, waren die Busse viel größer und ziemlich heruntergekommen. Die Busfahrer haben dauernd gehupt und auch unterwegs Passagiere eingesammelt. Heute fährt er pünktlich und ist halb leer«, sagte Mancini zu dem grauhaarigen Mann. Dieser nickte. »Und wenn es nicht genug Passagiere gab, dann transportierten die Busfahrer auch Schafe und Hühner. Aber heute gibt es Gott sei Dank Kontrollen. Es kostet den Busfahrer den Führerschein und den Busunternehmer eine Stange Geld, wenn Tiere mit an Bord sind«, erzählte er und hielt kurz inne. »Vous êtes en français?« erkundigte er sich unsicher. »Nein, Italiener«, antwortete Mancini auf Arabisch. »Ich bin Islamwissenschaftler, aber hier auf Urlaub. Und Malula muss man als Tourist einmal gesehen haben. Ich war das letzte Mal vor vielen Jahren da.« »Ja, das ist ein schönes Dorf. Die Leute sprechen bis heute Aramäisch, die Sprache Jesu Christi.« »Sie sind nicht aus dem Dorf?« fragte Mancini. »Nein, nein, ich bin Damaszener. Aber meine Tochter lebt dort mit ihrem Mann. Und sie hat gerade ein Kind bekommen«, sagte er und warf wieder einen verliebten Blick auf die Blumen. »Schöne Blumen«, sagte Mancini. Der Mann nickte lächelnd. Mit seinen grauen Haaren und seiner schüchternen Art erinnerte er Mancini an Alessandros Vater. Bei diesem Gedanken schloss Mancini die Augen und lehnte sich zurück. Bilder seiner frühen Kindheit tauchten vor ihm auf. Mancini war in Mailand zur Welt gekommen. Im kalten Monat Februar 1960 in der Via Ferdinando Bocconi 9, an der Ecke zur Via Salasco. Sein Vater Luigi Mancini war ein erfolgreicher Optiker. Seine Mutter Rosanna stammte aus den Abruzzen. Und sie war, wie das Olivenöl, das ihre Familie seit Jahrhunderten dort produzierte, erdig, deftig und originell. Seinen Vater hatte sie anlässlich eines Besuchs bei ihrer Tante in Mailand kennengelernt. Es gab eine bescheidene Hochzeit auf Capri. Danach schloss die Mutter ihr Pädagogikstudium ab und wurde Grundschullehrerin. Nach 3 Fehlgeburten und einem Mädchen, das das erste Lebensjahr nicht überlebte, kam im 7. Jahr der Ehe Marco zur Welt. Er wuchs ohne Probleme und ohne erschütternde Ereignisse auf. Seine Mutter führte seine komplikationslose Geburt auf die magische Zahl 7 zurück. Die Ehe der Eltern war gut. Sie lachten viel miteinander, lasen und tanzten gerne. Marco erinnerte sich gern an die schöne Wohnung im 3. Stock eines großen, eleganten Hauses. Sie hatte runde Fensterbögen und einen Balkon, der in seiner Erinnerung riesig groß und immer mit Pflanzen und Blumen geschmückt war. Jeden Morgen wartete sein Freund Alessandro, der um die Ecke in der Via Bligni wohnte, auf ihn. Und gemeinsam gingen sie in die Grundschule in der Via Quadrono. In der 4. Klasse lud ihn Alessandros Schwester Allegra zu ihrem Geburtstag ein. Es sollte ein Kostümfest geben. Die Kinder sollten sich verkleiden, hatte Alessandros Mutter gewünscht. Seine Mutter ließ ihm bei einer ihrer Cousinen, einer Schneiderin aus bunten Reststoffen, einen orientalischen Umhang und Turban nähen, der auf der Stirnseite einen großen, glitzernden, grünen Stein trug. Das Kostüm stand Marco so gut, dass Allegra meinte, er sehe nicht verkleidet aus, er sei ein echter Prinz. Sie wollte die ganze Zeit mit ihm Händchen halten, obwohl sie sonst sehr unnahbar war. Am nächsten Tag wäre Marco am liebsten in der Prinzenverkleidung zur Schule gegangen. Mancini lächelte in Erinnerung an diesen Tag. »Was ist wohl aus Allegra geworden?«, fragte er sich, während er im Bus auf der Autobahn Richtung Norden unterwegs war. Sie war das erste Mädchen, das ihn geküsst hatte. »So küssen sich Verheiratete«, meinte sie, nachdem sie lange an seiner Unterlippe gesogen hatte. Er fand es nicht sonderlich schön, aber er liebte ihren Atem. Er duftete eigenartig nach Koriander. Allegra hatte wohl den ersten Samen für seine besondere Liebe zum Orient in sein Herz gelegt. In der 6. Klasse weihte sie ihn in ihre geheimen Pläne ein. Sie wolle mit ihm in den Orient flüchten und dort in einem Zelt leben. Damals begann er von einem Orient zu träumen, den es nie gab, der aber mit Sicherheit Platz genug für ein Zelt und ein Prinzenpaar bot. Alle späteren Erklärungen waren nur der Versuch, seine Entscheidung, Islamwissenschaft zu studieren, mit vernünftigen Argumenten zu untermauern. Die Leichtigkeit, mit der er Sprachen lernte, ebnete ihm den Weg. Nach dem Abschluss seines Studiums beherrschte er Hebräisch, Arabisch und Persisch. Latein und Englisch hatte er bereits in der Schule gelernt. Allegra, seine erste Liebe, wollte schon nach etwa 2 Jahren nicht mehr viel mit ihm zu tun haben. Sie hatte Unterricht bei einem Musiklehrer und übte fleißig Cello. Marco merkte, dass sie sich in den Lehrer verliebt hatte. Ohne es zu merken, schwärmte sie von ihm. Als Marco eifersüchtig wurde, schaute sie ihn distanziert und kühl an. »Du bist genauso ein Kindskopf wie Alessandro«, sagte sie, als ob sie eine alte Lehrerin wäre. Das war's. Alessandros Eltern zogen nach Wien um. Der Vater hatte dort eine gute Stelle bei einer Organisation der UNO. 10 Jahre später sah er Alessandro ein letztes Mal. Er war ein stiller junger Mann geworden. Er erzählte nur wenig über Wien und träumte davon, Flugkapitän zu werden. Mit 23 starb er bei einem Lawinenunglück. Von seiner Mutter erfuhr Mancini später, dass Allegra eine bekannte Cellistin geworden sei und einen japanischen Komponisten geheiratet habe. Das eigene Studium in Rom blieb vage in seiner Erinnerung. Marcos Vater war großzügig, deshalb musste er nie arbeiten, um Geld zu verdienen. Nach dem Examen aber war er eine Zeit lang arbeitslos. Er flüchtete sich in eine überstürzte Ehe, die nicht lange hielt. Marcos Arbeitslosigkeit und sein Scheitern in der ersten Ehe mit Carola machten seinen Eltern scheinbar nichts aus. Er aber wusste, dass er ihnen damit viel Kummer bereitete. Carola hätte am liebsten 10 Kinder bekommen, er aber wollte frei sein, jederzeit bereit für eine ausgedehnte Reise in die arabischen Länder. Auch auf die 2. Ehe mit Jana hatte er sich, wie er bald merkte, überstürzt eingelassen. Jana war Finanzbeamtin und gefiel seiner Mutter sehr. Bald aber verstanden sie sich körperlich nicht mehr. 1 Jahr nach der Hochzeit hatte Marco bereits mehrere flüchtige Affären. Als Jana einen dümmlichen Detektiv auf ihn ansetzte, ließ er sich scheiden. Seine Mutter war geknickt. Sein Vater lachte ihn aus. »Ich hoffe, du weißt, dass man auch in Italien Frauen lieben und mit ihnen zusammenleben kann, ohne sie zu heiraten.« Den ersten richtigen Krach mit seinen Eltern erlebte er, nachdem er die Aufnahmeprüfung zur Polizeiakademie bestanden hatte. Seine Mutter hatte heimlich Kerzen für die heilige Maria und für Padre Pio angezündet, in der Hoffnung, dass er die Prüfung nicht schaffte. Marco aber wurde aufgenommen. Sein Vater saß zwischen den Stühlen. Er respektierte Marcos Entscheidung, Kriminalpolizist zu werden, um das Verbrechen zu bekämpfen, aber er verstand auch seine Frau und empfand Mitleid mit ihr, weil sie Angst um den einzigen Sohn hatte. Alle wussten, was Verbrechensbekämpfung in Italien bedeutet. Die Zahl der ermordeten Richter, Staatsanwälte, Politiker, Journalisten und Polizisten war höher als die Zahl der getöteten Verbrecher. Sie stritten lange, und als die Mutter ihn hysterisch vor die Wahl stellte, entweder ich oder die Polizei, kam Marco nicht mehr nach Mailand. Es vergingen 2 Jahre, bis der Vater zu Weihnachten eine Versöhnung erreichte. Allmählich erkannte die Mutter, wie gut es ihrem Sohn ging. Und zur Belustigung des Vaters war Marco inzwischen mit der 10 Jahre jüngeren Alessia verheiratet, einer Mathematikerin, die im Gymnasium John F. Kennedy unterrichtete. Bald darauf besuchten die Eltern das glückliche Paar in seiner Wohnung in Rom. Marco und Alessia wohnten damals in der Via Cassini, nicht weit vom Gymnasium. Das einzige Manko in den Augen der Mutter war, dass Alessia eine radikale Vegetarierin war. »Wie kann man nur, wie kann man nur«, sagte sie bei jeder Gelegenheit. Als Marco und Alessia sich nach 4 Jahren Ehe trennten und später scheiden ließen, behauptete die Mutter, sie habe schon lange gewusst, dass diese Ehe nichts tauge. Die Trennung hatte aber vor allem damit zu tun, dass Marco mit seinem Beruf verheiratet war und kaum noch nach Hause kam. Und Alessia? Sie war die Geduld in Person, aber sie hatte die Lust verloren, mit einem Polizisten zusammenzuleben, der nur kurz bei ihr auftauchte, um dann wieder für Wochen zu verschwinden. Sein Vater lächelte nur. Marco war geschickt und erzählte den Eltern von harmlosen Delikten, mit denen er angeblich beschäftigt war, während er seine Einsätze gegen die Mafia im In- und Ausland verschwieg. Die Fälle entnahm er einem Buch mit Gauner- und Mordgeschichten. Die dummen Kommissare darin brauchten 100 Seiten, um den noch dümmeren Verbrechern auf die Schliche zu kommen, während man sie als Leser bereits nach 20 Seiten identifiziert hatte. Inzwischen waren seine Eltern alt und gebrechlich, aber sie lebten immer noch in ihrer Wohnung. Eine 50-jährige Witwe aus Paolo war bei ihnen eingezogen und kümmerte sich rund um die Uhr um sie. Ein vergnügtes Hupen des Busfahrers, mit dem er einen Kollegen begrüßte, rief Mancini in die Gegenwart zurück, und er bemerkte, dass sie kurz vor dem Ziel waren. Als er aus dem Bus stieg, hörte er den Muezzin zum Mittagsgebet rufen. Ein Bedürfnis zu beten hatte er nicht, wohl aber sehnte er sich nach einem deftigen Sandwich mit Falafel. Und so entschied er sich, erst noch einen Imbiss am Dorfplatz aufzusuchen, bevor er zum Hotel ging. Eine hörbare Stille. Barudi fuhr nicht schnell. Immer wieder hielt er auf Autobahnparkplätzen kurz an, um zu überprüfen, ob ihn jemand verfolgte. Dann fuhr er weiter Richtung Norden. Er kannte das Dorf Malula wie die meisten Damaszener. 2-mal hatte er längere Sommerferien dort verbracht. 1-mal mit Basma allein, 1-mal mit ihr und Sharif, den Basma so abgöttisch geliebt hatte. Das Dorf und seine Umgebung waren fast übertrieben schön, als hätte Gott die Gegend als Kulisse für seine Filme auserwählt. Sharif war meistens den ganzen Tag über verschwunden und spielte mit den Dorfjungen. Abends kam er erschöpft und glücklich zurück, stolz, als Städter all die Mutproben und Herausforderungen der Dorfkinder bestanden zu haben. Basma heuchelte Begeisterung, aber sie hatte große Angst um ihren Jungen, der immer wieder mit Schrammen nach Hause kam. Eine merkwürdige Erinnerung tauchte in Barudis Gedächtnis auf. Sharif, der sich in Damaskus vor einer Fliege oder Wespe ekelte, der vor dem Essen immer freiwillig seine Hände wusch, aß nun bei den Bauern, die ihm zusammen mit ihren eigenen Kindern großzügig auftischten. Das geschah so oft, dass Basma sich revanchierte und 1-mal in der Woche seine Spielkameraden zum Mittagessen einlud, um ihnen Damaszener Leckereien zu servieren. Auch das machte Sharif beliebt bei den Bauernkindern. Sagenhaft, wie schnell sich Kinder anpassen und zurechtkommen, dachte Barudi, als er die Autobahnausfahrt nach Malula nahm. Mancini saß bereits im Restaurant des Hotels Malula. Er winkte Barudi lachend zu. »Hast du irgendeinen lästigen Schatten?« fragte er. »Nein, Gott sei Dank nicht«, erwiderte Barudi und bestellte etwas zu essen. Auch Mancini griff noch einmal zu. Ich habe den Bericht gelesen, aber ich möchte gern hören, was dein Eindruck ist, lenkte Barudi das Gespräch auf die Arbeit. Schwer zu sagen, diese Dumia scheint tatsächlich über heilende Kräfte zu verfügen. Irgendetwas lässt Olivenöl aus ihren Händen fließen. Sogar ihre Ärmel werden nass, das habe ich fotografiert. Aber sie weiß, dass sie keine Heilige ist. Somit ist sie an einem Betrug beteiligt. Anständig dagegen ist der sehr begabte Pfarrer. Allerdings macht ihn seine Religiosität zu einer leichten Beute des Gaunerpaares. Ungewollt wird er zu ihrem Komplizen. Von zwei Männern, einem Nachbarn und einem Taxifahrer, habe ich am Rande merkwürdige Informationen über den Ehemann bekommen. Ich habe sie im Protokoll markiert. Vielleicht könnten deine Assistenten hier weiter nachforschen. Der Ehemann ist ein Spieler und hat erhebliche Schulden. Und Bischof Tabich? Er hat das Gespräch wegen eines anderen Termins abgesagt. Ach, wie seltsam. Und waren viele Anhänger der Wunderheilerin da? Nein, nur ein paar armselige Gestalten. Anscheinend ist sie für die große Masse uninteressant geworden. Ich hatte fast den Eindruck, dass man die Leute eigens herbeigerufen hat. Wie ich der Broschüre entnehmen konnte, hat das letzte Gespräch mit der heiligen Maria im Jahr 2003 stattgefunden. Und Jesus hat sich seit 1993 nicht mehr bei der Frau gemeldet. Ich dachte, sie würde ihre ganze Sippe herholen, entgegnete Barudi, wenn ein bedeutender Journalist aus Italien kommt. Sie hat zwei Brüder, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine ist ein stadtbekannter Schläger. Mit 40 hat er bereits über 10-mal im Gefängnis gesessen. Und immer wegen Gewalttätigkeit. Der andere ist ein bekannter Schönheitschirurg. Er hat die Hälfte aller Frauennasen in Damaskus verkleinert. Aber noch einmal kurz zurück zu unserem Thema. Mir kommt dieser Pfarrer Gabriel sehr merkwürdig vor. Irgendwie kann ich ihn noch nicht einordnen. Aber wie dem auch sei, ich möchte dir gratulieren. Mein Chef hat mir gestern mitgeteilt, dass der italienische Außenminister angeordnet hat, mit keinem Verdacht an die Öffentlichkeit zu gehen, solange du deine Ermittlungen nicht abgeschlossen hast. Unser Außenminister, der in einer Woche nach Rom fliegt, hat dem Innenminister ans Ohr gefasst und dieser kuschte, zur Freude meines Chefs, der ihn nicht ausstehen kann. Also, wir haben grünes Licht weiterzumachen. Und du kannst noch ein paar Wochen Falafel und Hummus genießen. Danke, erwiderte Mancini und lachte. Er war glücklich, wieder mit Barudi zusammen zu sein. Sie fuhren zurück zur Autobahn. Von da waren es nur noch etwa 30 Kilometer nach Einab. Doch nach knapp 5 Minuten schnarchte Mancini bereits neben Barudi, während dieser verzweifelt gegen den Sekundenschlaf ankämpfte. Er sang und öffnete das Fenster, bis seine linke Schulter eiskalt war. Der Italiener neben ihm schlief weiter, so friedlich, als läge er in einem weichen Bett. Plötzlich fiel ihm Nariman wieder ein. Wie schnell waren seine Sperren und Barrikaden vor ihr in sich zusammengefallen. Hellwach und ohne Probleme fand Barudi die kleine Pension in Alnabk, in der er 2 Zimmer reserviert hatte. Mancini und Barudi ließen sich von einem Restaurant das Abendessen liefern. Dazu tranken sie eine Flasche Rotwein. Danach war Barudi wie erschlagen vor Müdigkeit. Dennoch gingen sie gemeinsam den Bericht der Spurensicherung und den Obduktionsbericht durch. Sie lasen auch noch das, was die Assistenten über die Zeit des Kardinals als Gast in der Vatikanischen Botschaft in Erfahrung gebracht hatten. Als sie jedoch bei der Symbolik der Gegenstände ankamen, mit denen man den Ermordeten in seinem Fass ausgestattet hatte, nickte Barudi ein. Mancini ließ ihn schlafen und blieb sitzen. Er betrachtete seinen Kollegen fest davon überzeugt, dass Schlaf eine der besten Erfindungen Gottes war. Als Barudi nach einer halben Stunde zu sich kam, schämte er sich. Er lächelte Mancini an und gähnte herzhaft. »Wenn ich dir sage, was ich letzte Nacht gemacht habe, wirst du mich auslachen«, sagte er und gähnte erneut. Mancini schaute ihn gespannt an. »Ich saß über 5 Stunden lang mit einer Frau im Treppenhaus.« »Im Treppenhaus? Warum? Habt ihr euch ausgesperrt?« »Nein, nein. Wir saßen auf den Stufen und erzählten uns bis 3 Uhr morgens unser Leben.« Wie zwei Schüler, erwiderte Barudi. Insgeheim ein wenig besorgt, ob er dem Kollegen mit seiner Geschichte auf den Geist ging. Aber sein Bedürfnis, jemandem davon zu erzählen, war stärker. Das ist ja wunderbar. Ich glaube, die Liebe klopft an die Tür deines Herzens. Du gefällst mir, alle Achtung. Und morgen, mein Freund, haben wir noch genug Zeit für die Arbeit, sagte Mancini ernst. Barudi war erleichtert und schlich in sein Zimmer. Dort holte er einen Zettel aus seinem Portemonnaie und wählte die darauf notierte Nummer. Es klingelte nur dreimal. Ich bin es. Ich wollte dir eine gute Nacht wünschen. Und ich wollte dir sagen, dass ich mich freuen würde, wenn wir uns bald wiedersehen. Nariman erzählte ihm, dass sie trotz ihrer großen Müdigkeit nicht hatte schlafen wollen, bevor sie nicht hörte, dass er gut angekommen sei. Sie schickte ihm einen Kuss durch die Leitung und Barudi schlief so gut wie schon seit langem nicht mehr. Als er um 7 die Augen aufmachte, galt sein erster Gedanke Nariman und er hoffte, dass auch sie an ihn dachte. Er rasierte sich und ging ins Frühstückszimmer. Die Besitzerin der Pension, Witwe Aziza, bereitete ihren Gästen ein herrliches Frühstück. Mancini war bester Laune und erzählte, er habe die Frühnachrichten gehört. Es werde ein trockener Tag mit Temperaturen um 10 Grad. Oben auf dem Berg wird es bestimmt kälter sein, sagte die Witwe und stellte die große Teekanne auf den Tisch, um sofort wieder in der Küche zu verschwinden. Sie waren allein in dem geräumigen Frühstücksraum, dennoch mussten sie leise sprechen, denn die Wirtin kam immer wieder aus der Küche und erkundigte sich nach ihren Wünschen. Mancini und Barudi spielten alle Möglichkeiten durch. Mancini war überzeugt, dass die Heilerin, ihr Mann und Pfarrer Gabriel harmlose Spinner waren. Barudi misstraute Gabriel etwas mehr als Mancini. Dieser hielt dafür Scheich Facha für einen gerissenen Mann mit undurchsichtigen Beziehungen zu den Fundamentalisten. Als Barudi die Frage stellte, ob Papst Benedikt den kritischen Kardinal Cornaro letztlich auf diese gefährliche Mission geschickt haben könnte, um ihn loszuwerden, widersprach Mancini vehement. »Das ist unvorstellbar«, sagte er. »Ich glaube sogar, und ich erzähle dir gleich auch warum, dass sich Papst Benedikt durch Cornaro eine Entlastung versprach. Er wollte, abgesehen von der seines Mentors und Vorgängers Johannes Paul II., keine Heiligsprechungen und damit verbundene Wunder mehr. Er wusste, Cornaro war Wundern gegenüber ebenfalls sehr skeptisch. Aber der Papst fürchtete sich vor der starken Fraktion um Kardinal Budi. Die beiden genossen ihr Frühstück und verließen die Pension gegen 8 Uhr. Da sie im Kloster nicht übernachten wollten, ließen sie die Koffer in ihren Zimmern. Sie waren leger gekleidet in Jeans und Rollkragenpullovern. Barudi trug seinen olivgrünen Parka und Mancini eine gefütterte blaue Jacke mit Kapuze. In einem kleinen Rucksack verstaute Mancini seine Kamera, den Laptop und das Smartphone. Barudi hatte in seiner Schultertasche sein Notizheft, mehrere Kugelschreiber und das Handy. Barudis Auto startete ohne Probleme. »Sensationell«, sagte er und dachte voller Dankbarkeit an den Automechaniker. Sie fuhren gen Osten. Der Himmel war bedeckt. Nur für kurze Zeit zeigte er schüchtern sein blaues Gesicht. »Wir brauchen etwa eine halbe Stunde. Die letzte Hürde sind die 330 Stufen zum Kloster, das wie ein Adlernest über allem thront«, sagte Barudi. »Da bleibt uns ja noch genügend Zeit, uns alles noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen und zu besprechen«, ergänzte Mancini. »Ich wäre gern die ganze Strecke zu Fuß gegangen, aber es dauert gut 4 Stunden und so viel Zeit haben wir nicht. Ich denke über heikle Dinge auch am liebsten im Gehen nach. Man reinigt den Kopf von bitteren Gedanken. Ich muss dir ja außerdem noch von meiner Begegnung mit der Heilerin erzählen. Ja, genau. Und ich erzähle dir von meinen Eindrücken bei Scheich Facha.« Nach weniger als 5 Kilometern hielt Barudi an. Die Stille, die sie umgab, war makellos. Rechts und links der asphaltierten Straße gab es nur Geröll und Sand. Scharfkantig, fast bedrohlich, ragten Felsen über dem Tal in die Höhe. Mancini war fasziniert von der Landschaft. Auf einem Felsvorsprung lag das Kloster Musa al-Habashi. Ich habe noch nie erlebt, begann er, dass sich jemand für eine Sache so aufopfert, ohne selbst etwas davon zu haben. Ich meine diesen Pfarrer Gabriel. Er wirkte auf mich wie ein heiliger Narr. Er ist so ein begabter Mensch und zugleich unglaublich einfältig. Ein herzensguter, genialer Spinner. Anders als der eitle Bischof und das primitive Ehepaar ist Gabriel völlig selbstlos. Besessen von der Idee, diesem Wunder und der Wunderheilerin Dumia kirchliche Anerkennung zu verschaffen. Obwohl er mehrmals gescheitert ist, wurde er immer eifriger. Die Sache lässt ihm keine Ruhe. Wenn man in seinem Werk nur blättert, merkt man schon, dass er das ganze Geschehen komponiert und dirigiert hat. Seine Auftritte mit den Zeugen des Wunders und ihre Bekenntnisse sind lachhaft. Es kommt einem vor wie billiges Boulevardtheater, aber er merkt es nicht, weil er jedem Beweis hinterherhechelt, nicht ahnend, dass der Vatikan mit jedem weiteren Beweis noch misstrauischer wird. Er kennt den Vatikan nicht und handelt deshalb naiv. Ehrlich gesagt, rund 1400 Seiten kannst du mit gutem Gewissen überspringen, aber die Darlegung von Gabriels eigenen Ansichten muss man sehr genau lesen. Denn dann erkennt man, warum er gescheitert ist. Er weiß es auch, und das ist das Irre an seinen Schriften. Er schildert das Hoffnungslose an der Sache präzise und macht dennoch weiter. Von einigen Leuten habe ich gehört, dass Gabriel andere Termine vernachlässigt, selten den Gottesdienst besucht und kaum noch Reden für den Patriarchen schreibt, obwohl das seine offizielle Aufgabe ist. Wie mir ein junger Pfarrer erzählte, betrachtet man seine Position in der Zentrale der katholischen Kirche als eine Art Gnadenbrot. Patriarch Besra hat inzwischen einen jungen Theologen, der ihm die Reden und Predigten schreibt und lässt Gabriel in Ruhe. Der Patriarch ist nach meinen Recherchen ein ausgekochter Diplomat, will aber von einer Heiligsprechung nichts wissen und weigert sich nach anfänglicher Begeisterung, die Frau zu empfangen. Triebfeder der ganzen Bemühungen ist Bischof Tabich. Das kann man auch in den Schriften erkennen. Das Ehepaar erscheint mir merkwürdig. Sie sind beide ziemlich einfältig. Der Mann ist etwas schlauer, die Frau sehr emotional und immer den Tränen nahe. Sie weint aus dem geringsten Anlass. Wie du weißt, hat sie zwei Brüder. Wenn du mich fragst, ich habe es dir gestern schon gesagt, die Heilerin, der Ehemann und der Pate sind harmlos. Aber wer weiß, ob irgendein fanatischer Anhänger hier seine kriminelle Hand im Spiel hat. Deine Mitarbeiter sollten das Umfeld dieser Familie durchforsten, schloss Mancini seinen Bericht. Baroudi nickte dankbar für die gründliche Übersicht. So zusammengefasst war die Sache griffiger geworden. Sie fuhren weiter. Baroudi fragte nach Details und bewunderte die solide Recherche seines italienischen Kollegen. Als sie schließlich den Parkplatz am Fuße des Klosters erreicht hatten, schaltete Baroudi den Motor aus, zog sein Handy aus der Tasche und rief Ali an. »Ali, mein Guter, wir sind auf dem Weg zum Kloster. Aber außer Major Suleiman soll niemand etwas davon erfahren.« »Ja, ich weiß. Und ich schätze deine verschwiegene Art, aber es schadet nicht, die Gläubigen an das Gebet zu erinnern.« »Schon gut, schon gut. Hör zu, ich möchte alles über die Familie der Heilerin Dumia wissen und ob es unter ihren Anhängern Fanatiker gibt. Du leitest die Beschattung durch zuverlässige Kollegen und hältst mich auf dem Laufenden, was ihr erreicht habt. Nein, das wäre für heute alles.« »Wem?« »Ich kenne keinen Kommissar Mancini«, sagte er und lachte. Dann legte er auf. »Ali lässt dich grüßen«, sagte er. »Er ist ein guter Mann, klar und entschlossen«, erwiderte Mancini. »Ja, manchmal zu entschlossen«, relativierte Baroudi das Lob und begann dann ausführlich von seiner Begegnung mit Scheich Facher zu erzählen. Mancini staunte nicht wenig über den anonymen Brief, den der Scheich bekommen und der ihn angeblich über die geheime Mission des Kardinals informiert hatte. Der Italiener hörte konzentriert zu. »Ich glaube diesem Scheich kein Wort«, sagte er, als Baroudi zum Ende gekommen war. »Dieser Brief ist fingiert und nichts als eine raffinierte Finte. Er wusste, dass man ihn fragen würde, wie er von der Ankunft des Kardinals erfahren hatte. Und das hast du getan. Ich bin fest davon überzeugt, dass er mit den Islamisten zusammenarbeitet. Die verfügen auch über einen Nachrichtendienst. Wenn du mich fragst, ja, ich denke auch, wir sollten ihn überwachen, lachte Baroudi und zückte wieder sein Handy. Diesmal rief er Nabil an. Na, wie geht's? Langweilst du dich? Ach, wirklich? Ich vermisse euch auch. Mein Lieber, könntest du über deine guten Beziehungen an Scheich Facher herankommen? Ich möchte genau wissen, mit wem er Verbindung hält. Ja, auch sein Telefon. Aber geh zu Suleiman und sag ihm, dass wir es brauchen und dass ich das wünsche. Er ist der Chef, und das ist auch gut für dich. Wenn herauskommt, dass du den Scheich ausgehorcht hast, lässt er dich nicht fallen. Du kannst auch Fachers Sekretärin unter die Lupe nehmen, aber verrate ihr nicht, dass du ein Alawit bist, sonst gibt sie dir nicht die Hand. Nein, nein, das reicht für heute. Bitte, bitte, gern geschehen. Für solche Tipps bin ich immer zu haben. Ja, gern, mach ich sofort. Er sitzt hier neben mir im Garten Eden, schloss Baroudi und lachte wieder. Nabil lässt dich grüßen. Er wird den Scheich rund um die Uhr überwachen. Das kann er. Er hat mehrere Cousins im Geheimdienst. Ich finde ihn zu charmant, sagte Mancini giftig. Nachdem für den Augenblick alles besprochen war, stiegen sie aus dem Wagen und bereiteten sich auf den Aufstieg vor. Baroudi hatte nicht übertrieben. Endlos war die Treppe, die sich wie eine riesige Schlange um den Berg wand. Bei Stufe 250 hörte Mancini auf zu zählen. Pater Josés nicht erfüllter Wunsch. Der Empfang war überaus freundlich. Ein junger Mönch überreichte ihnen ein Glas frisches Wasser. Baroudi hatte Mancini erzählt, dass dieses Kloster neben den beiden christlichen Elementen Gebet und Arbeit auch die arabischen Prinzipien Gastfreundschaft und Dialog pflegte. An diesem Wintertag waren nur wenige Besucher da. Zwei Touristen machten noch einige Fotos, bevor sie den Rückweg antraten. Pater Paolo Siriano kam mit ausgebreiteten Armen aus dem Tor. Stürmisch umarmte er Baroudi. »Willkommen, mein Bruder Zakaria«, rief er lachend. »Du hast meinen Vornamen nicht vergessen«, staunte Baroudi, der vor einiger Zeit einen Monat in diesem Kloster verbracht hatte. Damals ging es ihm sehr schlecht. Nachdem sein hervorragender Assistent Elias Barkil bei der Verfolgung eines gefürchteten Mörders ums Leben gekommen war, hatte sich Baroudi große Vorwürfe gemacht. Die Ruhe im Kloster hatte ihm geholfen, zu sich selbst zu finden. Er hatte wie ein Mönch gedient und gearbeitet. Der Aufenthalt hatte ihm wieder Lebensmut geschenkt. Dann begrüßte Pater Paolo den Italiener, der sich vorsichtshalber als Reporter Roberto Mastroianni vorstellte. Paolo Siriano bat, die beiden hereinzukommen, da es trotz des inzwischen sonnigen Wetters auf der Höhe von über 1300 Metern eiskalt war. Er führte sie in die Kirche und zeigte ihnen Wandfresken aus dem 11. Jahrhundert. Zum ersten Mal in seinem Leben musste Mancini beim Eintreten in eine Kirche die Schuhe ausziehen. Nachdem sie sich ein wenig umgesehen hatten, erklärte Siriano die Bilder an der westlichen Kirchenwand. Besonders ein gewaltiges Gemälde faszinierte die beiden Männer, auf dem das jüngste Gericht, der Himmel und die Hölle dargestellt waren. Mancini lachte, als Siriano mit seinem direkten, aber doppelbödigen Humor betonte, die damaligen Maler seien sehr mutig gewesen und hätten auch Bischöfe und diverse Kirchenmänner als Insassen der Hölle dargestellt. Ein Freund, fuhr er fort, der Kunstgeschichte studiert hat, erzählte mir, das waren meistens nicht die Maler selbst, sondern ihre Gesellen, die Bischöfe als Sünder oder Fratzen irgendwo in dem riesigen Gemälde versteckten, oft aus Rache, weil sie nicht gut bezahlt wurden. Als sie die Kirche wieder verließen, kam ihnen ein junger Mann entgegen und begrüßte sie. Baroudi erkannte ihn wieder. »Pater Jack, wenn ich mich richtig erinnere.« Der Pater nickte lächelnd. »Wir haben vor ein paar Tagen telefoniert«, sagte er. »Bruder Jack Fahad, stellte ihn Pater Paolo dem italienischen Gast vor, und an diesen gewandt: Roberto Mastroianni, Journalist. Er spricht besser Arabisch als ich. Mancini winkte ab, denn Pater Paolo sprach akzentfrei. Auf dem Weg durch das Kloster wunderte sich Mancini, auch Nonnen zu sehen, was nicht einmal in Italien möglich war. Barudi erklärte ihm, es sei ein einzigartiges Experiment, von Pater Paolo ins Leben gerufen. Aber sie übernachten in getrennten Häusern, bemerkte er ironisch. Nach einem kurzen Besuch in dem kleinen Museum und der beachtlichen Bibliothek verließ Pater Paolo die drei Männer. Er musste sich mit seinem Mitarbeiter Abu Riad um die Ziegen kümmern. Barudi und Mancini begleiteten Pater Jack in das schlichte, aber geschmackvoll eingerichtete Wohnzimmer, wo sich alle Gäste trafen. Der Boden war mit einfachen Bauernteppichen belegt. Ein Ofen in der Mitte des Raumes spendete reichlich Wärme. Tee wurde gereicht. Mancini spürte eine eigenartige Ruhe. »Sie kannten Pater José recht gut, nicht wahr?« fragte Barudi, nachdem sie in bequemen Sesseln Platz genommen hatten. »Ich hätte gern gewusst, ob er Ihnen irgendetwas erzählt hat, ob Sie irgendetwas bemerkt haben, was uns bei der Untersuchung helfen könnte. Wir gehen davon aus, dass er und Kardinal Cornaro von denselben Tätern umgebracht wurden. Die Leiche des Kardinals haben wir bekommen, die des Paters nicht. Roberto soll der italienischen Presse aus erster Hand berichten. So entstehen keine Missverständnisse.« Pater Jack nickte und begann zu erzählen. »Unser Bruder Pater José war müde und ausgelaugt, als er hier ankam. Ihn plagten Zweifel, ob er für den Weg eines Jesuiten, der reichen Kindern und Jugendlichen Sprachunterricht gibt, geeignet war. Sie wissen vielleicht, er beherrschte genau wie unser Bruder Paolo verschiedene Sprachen. Und er bewunderte Paolos Initiative, mit dem Dialog der Religionen einen wichtigen Beitrag zum Frieden zu leisten. José lebte hier bei uns und teilte alles mit uns. Er arbeitete, diskutierte mit Besuchern, hielt Gottesdienste und forschte in der Bibliothek nach den Anfängen der Sprachen. Langsam erholte er sich. Und wir erlebten ihn als lebendigen, temperamentvollen, tatkräftigen Bruder. Wir hätten uns gefreut, wenn er bei uns geblieben wäre. Da kam der Anruf aus Damaskus. Er sollte den Kardinal auf einer Reise nach Derkas begleiten. Ich muss sagen, er schwankte sehr zwischen seiner Neugier auf die Reise und der Angst, dass er nur als Dolmetscher gebraucht würde. Paolo sprach lange mit ihm und beriet ihn, aber im Jesuitenzentrum von Damaskus hieß es, er sei begeistert gewesen und begierig darauf, den Kardinal zu begleiten, warf Barudi dazwischen, und Mancini bewunderte sein gutes Gedächtnis. »Nein, von Begeisterung keine Spur«, widersprach Pater Jack. »Er wollte hierbleiben. Er suchte nicht nur meinen Rat, sondern auch den von Bruder Paolo, und dieser sagte ihm, ich war dabei und werde es nie vergessen, niemand könne für ihn Bruder José entscheiden.« Bruder Paolo erzählte ihm auch, wie unsicher er sich damals 1982 gefühlt hatte, als er beschloss, diese Ruine hier wieder aufzubauen. Er wäre um ein Haar aus dem Orden ausgeschlossen worden, weil die Leitung in Rom nicht wollte, dass er hier blieb. Er sollte sofort nach Rom zurückkehren. Paolo aber kämpfte, und am Ende überzeugte er die Kirchenleitung, führte Pater Jack aus. »Wurde Bruder José also gezwungen, den Kardinal zu begleiten?« fragte Mancini. »Nein, er hat die Entscheidung, mit dem Kardinal zu fahren, selbst gefällt. Auf der Fahrt wollte er sich auch endgültig darüber klar werden, was er in Zukunft machen würde«, erzählte Jack. »Also fuhr er zuerst nach Damaskus und von dort mit dem Kardinal nach Derkas. Er rief mich fast täglich an, erzählte, was für eine Freude es sei, in Gesellschaft des Kardinals zu sein. Dann kam der dritte oder vierte Tag, der Tag, an dem sie den Bergheiligen trafen. Sie waren bei ihm in seiner Höhle oder Zelle, die hinter dem Altar in den Felsen gemeißelt ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Er behauptete allen Ernstes, der Bergheilige habe dem Kardinal nur einmal über den Kopf gestrichen und schon habe dieser Arabisch gesprochen. Pater Jack stockte und nahm einen Schluck Tee, um seine trockene Kehle zu befeuchten. »Ich dachte, Bruder José ist verrückt geworden. Mehrfach habe ich ihn gefragt, ob alles in Ordnung sei. Er sagte mir, es sei ihm noch nie so gut gegangen. Die Anhänger des Bergheiligen verwöhnten sie wie zwei Himmelsgesandte. Er wiederholte, der Kardinal spreche jetzt fließend Arabisch. Und damit ich es glaubte, gab er den Hörer an den Kardinal weiter. Ich hörte eine ältere Stimme. »Guten Tag, Bruder Jack. Ich bin Kardinal Cornado. Wie geht es Ihnen?« sagte er freundlich. Ich bin fast in Ohnmacht gefallen. José nahm den Hörer wieder. »Na, habe ich übertrieben? Glaubst du es jetzt?« fragte er. »Und was hast du jetzt vor?« fragte ich. Bruder José zögerte. Er habe in Damaskus im Jesuitenzentrum angerufen und gefragt, ob er zu uns zurückkehren dürfe, da der Kardinal ihn als Dolmetscher nicht mehr brauche. Er bekam jedoch den Auftrag zu bleiben, da der Kardinal, auch wenn er jetzt Arabisch spreche, immer noch ein alter Mann und noch dazu ein Fremder in einer gefährlichen Gegend sei. »Gefährlich? Ich dachte, die Anhänger des Bergheiligen kontrollieren die Gegend. Warum also gefährlich?« fragte Mancini erstaunt. Jack schaute unsicher um sich, als wolle er erst klären, ob er weitererzählen könne, denn der Raum füllte sich. Pater Paolo, der sich inzwischen leise und fast unbemerkt zu ihnen gesetzt hatte, nickte ihm aufmunternd zu. Früher war der ganze Berg bis zu den Autobahnzufahrten in der Hand der Anhänger des Bergheiligen, die das Gebiet mit Unterstützung der Regierung kontrollierten. Das hieß, man war in Sicherheit, sobald man die Autobahn verließ. Aber dann kamen die Islamisten. Sie waren bis 2008 in mehreren von der Regierung kontrollierten Trainingslagern untergebracht. Ich weiß nicht, warum und in welchen Lagern Islamisten trainiert wurden, aber soweit ich José verstanden habe, hatten sie Schwierigkeiten mit der Regierung in Damaskus, die sie bis dahin finanziell wie logistisch unterstützte. Die Islamisten eroberten mehrere kleine und mittlere Städte im Norden des Landes und vor etwa einem halben Jahr auch die Berge. Das ganze Gebiet, bis auf die Stadt Derkas, das Zentrum der Bewegung und Zufluchtsort aller Anhänger des Bergheiligen. Früher zählte die Stadt 20.000 Einwohner, heute sind es über 80.000. Deshalb wagen die Islamisten nicht, die Stadt anzugreifen. Die Anhänger des Bergheiligen werden bis zum letzten Mann kämpfen. Pater Jack nahm wieder einen kräftigen Schluck Tee. Badudi fühlte sich elend. Niemand hatte ihm auch nur ein einziges Wort über diese gewalttätige und gefährliche Entwicklung gesagt. Man hatte ihn und seinen italienischen Kollegen der Lebensgefahr ausgesetzt. Er warf Mancini einen Blick zu, aber dieser schien nicht beunruhigt zu sein. »Deshalb blieb José beim Kardinal«, fuhr Pater Jack fort. »Wie er mir sagte, rechnete er damit, dass die Mission noch 2 Wochen dauert, weil sich der Kardinal mit dem Bergheiligen blendend verstand. Und er freute sich sehr, weil er zur Belohnung die Zusage bekam, 1 Jahr bei uns dienen zu dürfen. Das war sein Wunsch, aber er blieb unerfüllt.« Tränen rannen über Pater Jacks Wangen. Mancini stand auf und ging vor ihm in die Hocke, umfasste seine Hände und tröstete ihn. Der Arme«, sagte Pater Jack leise schluchzend. Auch Pater Paolo kam dazu und sprach liebevolle Worte zu seinem treuen Bruder. Er reichte ihm ein Glas frisches Wasser. Pater Jack bedankte sich und trank, und allmählich beruhigte er sich wieder. Badudi und Mancini sahen einander fragend an, als wollten sie auf diese Weise beraten, ob sie Pater Jack noch etwas fragen dürften. Dann warf Badudi Pater Paolo einen Blick zu und dieser nickte, als hätte er Badudis Gedanken gelesen. »Darf ich Ihnen eine letzte Frage stellen? Der Kardinal hat sich also blendend mit dem Bergheiligen verstanden. Wie das?« »Ja«, antwortete Pater Jack. Der Kardinal hat José anvertraut, wenn in diesem Land jemals ein Heiliger gelebt habe, dann sei es der Bergheilige. Das waren seine Worte. Pater Jack schwieg und schien in einem See der Trauer zu versinken. »Und dann?« drängte Barudi. »Nichts. Das war unser letztes Telefongespräch«, sagte er kaum hörbar. Barudi war maßlos enttäuscht. Auf dem Rückweg schwieg er. Mancini spürte seine Bedrückung und ließ ihn in Ruhe. Am Auto angekommen, löste sich Barudi aus der Erstarrung. »Es tut mir leid«, sagte er, »man hat uns reingelegt. Man hätte uns sagen können, dass Islamisten und Anhänger des Bergheiligen Krieg gegeneinander geführt haben und womöglich noch führen. Dann hätte ich den Fall zurückgewiesen und dich gebeten, gesund und munter nach Italien zurückzukehren. Ich kann hier keinen Schritt mehr gehen. Es ist lebensgefährlich.« Barudis Stimme bebte vor Zorn. Er beschuldigte alle Welt, auch seinen Chef, ihm diese Information vorenthalten zu haben. Alles Mögliche hätte er daraufhin erwartet, nicht aber Mancinis Antwort. »Na und? Jetzt wird es doch erst richtig spannend«, sagte dieser. »Und wenn es dich beruhigt, schreibe ich eine Erklärung, dass ich dich gezwungen habe, mit mir hierher zu kommen. Beruhige dich und lass uns irgendwo in der Stadt etwas essen. Mir ist schlecht von dem vielen Tee.« »Du bist verrückt«, Barudi mimte den Entsetzten, aber er konnte seine Freude kaum verbergen. Von ungewöhnlichen Menschen. Kommissar Barudis Tagebuch. »Ich bin seit meiner Jugend ein Kurzschläfer. 5 bis höchstens 6 Stunden reichen mir. Mancini ist unter 8 Stunden nicht ansprechbar. Was für ungewöhnliche Menschen habe ich in den letzten 3, 4 Tagen erlebt, und alle sind auf eine Weise mutig, die ich sehr schätze. Nariman sagte gestern am Telefon etwas, das ich auch für sie fühle und nicht zu sagen wagte. Wir sprachen über eine Stunde, und zum Schluss meinte sie, ich weiß, dass ich zu schnell bin, ja fast leichtsinnig, aber ich bin mir 100%ig sicher, dass ich dich liebe und dich immer gesucht habe seit meinem 17. Lebensjahr. Und ich weiß, dass ich nur mit dir leben will. Ich war sprachlos. Nariman dachte schon, sie hätte mich erschreckt, aber ich habe sie beruhigt. Ich liebe sie auch, hatte nur nicht den Mut, ihr das so klar zu sagen. Ich bin sicher, es wird ein wunderbares Leben mit ihr. Sie erzählte mir offen vom Leben mit ihrem Mann. So wie manche den Gürtel enger schnallen, um keinen Hunger zu haben, so schnallte ich mein Herz enger, damit es nicht nach Liebe hungerte. Als sie sich entschlossen hatte, ihren Mann zu verlassen, tauchte das zweite Problem auf. Ich entfesselte mein Herz und suchte einen Retter, doch ich traf nur Ertrinkende, die selbst kaum noch zu retten waren. Erst als ich aufgehört habe zu suchen, sah ich dich. Du warst verschlossen, aber ich wusste, dass hinter diesem großen Tor ein zärtlicher Mensch wartet.« Wie schön sie sprach. »Ich habe ihr gestanden, dass ich hart mit mir ins Gericht gegangen bin, seit ich ihr begegnet bin. Es gab schon zuvor einige Andeutungen von Freunden, aber sie drangen nicht zu mir. Mir wurde klar, dass ich mein Scheitern bei Frauen selbst zu verantworten hatte. Ich habe für Basma einen Tempel in meinem Herzen errichtet und sie angebetet. Sicher hat sie allen Respekt verdient, aber solange dieser Tempel existiert, hat keine andere Frau eine Chance. Wer soll im Alltag gegen eine Heilige bestehen?« Ich habe im Gespräch mit Nariman kein Blatt vor den Mund genommen. Halb im Scherz habe ich früher Sätze gesagt wie »Ich habe die Frau meines Lebens bereits gefunden« oder pathetisch »Nicht einmal der Tod kann mich von Basma trennen.« Ich heischte Mitleid und Bewunderung für meine Treue. Jeden Morgen fing ich mit ihr an. »Guten Morgen, Basma.« Jede Nacht flüsterte ich vor dem Einschlafen »Gute Nacht, Basma.« Basma kann immer in meinem Herzen bleiben, aber der Tempel muss verschwinden. Die Kraft der Verliebtheit hilft mir, den Tempel zu zerstören. Entweder jetzt oder ich werde nie frei. Ich will Nariman lieben, so wie sie ist und ohne sie zu vergleichen. Pater Paolo Siriano ist einer der ungewöhnlichsten Menschen, denen ich je begegnet bin. Ein Fremder, der ein Dialogzentrum für Einheimische gegründet hat. Ein Brückenbauer, der am Anfang belächelt und bedroht wurde und sich mit großem Mut gegen alle Zweifler durchgesetzt hat. Ich wusste aus der Presse, dass die Islamisten ihn bedrohen, denn wenn er von Abrahams Kindern spricht und die Muslime den Christen und Juden gleichstellt, macht er ihre ganze Ideologie zunichte, der zufolge die Muslime die einzigen wahren Gläubigen sind. Schukri sagte mir vor ein paar Tagen, ein vernünftiger Feind sei ihm lieber als ein dummer Freund, aber gibt es etwas Schlimmeres als einen dummen Feind? Das sind die religiösen Fanatiker. Und sie bringen Pater Paolo in Lebensgefahr. Mancini ist ebenfalls ein ungewöhnlicher Mensch. Ich schildere ihm die lebensbedrohenden Gefahren und was sagt er? Jetzt wird es doch erst richtig spannend oder so ähnlich. Aber es kommt noch besser. Auf der Rückfahrt zur Pension hat er mir im Vertrauen gesagt, dass er oft auf geheimen Einsätzen im Ausland war, um Verbrechen und illegale Geschäfte der italienischen Mafia aufzudecken. Nicht selten musste er in Kampfgebieten ermitteln. Er war in Algerien, Nigeria und Libyen, im Kongo, im Libanon, in Nicaragua und Argentinien. Dreimal wurde er angeschossen. Er spricht von Souvenirs. Einmal am Arm, einmal in der linken Schulter und einmal am rechten Bein. Gott sei Dank keine schweren Verletzungen. Das sind meine Orden. Alles andere blieb geheim. Wir konnten durch diese Einsätze mehrere Banker, Waffenhändler und über 80 Mafiosi verhaften. Sie sitzen lebenslänglich hinter Gittern. Ein mutiger Kerl. Ich kann mein Glück kaum fassen. Wie auch immer der aktuelle Fall zu Ende geht, es ist eine unschätzbare Freude, mit diesem Kerl zusammenzuarbeiten. Eine neue Fährte und ein abruptes Ende. Beim Abendessen im Restaurant überkam Baroudi plötzlich ein merkwürdiges Gefühl, ein seltsamer Verdacht. Der Kardinal war womöglich, weder wegen einer Heiligsprechung noch wegen einer anderen religiösen Angelegenheit in den Norden gefahren. Er hatte sogar vor Pater José geschauspielert. Am Ende konnte er perfekt Arabisch und tat nur so, als hätte das Handauflegen etwas bewirkt. Er brauchte Pater José nur als Zeugen für etwas, das er beweisen wollte, sei es dem Vatikan oder dem Teufel. Mancini bemerkte seine Unruhe. »Was auch immer du gerade ausbrütest, ich schwöre, ich war es nicht«, sagte er und hob in gespielter Unschuld die Hände. »Konnte der Kardinal vielleicht schon zuvor Arabisch?«, fragte Baroudi. »Wie kommst du denn darauf?« fragte der Italiener zurück. Damit würde die Behauptung, er habe Pater José als Dolmetscher mitgenommen, ad absurdum geführt. Und wir wären die ganze Zeit auf dem Holzweg, der gar nicht zum Täter führen kann. Wir verhören die falschen Leute, weil wir von falschen Voraussetzungen ausgehen. Womöglich hat der Kardinal im Norden etwas ganz anderes gesucht, etwas, wovon nicht einmal der Vatikanbotschafter wusste. Etwas sehr Gefährliches, was letztendlich zu seiner Ermordung führte. »Mein Gott, das ist...« Mancini stockte. »Warte, ich werde gleich noch einmal nachhören.« Er wählte die Privatnummer des Nuntius. Baroudi merkte, wie erregt Mancini war. Zwischendurch wurde er sogar richtig zornig, aber Baroudi verstand kein Wort von dem Gespräch. Der Nuntius war offenbar ein Schleimer, auch gegenüber Mancini, was diesen sehr zornig machte. Zwei der wichtigsten Fragen wich er zunächst gekonnt aus, ob der Kardinal Arabisch konnte und was der eigentliche Zweck seiner Reise in den Norden war. Mancini aber setzte den Nuntius unter Druck und erfuhr, dass der Kardinal sehr wohl bereits Arabisch konnte. Damit war der ganze Humbug mit dem Wunder des Bergheiligen, das den Kardinal Arabisch sprechen ließ, nur ein Nebel, eine Tarnung, verstehst du? Pater José sollte als Zeuge für etwas anderes beim Kardinal bleiben. Der Nuntius versprach, er werde sich höchst vertraulich an den Vatikan wenden, um in Erfahrung zu bringen, ob der Kardinal im Norden, außer der Einweihung der Kirche in Derkas und dem Wunsch, den Bergheiligen kennenzulernen, noch ein uns bisher unbekanntes Anliegen hatte. »Und womit hast du ihn erpresst?«, fragte Baroudi. »Ich habe ihm klipp und klar erklärt, dass der Kardinal und auch er, der Botschafter, die Verantwortung für die Ermordung des armen Paters José tragen, wenn er nicht zur Aufklärung beiträgt. Wenn mir der Vatikan nicht binnen 24 Stunden alle Informationen vorlegt, würde ich mich an den italienischen Innenminister wenden. Dann allerdings ist ein Skandal nicht mehr zu verhindern. Glaubst du, er wird die Antwort vom Vatikan bekommen? Nein, vom Vatikan nicht. Vermutlich weiß man dort gar nicht, was der Kardinal im Sinn hatte. Aber der Botschafter kennt die Antwort schon. Den Vatikan habe ich nur ins Spiel gebracht, damit er sein Gesicht wahren und so tun kann, als hätte er nichts von einer geheimen Mission des Kardinals gewusst. Baroudi konnte sich nicht bremsen und küsste Mancini auf die Stirn. »Gesegnet sei die Milch deiner Mutter, sie hat ihren Zweck erfüllt«, sagte er. Mancini lachte Tränen. Zu später Stunde kehrten sie in die Pension zurück. Mancini erzählte Baroudi bei einem guten trockenen Wein, den ihnen die Wirtin besorgt hatte, dass es in Europa und vor allem in Italien mehrere Kirchen gab, die den Kot des Esels verehrten, auf dem Jesus am Palmsonntag angeblich in Jerusalem eingezogen ist. Andere Kirchen behaupteten, sie würden die einzige Reliquie vom Körper Jesu Christi bewahren, seine Vorhaut. Als jüdisches Kind wurde er ja beschnitten. Da Jesus wegen seiner Himmelfahrt keine Knochen oder Haare zurückgelassen hat, wurde seine Vorhaut zum Heiligtum erklärt. Jahrhundertelang schrieb man ihr eine magische Wirkung während Schwangerschaft und Geburt zu. Heute schweigt die katholische Kirche dazu. An anderen Orten bewahrten die Leute kleine Fläschchen mit der Milch der heiligen Maria auf. Die zwei Kommissare lachten so laut, dass ihr Nachbar in der Pension gegen die Wand hämmerte. Am nächsten Morgen erwachte Mancini erst um 10 Uhr. Er hatte bis 3 Uhr morgens gearbeitet. Trotz Wein und Lachen mit Baroudi hatte ihn das Gespräch mit dem Vatikanbotschafter so aufgewühlt, dass er nicht schlafen konnte. Baroudi hatte bereits mit Nariman telefoniert und auch mit seinem Chef und seinen Assistenten gesprochen. Bei einer Tasse Kaffee besprachen sie die Route und verstauten danach alle wichtigen Dinge in einem Geheimfach, das Baroudi schon vor Jahren unter dem Rücksitz seines Wagens hatte einbauen lassen. Es war aus Stahlblech und konnte nur durch einen unauffälligen Hebel unter der Motorhaube geöffnet werden. Die Laptops, Baroudis noch fast leeres neues Tagebuch, alle wichtigen Papiere bis auf Baroudis Dienstausweis und Mancinis Presseausweis und die Kamera fanden darin Platz. »Und eine Pistole?«, fragte Mancini. »Die unterstreicht meine Behauptung, dass ich ein Kriminalpolizist bin, der mit Politik und Glauben nichts zu tun hat.« Sie schlenderten durch die kleine Stadt. Kurz nach 12 klingelte Mancinis Handy. »Buongiorno, Exzellenza«, sagte er, und nach einer Weile zwinkerte er Baroudi zu und hob den Daumen seiner rechten Hand gen Himmel. »Komme? Un attimo.« Baroudi blieb in seiner Nähe, verstand aber außer den Namen, die Mancini wiederholte, nichts. Dann jedoch wurde Mancinis Stimme brüchig. Er wirkte sehr bewegt, schien den Tränen nahe. Unwillkürlich legte Baroudi seinem Kollegen die Hand auf die Schulter. Schließlich bedankte sich Mancini beim Botschafter und beendete das Gespräch. Schweigend gingen sie nebeneinander her. Baroudi ließ Mancini Zeit. »Baroudi, dein Einfall war genial«, sagte dieser nach einer Weile. »Der Kardinal war auf einer geheimen Mission unterwegs. Sein Erzfeind in Rom ist Kardinal Budi. Dieser unterhält enge Beziehungen zur italienischen Mafia. Das vermuten alle, aber niemand weiß Genaueres. Ein Journalist hat vor etwa einem Jahr eine Verbindung zwischen der italienischen Mafia, dem Vatikan und den Drogenbaronen in Nordsyrien aufgedeckt. Er hat offen gefragt, ob der Budi-Clan mit dem Drogenhandel hier zu tun habe. Einen Tag später war er tot. Der Kardinal wollte getarnt durch die offizielle Mission in den Norden fahren, um vor Ort zu erfahren, wie weit Kardinal Budi in die Zusammenarbeit zwischen seinem Clan und der italienischen Mafia verwickelt ist. Der arme Pater José hatte damit nichts zu tun und musste doch sein Leben lassen. Sie sprachen noch eine ganze Weile miteinander, trösteten sich gegenseitig und schworen sich, alles zu tun, um die Mörder zur Rechenschaft zu ziehen. Ein Schwur, der ihnen eine fast kindliche Hoffnung gab. »Moment mal«, sagte Baroudi plötzlich, weil ihm etwas eingefallen war. Ich muss alles über diesen Clan wissen, bevor wir auch nur ein Wort mit einem seiner Mitglieder wechseln, sagte er und rief unverzüglich seinen Assistenten Ali an. »Na, hast du mich schon vermisst?« fragte er, und Mancini lachte. Er wusste, dass der arme Assistent noch mit der Beobachtung der Familie und der Anhänger der Heilerin Dumia beschäftigt war. »Hör zu«, sagte Baludi. »Ich wollte dich nicht hetzen, aber wir benötigen dringend einen Bericht über die Familie Budi.« »Was?« »Ja, der Clan, und zwar nur über die Familie des Kardinals Budi. Wir sind auf neue Informationen gestoßen, die den Clan in den Mittelpunkt unserer Ermittlungen rücken.« »Wie? Wer ist Abdullah?« »Ach so. Na gut, dann soll er das für dich herausfinden, aber ich brauche den Bericht rasch.« »Wer ist hier ein Sklaventreiber?« »Du meinst doch nicht etwa Mancini?« »Dann ist alles in Ordnung.« Nach einem deftigen Essen in einem kleinen Restaurant stiegen sie ins Auto und fuhren auf der Autobahn Richtung Aleppo. »Erzähl mir ein wenig über die Stadt Derkas«, sagte Mancini. »Da gibt es nicht viel zu erzählen«, erwiderte Baroudi. »Sie liegt in einer gebirgigen Region etwa 40 Kilometer von Aleppo entfernt. Sie gehört zum Bezirk Idlib. Die ganze Region lebt vom Olivenöl. Die türkische Grenze ist nur 80 Kilometer entfernt. Wir brauchen schätzungsweise 3 Stunden, wenn wir nicht von islamistischen Kämpfern aufgehalten werden.« Nach etwa 2,5 Stunden verließen sie die Autobahn und kamen auf eine gut ausgebaute Landstraße Richtung Westen. In der Ferne tauchten die Berge auf. Soweit das Auge reichte, gab es Olivenhaine. »Und ich dachte, Italien hätte die meisten Olivenbäume«, staunte Mancini. »Klar. Aber Syrien steht bei der Olivenölproduktion weltweit immerhin an 6. Stelle, erwiderte Baroudi. »Und ich schätze das Olivenöl aus dieser Region besonders. Es schmeckt nach Erde, nach den Bergen und dem Mittelmeer, das Luftlinie nicht einmal 70 Kilometer entfernt ist.« Baroudi und Mancini genossen den sonnigen Tag und die Landschaft. Nichts deutete auf Kontrollpunkte, Schlagbäume, Panzer oder Polizeipatrouillen hin. Doch plötzlich hinter einer Kurve stand ein schwarz gekleideter, vermummter Mann mitten auf der Straße. Seine Kalaschnikow vor sich, hob er die Hand. Baroudi bremste und hielt an. Noch bevor er das Fenster heruntergekurbelt hatte, war der Wagen auf allen Seiten von vermummten, bewaffneten Männern umzingelt. »Was wollt ihr hier?« fragte ein wie aus dem Nichts aufgetauchter Bärtiger. Er war nicht vermummt, schien der Anführer der Truppe zu sein. »Ich bin Kriminalhauptkommissar Baroudi aus Damaskus. Und das hier ist der Journalist Roberto Mastroianni. Wir sind unterwegs, um die Ermordung des Kardinals Cornaro aufzuklären. Wir wollen nach Derkas, denn der Kardinal wurde zuletzt lebend bei dem Bergheiligen gesehen.« »Und warum seid ihr mit dieser alten Kiste unterwegs und nicht im Polizeiwagen?« fragte der Mann misstrauisch. »Wir dachten, dass wir so unsere Arbeit besser tun können«, antwortete Baroudi gelassen, weil es der Wahrheit entsprach. »Ihr seid Spione«, widersprach der Mann barsch, als hätte er kein Wort verstanden. »Erschießen wir sie?« fragte einer der Vermummten und entsicherte sein Gewehr. Seine Stimme war jung, vibrierte vor Aufregung. Der Anführer hob abwehrend die Hand. Baroudi warf rasch ein. »Spione? Für wen denn? Ich bitte Sie, ich stehe kurz vor der Pensionierung, und dieser Mann kehrt in einer Woche nach Rom zurück. Wenn möglich, soll er einen guten Eindruck von unserem Land mitnehmen.« Baroudis Stimme war laut und herrisch, aber sie hatte einen bittenden Beiklang. »Ich scheiße auf den Eindruck eines Kreuzzüglers. Ihr seid Spione. Aussteigen, langsam aussteigen. Bloß keine Dummheiten«, sagte der Bärtige im Befehlston. Baroudi und Mancini stiegen aus, legten die Arme ausgestreckt auf das Wagendach und spreizten die Beine. Baroudi lachte innerlich. Zum ersten Mal in seinem Leben war er nun auf der anderen Seite, war er der Verdächtige, musste erfahren, was er anderen zugemutet hatte. 2 Männer tasteten ihn ab, nahmen ihm Handy, Dienstpistole, Portemonnaie, Dienstausweis, Führerschein und Autoschlüssel ab. Auch von Mancini beschlagnahmten sie alles, was er bei sich trug. Einer der Vermummten telefonierte laut. Ja, Spione. Wie? Zwei. Ja, nur zwei. Ja, sag ich ihm. Er ging zu dem Anführer, flüsterte ihm etwas zu und deutete auf Barudi und Mancini. Sie wurden an den Händen gefesselt und in einen kleinen Transporter geschoben. Rechts und links saßen zwei Männer mit schwarzen Sturmhauben und Kalaschnikows. Der Mann neben Barudi stank nach Zigaretten und Schweiß. »Ismail wartet auf euch. Bau keinen Unfall, die Spione sind wertvoll«, wies der Bärtige den Fahrer knapp an und entfernte sich. Das Auto raste davon durch die wunderschöne Landschaft. An jedem der vielen Kontrollpunkte, die der Transporter passierte, das gleiche Spiel. Ein einzelner Mann stand vor dem Kontrollpunkt. Die anderen mit ihren furchterregenden großen Gewehren versteckten sich in den Olivenhainen. Was ist los in diesem Land? Wo stehen wir? Ist das noch Syrien oder sind wir, ohne es zu wissen, in ein feindliches Land geraten? Fragte sich Barudi und fand keine Antwort. Diese Leute sprechen Arabisch, aber sie gehen mit uns um, als kämen sie von einem anderen Planeten. Spione. Es hört sich lächerlich an, aber es ist lebensgefährlich. Wer hat euch geschickt? Fragte der Mann rechts von Mancini. Meine Schwiegermutter, sagte Mancini und handelte sich eine Ohrfeige ein. Hey, was soll das? Schrie Barudi. Wir sind ihre Gefangenen und der Prophet hat die Quälerei von Gefangenen ausdrücklich verboten. Er wusste nicht, ob der Prophet so etwas je gesagt hatte, aber er merkte, dass die Begleiter ziemlich primitiv waren und sich leicht beeindrucken ließen. Der Mann neben ihm ermahnte den anderen, sich zu beherrschen. »Und ich sage dir noch eins«, fügte Barudi hinzu, »es ist feige, einen gefesselten Mann zu schlagen.« Mancini warf Barudi einen dankbaren Blick zu. Die Fahrt dauerte nicht lang. Den Straßenschildern konnte Barudi entnehmen, dass sie etwa 10 Kilometer von Derkas entfernt waren. Schließlich fuhr das Auto durch ein kleines Dorf und hielt vor einem großen Haus. Islamische Sprüche flatterten auf schwarzen Fahnen vor dem Gebäude. Barudi und Mancini wurden bei den Wächtern am Eingang gemeldet und hineingeführt. »Sie werden getrennt verhört«, sagte ein Mann mit langem, pechschwarzem Bart. Barudi wurde in einen Gang im Erdgeschoss gebracht. Mancini folgte seinen Bewachern in den Keller. Der Raum war kahl. In der Mitte saß ein Mann im Tarnanzug an einem Tisch. Der Wächter führte Barudi zu dem freien Stuhl gegenüber. Ein langes Verhör folgte, das protokolliert wurde. Der Mann drohte zwischendurch mit Folter, falls sich herausstellen sollte, dass Barudi log. Darüber hinaus aber blieb er zu Barudis Erstaunen höflich. Irgendwann erkundigte er sich nach Mancini. Name, Vorname, Geburtsjahr, Nationalität, was und wo er arbeitete, wo er wohnte und vieles mehr. Darauf hatten sich Barudi und Mancini gut vorbereitet. Sie hatten alle Fakten auswendig gelernt und verinnerlicht und konnten sie selbst in betrunkenem Zustand noch aufsagen. »Wir sind fertig«, sagte der Mann und stand auf. »Mein Herr«, setzte Barudi an, »bitte sagen Sie Ihren Männern, sie dürfen mich quälen, aber nicht unseren Gast. Er kam, um einen Artikel zu schreiben, damit die Italiener uns besser achten. Sie sollen erfahren, dass wir Syrer die Ermordung eines Gastes niemals hinnehmen. Ich flehe Sie an.« Der Mann, der im Begriff war, den Raum zu verlassen, hielt inne. Dann machte er einen Schritt auf Barudi zu, blieb stehen, drehte sich um und ging. Zwei vermummte Männer betraten den Raum, nahmen Barudi die Fesseln ab und führten ihn in den Keller, in eine provisorisch eingerichtete Zelle. Zwei Pritschen standen entlang der Wände. Das Fenster war mit einem notdürftig zusammengeschweißten Gitter gesichert. Eine nackte Glühbirne baumelte von der Decke. Barudi setzte sich auf die schmutzige Matratze und rieb sich die Handgelenke. Die Kunststofffesseln hatten schmerzhafte Striemen zurückgelassen. Er ging auf und ab. Das Fenster erlaubte keinen weiten Blick. Die Betonmauer des Nachbargebäudes versperrte die Sicht. Nach etwa einer halben Stunde hörte er, wie geräuschvoll die Tür aufgeschlossen wurde. Mancini kam herein. Der Wärter reichte Barudi zwei große Flaschen Wasser. »Essen gibt es nach dem Abendgebet«, sagte er und verschwand. Barudi legte den Zeigefinger auf die Lippen, als der Wärter die Tür hinter sich schloss. Mancini verstand. Und so beteuerten sie sich gegenseitig ihre Unschuld und zollten der Behandlung durch die Männer Respekt und Lob. Der Wärter brachte einen Topf Linsensuppe und einen dicken Laib Brot. Außerdem teilte er ihnen mit, dass das Urteil erst morgen früh gefällt werden würde, da der große Führer und zugleich Richter derzeit bei einer Militäroperation sei. Die Suppe schmeckte erstaunlich gut. Linsen und Zwiebeln mit Kumin, Pfeffer, Oregano und Olivenöl gewürzt. Das Brot war frisch und knusprig. Das Innere war locker und luftig, wie Barudi es mochte. »Das Essen schmeckt besser als in so manchem Restaurant«, sagte Mancini. »Aber Roberto«, sagte Barudi absichtlich laut und heuchlerisch, »der Islam pflegt mehr als das Christentum die Gastfreundschaft.« Dabei verdrehte er die Augen, so dass Mancini lachen musste. Die Matratze stank fürchterlich, aber Barudi war todmüde. Er ignorierte den Geruch und bald hörte er Mancini schnarchen. Er empfand Mitleid mit dem armen Italiener, der nun in diese lebensgefährliche Falle geraten war. Warum hatte ihm Major Suleiman das alles verschwiegen? Plötzlich aber kam ihm eine grundsätzliche Frage. Hatte sein Chef überhaupt eine Ahnung von der Entwicklung der letzten Monate in diesem Gebiet? Verschwieg der Geheimdienst vielleicht auch vor ihm die Rebellion der Islamisten, die er nicht mehr unter Kontrolle hatte? Hier war ein Staat im Staate entstanden, wie die Hisbollah im Libanon. Als ihm schließlich die Augen zufielen, war Barudi überzeugt, dass nur wenige Personen in Damaskus eine Ahnung von der sich hier anbahnenden Katastrophe hatten. Und er versöhnte sich im Stillen wieder mit seinem Chef. Glück im Unglück. Gegen 7 Uhr klopfte es und ein Wärter öffnete die Tür. »Guten Morgen, ihr müsst aufstehen und euch frisch machen. In einer halben Stunde bringe ich euch zu unserem Emir und Richter.« Er ging und ließ die Tür offen. Barudi richtete sich auf. Für einen Augenblick wusste er nicht, wo er war. Er ging barfuß bis zur Tür. Ein kleiner Korridor verband die Zelle mit einem Bad und einer Toilette. Er drehte sich um. Mancini richtete sich gerade auf. »Wir müssen zum Richter«, sagte Barudi leise. Als der Wärter wiederkam, waren sie angezogen und gekämmt. »Gehen wir«, sagte der Mann. Mancini und Barudi gingen ohne Handfesseln hinter ihm her. Barudi war verwundert, dass man sie als verdächtigte Spione einfach so einem unbewaffneten Wärter überließ. »Ich glaube, es sieht gut aus«, flüsterte Mancini. Vor der Tür eines Gebäudes auf der anderen Straßenseite standen 2 schwarz gekleidete Wächter mit Kalaschnikows. An der Fassade wehte eine schwarze Fahne. Die Wächter waren informiert, nickten dezent und machten den Eingang frei. Barudi und Mancini wurden in ein großes Büro im 1. Stock gebracht. Außer dem Schreibtisch standen 3 Pritschen an der Wand. Der Raum sah aus wie eine Feldzentrale. In der Mitte stand ein athletischer, bärtiger Mann an einem Tisch und lächelte. Der Tisch war für 3 Personen gedeckt. Es gab ein bescheidenes Frühstück mit Schafskäse, Oliven, Kräuterquark und Brot. Der Mann hatte ein feines Gesicht und Hände wie ein Klavierspieler. Er sah trotz des Bartes eher wie ein braver Jesuitenpater aus und nicht wie ein Anführer terroristischer Islamisten, der Tag für Tag Todesurteile spricht. Er grüßte sie höflich und bat sie, Platz zu nehmen. Barudi und Mancini erstarrten fast vor Überraschung. Mancini dachte einen Moment lang, ob dies hier seine Henkersmahlzeit werden würde, und Barudi wunderte sich, dass auf dem Tisch sein Lieblingsfrühstück stand. Im Sommer wären noch frische kleine Gurken und reife Tomaten dazugekommen. Ein weiterer bärtiger Mann in schwarzer Kleidung brachte eine große Kanne Tee, füllte die Gläser und stellte die Kanne dann in die Tischmitte. Er trat 2 Schritte zurück, salutierte theatralisch streng. Mein Emir, wünscht ihr noch etwas?« fragte er mit gekünstelter Stimme und in veralteter Sprache. Der Gastgeber antwortete hoheitsvoll: »Nein, mein Getreuer, Gott segne dich und deine Hände.« Der Mann drehte sich um und ging. Der Gastgeber sprach eine religiöse Formel und wünschte seinen Gästen guten Appetit. Langsam aß Barudi und noch langsamer Mancini. »Hast du mich nicht erkannt, Zaccaria?« fragte der Bärtige dann und lächelte Barudi an. Barudi hätte sich fast an seinem Bissen verschluckt. Er starrte auf den Mann, der ihn noch immer anlächelte. Mancini wirkte wie eine Gipsfigur. »Nein, leider nicht«, sagte Barudi, nachdem er das Stück Brot hinuntergewürgt und einen kräftigen Schluck Tee hinterhergeschickt hatte. »Ich bin Scharif. Erinnerst du dich nicht mehr an mich?« »Basma wird sich bestimmt an mich erinnern. Sie sagte, Gott hat mich zu ihr geschickt.« Barudi blieb vor Schreck fast das Herz stehen. »Scharif, nein, Scharif, du bist Scharif?« »Ja, als ich gestern spät in der Nacht zurückkehrte, wir haben 3 Angriffe im Osten abgewehrt und die Regierungstruppen zurückgeworfen, erzählte man mir, dass die Soldaten 2 Spione gefasst hätten. Und da der eine Italiener war, brauchten sie meine Zustimmung. In letzter Zeit ist mit den Ausländern allerlei schiefgelaufen. Unter meiner Führung darf hier in den Bergen keinem Unschuldigen etwas passieren. Wir müssen auf unseren Ruf achten und wir wollen alles überprüfen, bevor wir ein Urteil fällen. Ich erkundigte mich, wer der andere sei, und er nannte mir deinen Namen. Zaccaria Barudi. Man zeigte mir deine Papiere und deinen Dienstausweis, und da war ich mir ganz sicher, dass du es bist. Ich versicherte den Männern, dass ihr keine Spione seid, dass man euch ausschlafen lassen soll und dass ihr unter meinem besonderen Schutz steht. Sie mussten mir versprechen, dass keiner euch quält.« Scharif hielt kurz inne. »Und wie geht es meiner Mutter Basma?« fragte er dann. Mancinis Mund stand offen. »Wie? Seine Mutter?« Erst allmählich erinnerte sich der Italiener an die fehlgeschlagene Adoption eines kleinen Jungen namens Scharif, von der ihm Barudi erzählt hatte. In diesem Moment begann Barudi zu weinen. Mancini erhob sich und legte seinem Freund beide Hände auf die Schultern. »Sie hat das Leben ohne dich nicht verkraftet. Ich habe alles versucht, aber ihr Herz war gebrochen«, sagte Barudi und weinte wie ein Kind. »Nein«, rief Scharif. »Nein, das hat sie nicht verdient«, sagte er und stand ebenfalls auf. Er ging zu Barudi, hockte sich neben seinen Stuhl und nahm seine rechte Hand in seine Hände. »Nein, das hast auch du nicht verdient.« Langsam fing sich Barudi. Er strich über Scharifs schönen Kopf wie ein Vater, der seinen verlorenen Sohn wiedergefunden hat. »Was ist mit dir passiert? Was tust du?« fragte er verwirrt, obwohl er eigentlich wissen wollte, wie Scharif zum Terroristen geworden war. Aber seine Worte schienen seine wirren Gedanken wiederzuspiegeln. »Lasst uns noch zu Ende essen, dann erzählen wir einander alles, ja? Bitte«, erwiderte Scharif. Der Werdegang eines Gotteskriegers. Nach dem Tee räumten die Männer den Tisch ab und schoben ihn an die Wand. Dafür brachten sie einen kleinen, runden Bistrotisch und 3 bequeme Stühle, auf denen Scharif und seine beiden Gäste Platz nahmen. Ruhe kehrte ein. Scharif saß still und in sich versunken da. »Erzähl mir von deinem Leben«, sagte Barudi, der das Schweigen kaum aushalten konnte. »Da gibt es nicht viel zu erzählen«, begann Scharif. »Die Zeit bei dir und Basma war ein Vorgeschmack auf das Paradies, in das ich einkehren werde, sollte ich tatsächlich als Märtyrer sterben. Aber danach habe ich die Hölle auf Erden erlebt. Der Halbbruder meines Vaters, ein erfolgreicher Bauunternehmer, hat mich zwar offiziell adoptiert, aber ich war 3 hasserfüllten Frauen und 25 gehässigen Kindern ausgeliefert, an denen er selbst kaum Interesse hatte. Die Woche fängt in Saudi-Arabien am Samstag an. Die eine Frau nannte er Sasu, weil er bei ihr am Samstag und Sonntag war. Die zweite hieß Modi und die dritte Mido. Am Freitag wollte er niemanden ficken. Ich weiß nicht, wie viele Kinder er später insgesamt hatte. Sie haben den Hass ihrer Mütter auf mich gelenkt. Als ich 19 wurde, habe ich mich grenzenlos in die Tochter eines Nachbarn verliebt. Sie hieß Dahlia und wir trafen uns heimlich, immer in der Nacht, wenn die ganze Welt schlief. Ich stand damals vor der Abiturprüfung. Ich wollte Medizin studieren und, wie es uns Gott befohlen hat, den Armen dienen. Eines Tages sah uns eine der Frauen meines Adoptivvaters. Dahlia und ich erfuhren das erst nach Wochen, als es bereits zu spät war. Mein Adoptivvater wurde von seinen 3 Frauen regelrecht dazu getrieben, Dahlia als 4. Frau zu nehmen, was die Scharia ja erlaubt. Tag und Nacht erzählten sie sogar vor uns Kindern, was für ein unersättlicher Stier er sei und welche Entlastung sie sich durch die 4. Frau erhofften. Mein Adoptivvater führte sich auf wie ein eitler Gockel. Nach einiger Zeit ging er zum Nachbarn und hielt um Dahlias Hand an. Ihr armer Vater, ein kleiner Beamter, war begeistert angesichts der hohen Summe, die er als Brautgeld kassierte. Dahlia flehte mich an, mit ihr zu fliehen oder gemeinsam Selbstmord zu begehen. Aber wie und wohin sollten wir fliehen? Ich besaß keinen Piaster und sterben wollte ich nicht. »Dann wirst du, Feigling, jeden Tag 100-mal sterben«, sagte Dahlia. Aber ich verstand nicht, was sie meinte. Mein Adoptivvater heiratete sie und die 3 Frauen machten das Stockwerk über meinem Zimmer frei für die neue Frau. Sie nannten sie Jeta, was so viel bedeutet wie für jeden Tag. Er übernachtete also jede Nacht bei ihr. Und die Decke über mir bebte und das Geschrei quälte mich. Erst da habe ich verstanden, was Dahlia gemeint hatte. Ich wünschte mir den Tod. Die 3 Frauen lachten über mich und meine Blässe. Und Dahlia machte mit. Sie quälte mich und schrie absichtlich laut vor Lust. Es hat mich so weit gebracht, dass ich eines Nachts hinaufstieg und beide umbrachte. Erst später sollte ich erfahren, dass wir beide, Dahlia und ich, nur Schachfiguren in der Hand der 3 raffinierten Frauen waren, die den Mann loswerden wollten. Aber da war ich längst in Afghanistan. In jener Nacht versteckte ich mich bei Scheich Omar, meinem Lehrer und Vorbild. Er unterrichtete Scharia und war einer der besten Freitagsredner. Er hatte Tausende von Anhängern. In seiner Moschee hatte ich schon immer Trost gesucht. Dort las ich stundenlang und vergaß über den himmlischen Texten meine irdische Hölle. Scheich Omar wurde zu meinem besten und treuesten väterlichen Freund. Er war es, der meine Augen reinigte und meinen Blick auf das Wesentliche öffnete. Er verstand mich sofort und vermittelte meine Flucht nach Afghanistan, zusammen mit ein paar anderen Kämpfern, um die Taliban zu unterstützen. Das war im Jahr 2000. Im September 2001 verschlechterte sich unsere Lage in Afghanistan. Und beim Angriff der Amerikaner auf Tora Bora im Winter 2001 entkam ich nur knapp den Bomben. Ich flüchtete nach Pakistan und Iran. Dort geriet ich in Gefangenschaft. 2 Jahre lang hat man mich im Gefängnis schmoren lassen, ohne Anklage, ohne Folter, einfach so. Ich wunderte mich darüber, aber später verstand ich, warum. Iraner sind seit Beginn der Zivilisation Teppichweber. Und diese Kunst lehrt Geduld und Ausdauer. Als die Amerikaner 2003 in den Irak einmarschierten und auch den Iran und Syrien bedrohten, war es endlich soweit. Der Geheimdienst entließ uns aus den Gefängnissen, brachte tausende Gläubige mit falschen irakischen Papieren an die irakische Grenze und schleuste sie im entstandenen Chaos gut bewaffnet in das Land ein. Mich wählten sie als Gruppenführer. Im Gefängnis hatten sie jeden Einzelnen von uns beobachtet und nach seinen Fähigkeiten beurteilt. Teppichweber überstürzen nichts. Am Ende der 2 Jahre wussten sie genauestens über uns Bescheid. Der Offizier sagte vor dem Abflug zu mir, ich sei imstande, große Einheiten zu führen. Aber ich solle Befehle besser befolgen und nicht so widerspenstig sein. Das sei meine Schwäche. Er hatte recht. Mit weiteren 70 Experten stieg ich ins Flugzeug nach Teheran. Von dort aus brachten sie uns direkt nach Damaskus, wo wir feierlich empfangen wurden. Man hat uns die Aufgabe erklärt. Weit weg von der irakischen Grenze, hier in dieser Region südwestlich von Aleppo, sollten wir irakische Kämpfer trainieren, um gegen die Amerikaner zu kämpfen. Natürlich waren wir alle misstrauisch, da das Regime in Damaskus aus ungläubigen Alawiten besteht. Aber uns wurde der Grund bald klar. George W. Bush hatte verkündet, sein Kreuzzug, so nannte er seinen Einmarsch in den Irak, sei noch nicht zu Ende. Als nächsten Schritt wolle er das Regime in Damaskus stürzen, um den Nahen Osten neu zu ordnen. Der syrische Plan hingegen war, die Amerikaner im Irak so erfolgreich zu bekämpfen, dass sie in einem blutigen Sumpf versinken und nicht mehr an Syrien denken würden. Ein genialer Plan. Bereits ab 2003 wurden uns junge Iraker und auch Syrer anvertraut und wir bildeten sie zu großartigen Guerillakämpfern aus. Als immer mehr Iraker begriffen, dass aus ihrem Land eine amerikanische Kolonie geworden war, konnten wir uns vor Kandidaten kaum noch retten. »Wann war das genau?«, fragte Mancini. »Das war im Jahr 2004. Ich erinnere mich genau daran, wie die Amis eine neue irakische Fahne vorstellten. Es war eine Kopie der israelischen Fahne, in Blau und Weiß, aber statt dem Davidstern zeigte sie in der Mitte den Halbmond. Der neue Nahe Osten à la Bush sollte nach Religionen geordnet werden. Das war empörend. Tausende Iraker wollten nun gegen die Amerikaner kämpfen. Alle Bewerber mussten in Damaskus eine strenge Prüfung durchlaufen. Man wollte unbedingt verhindern, dass Spione unsere Truppe unterwanderten. »Und bist du je in den Irak gegangen?«, fragte Barudi neugierig. »Natürlich. Nach 2 Jahren war ich Emir, verantwortlich für 4 Trainingslager. Nicht nur als Emir, auch als Trainer musste man einmal im Jahr 1 Monat lang im Irak kämpfen. Ich war in Bagdad, Fallujah und Basra. Der syrische Plan ging auf. Bushs Mission wurde zum Desaster. Unter Obama war es endgültig aus. Da aber zeigte das syrische Regime sein wahres, hässliches Gesicht. Wir waren nur da gewesen, um die Herrschaft des Präsidenten zu schützen, und nun brauchte er uns nicht mehr. Nach dem Motto, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. Tausende von Kämpfern wurden weggeschickt. Wichtige Emire aber wollte der Geheimdienst, ganz nach dem iranischen Vorbild, als privilegierte Gefangene behalten, damit sie später Kämpfer aller Couleur trainieren konnten. Diese Kämpfer will das Regime gezielt einsetzen, um seine Herrschaft in Damaskus zu schützen. Emire und wichtige Kämpfer werden als Geheimnisträger also nicht freigelassen. Wer zustimmt, kommt in ein vornehmes Gefängnis und wartet dort auf seinen Einsatz. Wer ablehnt, wird umgebracht. Wir aber lehnten jede Verhandlung mit den ungläubigen Betrügern ab. Wir waren der Geist, den sie aus der Flasche geholt hatten, und nun wollten wir nicht mehr zurück. Wir rebellierten zusammen mit den wenigen Männern, die noch in den Trainingslagern waren. Bald hatten wir viele arme, enttäuschte Bauern auf unserer Seite, die sich zum wahren Weg des Glaubens bekannten. Und nach vertrieben wir die syrische Armee und die Anhänger des Bergscharlatans aus unserem Gebiet. Die wollten wir nicht töten. Wir haben nur einen Gegner. Das Regime in Damaskus. Und die Bauern hier lassen sich von der Scharia regieren? Sie lassen sich bei einem Diebstahl die Hand abhacken und bei einem Seitensprung steinigen? Auch die Christen? Fragte Barudi und konnte seine Wut kaum verbergen. Langsam, langsam, antwortete Scharif. Niemand hackt hier etwas ab und keiner fasst einen Christen auch nur an. Wir wollen eine islamische Republik mit gerechten Gesetzen. Die Christen, sie sind alle in der Kas und wir haben sie bis jetzt verschont. Bis jetzt, wie großzügig, empörte sich Barudi und achtete nicht auf Mancini, der ihm mit Gesten bedeutete, den Mann nicht zu beleidigen. Immerhin waren sie ihm ausgeliefert. Barudi aber, der nie einen Sohn hatte, redete mit Scharif, als wäre er sein Kind. Mancinis Staunen kannte keine Grenzen, als Scharif überhaupt nicht wütend wurde, sondern mit Milde fortfuhr. »Nein, lieber Zakaria, nicht großzügig, sondern selbstverständlich. Vergiss nie, dass ich dir und Basma mein Leben verdanke. Mein Leben lang werde ich meine Anhänger daran erinnern, dass wir alle, auch die Christen und Juden, Kinder Abrahams sind. Du kannst es in unserer kleinen Broschüre lesen.« Damit erhob er sich und ging zu einem Tisch mit Stapeln von Broschüren und brachte zwei Exemplare mit. Mancini nutzte die Gelegenheit. »Kannst du dich nicht ein wenig beherrschen? Vergiss nicht, wofür wir in dieser gottverdammten Gegend sind«, knurrte er Barudi leise an und grinste dabei. Barudi nahm die Broschüre nachdenklich entgegen, begann aber nicht zu lesen. »Lieber Scharif, du weißt, dass ich dich liebe, als wärst du mein Sohn. Ich wollte dich nur daran erinnern, was die anderen Islamisten im Namen des Islams tun. Das weiß ich doch«, erwiderte Scharif und Mancini atmete erleichtert auf. Unverhoffter Helfer. Nachdem Barudi sich beruhigt und selbst ermahnt hatte, dass er hergekommen war, um einen Mord aufzuklären und nicht um Machtspiele zu korrigieren, wurde ihm klar, dass er und Mancini in der Nähe des intelligenten und dankbaren Scharif bestens geschützt waren. Dieser wollte Genaueres über ihre Mission wissen, und so erzählte ihm Barudi, weshalb er und der Journalist Roberto in den Bergen waren. Scharif hörte konzentriert zu, fragte zwischendurch nach Details und sah Barudi dann eindringlich an. »Lieber Zakaria, ich verdanke dir mein Leben, das weißt du. Aber noch mehr verdanke ich Basma. Sie hat mir so viel Liebe geschenkt, wie ich sie von niemandem sonst je erfahren habe. Aber jetzt will ich euch meinen Plan darlegen. Die ganze Bergregion steht unter unserer Kontrolle, bis auf die Stadt der Kas, die letzte Bastion des Bergheiligen. Ich werde euch gleich noch erklären, warum wir die Stadt nicht erobern wollen. Aber jetzt geht es um eine andere Frage. Wer hat den Kardinal entführt und ermordet, und wo ist sein Begleiter? Ihr könnt euch hier nicht frei bewegen, es sei denn, ihr seid lebensmüde. Hier im Zentrum unserer befreiten Islamischen Republik gibt es besonnene Kämpfer, die einem Fremden, sei er Christ, Polizist oder italienischer Tourist, nicht sofort den Garaus machen. Im Landesinneren aber kann es passieren, dass irgendein Bandit euch etwas antut oder dass ein primitiver, unerfahrener oder nervöser Anhänger unserer Republik losballert, um dann die Leichen zu fragen, was sie hier zu suchen haben. Scharif lächelte, während Mancini laut lachte. Er kannte diesen Spruch aus einer billigen italienischen Krimisatire. »Nein, ihr bleibt erst einmal hier. Ihr könnt bei mir wohnen. Über meiner Wohnung gibt es eine freie Etage. Ihr könnt telefonieren, schreiben und seid geschützt, so wie ich geschützt bin. Ich werde die Mörder finden.« »Wie willst du das anstellen?« »Nach allem, was ihr erzählt habt, müssen die Mörder Profis sein. Zunächst werde ich überprüfen, ob einer von unseren Leuten etwas damit zu tun hatte. Ich glaube es allerdings nicht, denn davon hätte ich erfahren. Immerhin war der Ermordete ein Kardinal, aber das lässt sich schnell klären. Es gibt eine Spur, die vielversprechender ist. Hier ziehen marodierende Banden durch die Gegend, die ausnutzen, dass es noch keinen Staat gibt. Wir sind noch dabei, unsere Freiheit nach außen zu verteidigen. Die Islamische Republik hat keine Chance, wenn die Gläubigen nicht aufstehen und dem Regime in vielen Städten den Krieg erklären. Unterdessen plündern die Kriminellen, vergewaltigen und entführen wichtige Persönlichkeiten, ob diese politisch aktiv waren oder nicht. Hauptsache, das Lösegeld stimmt. Deshalb gibt es zwischen den Kriminellen und unseren Revolutionären aktive Kontakte. Es ist eine Art Grauzone. Manchmal liefern sie uns einen Feind aus, ohne dass ein einziger Schuss fällt. Oder sie übergeben uns einen Entführten, weil sie feststellen, dass er eine Nummer zu groß für sie ist. Wir zahlen ihnen eine gute Belohnung und tauschen den Entführten, wenn er zum Kreis der Herrschersippe gehört, gegen unsere Kämpfer aus. Für den Schwager des Präsidenten haben wir sage und schreibe 100 Gefangene freibekommen. Bedingung war, dass wir weder die Entführung noch den Deal öffentlich machen. Und daran haben wir uns gehalten. Wir sind die besseren Taktiker und Strategen, aber die Kriminellen sind besser vernetzt als wir. Sie stammen aus den Dörfern und Städten der Gegend. Sie kennen jeden Kieselstein und jedes Mauseloch. Wir sind hier fremd. Ich bin erst seit 6, 7 Jahren da. Die meiste Zeit habe ich im Untergrund oder im Trainingslager gearbeitet. Aber die Menschen hier kenne ich nicht und ich spreche auch nicht ihren Dialekt. Ich denke, wir können genauere Informationen über den Fall bekommen, wenn wir die Kriminellen kontaktieren, schloss Sharif. Er ging zur Tür, öffnete sie und sprach mit jemandem auf dem Korridor. Dann kehrte er zurück. »Ich habe nach unserem Geheimdienstchef und dem Operationskommandanten geschickt«, sagte er. »Weißt du etwas über den Budi-Clan?«, fragte Mancini. »Klar, aber die sind alle in Delkas. Was ist mit denen?«, erwiderte Sharif. »Es kann sein, dass sie die Drahtzieher sind. Der ermordete Kardinal war ein Feind ihres Bruders in Rom«, antwortete Barudi. »Und der Bruder in Italien ist möglicherweise die Verbindung zwischen dem Clan und der Mafia«, ergänzte Mancini. »Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sie sind hier die Drogenbarone gewesen, aber bei uns wird das nicht geduldet. Auf Drogenhandel steht die Todesstrafe. Deshalb ist der Clan mit seinem Schützling, dem Bergscharlatan, nach Delkas gezogen. Dennoch, wer auch immer den Befehl gegeben hat, wir haben gute Chancen, die Täter zu erwischen.« In diesem Moment klingelte sein Handy und Sharif trat ans Fenster, um ungestört zu telefonieren. Es vergingen keine 5 Minuten und 2 Herren, beide um die 40, betraten den Raum. Sie waren wie die anderen, schwarz gekleidet und trugen lange Bärte. »Assalamu alaikum«, sagte der etwas Beleibtere. Sharif beendete sein Telefonat, steckte das Handy in die Brusttasche und stieß wieder zu ihnen. »Unser Bruder Kommandant Mohsin, der Führer aller militärischen Operationen«, stellte er den einen vor. Dann wandte er sich dem rothaarigen, hageren Mann zu, der mit seinen Sommersprossen eher wie ein Ire aussah. »Und das ist Bruder Ismail, der Chef unseres Geheimdienstes, unser unsichtbarer Geist.« Die Männer setzten sich und Sharif bat Barudi, ihnen alles über die Ermordung des Kardinals und seines Begleiters zu erzählen. »Eines kann ich Ihnen schon jetzt garantieren«, sagte der Geheimdienstchef ruhig, nachdem Barudi geendet hatte. »Keiner unserer Männer hat den Kardinal auch nur angefasst. Tatsächlich hat ein Emir im Süden vorgeschlagen, ihn zu entführen und dafür 10 unserer Kämpfer freizupressen. Aber wir wussten, die gesamte westliche Welt würde gegen uns aufstehen. Mir war bekannt, dass dieser Kardinal dem Islam besonders fair gegenüberstand. Deshalb habe ich streng verboten, ihn zu entführen. Aber ich verspreche Ihnen, binnen 48 Stunden haben Sie die Aufklärung.«